Oh, was für eine Zeit hatten wir, auf der Erde zu leben. Ich bin in Station 5 gezogen. Wir sehen uns nächstes Mal. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Nein, nein, Deep State, nein. Ja, wir befinden uns heute im Orbit über Bajor, wie man unschwer am Titel erkennen kann. Und wir hoffen, dass Gul Dukat zu Hause bleibt. Sternzeit 33579. Ja, seit Sternzeichen Zeit 201.6. Ja, schönen guten Abend, hallo. Ich grüße euch zum Tag des, ja, nicht Siebenschläfers, sondern Tag der Schlafmützen. Ja, wer schläft nicht länger auch mal? Wer haut nicht gerne auf den Wecker und sagt schlummern, wenn man es nicht in Reichweite hat? Ja, in Finnland gibt es eine schöne Tradition, da wird heute in einer gewissen Stadt um 7 Uhr morgens eine Person geweckt und zum Hafen getragen und dann ins Wasser geworfen, die vorher ausgelost wird. Ja, ein bisschen rabiat. Ich denke mal, da werden sie sich freiwillig vorher anmelden für diese Aktion, weil so will doch keiner geweckt werden, einfach um 7 Uhr morgens ins kalte Wasser geschmissen werden. Also seid froh, wenn ihr heute einfach nur mit dem linken Bein aus dem Bett aufgestanden seid. Es könnte auch viel schlimmer sein. Ja, damit willkommen. Können Sie auf Borkum machen, statt klar so. Musste ich auch dran denken. Aber wir sind ja gar nicht in Norwegen. Keine Blockhäuser, keine Murmeltiere und schon gar keine Elche hier. Ist schon wieder eine Woche rum, oder was? Von wegen Norwegen. Ich habe Das das kommt ja nur Gefühl, vor, weil wir Donnerstag schon hier waren. ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, wir wären gerade erst in einem fantastischen Land gewesen. Mit einer gelben Straße und einem ängstlichen Löwen und einer hirnlosen Tante. Vogelscheuche. Oh, das hast du gesagt. Aber du bist ja Gamergater, da erwarte ich das ja gar nicht anders. Ups. Ja, ich sehe auch noch gar nicht, was du präsentierst, aber müssen wir. Ich mache das ja heute auch zum ersten Mal, Chris? also. Chris? Ja. Hallo? Hört mich irgendwer noch? Ich höre dich. Ja, hört man mich Jawohl, auch? das fängt gut an. Hört ihr mich? Ich musste mich nur gerade kurz auslocken, weil ich das Hauptbild nicht habe von Chris. Hast du schon was eingeblendet oder so? Sehe ich irgendwie Hört nicht. man mich? Jetzt Ich höre hören wir dich. dich, jetzt hören wir uns offensichtlich wieder. Ich Ich höre bin dich, ja. raus, Okay. also So. ich Ja, bin ich hatte raus. noch Oder nicht ich habe nicht mehr geschlafen. gehört. Ja, das war ausnahmsweise war nicht deine Schuld, Großartiges. Mama, und ich habe es nicht Ja, geteilt. ausnahmsweise. Oh. Inspektor, du hast Inspektor Nummer 5, da muss ich ja jetzt mal was zu sagen. Du hast fast recht. Iron Maiden hat das auf einer B-Seite gecovert, aber im Original ist es von der Band Montrose, bei der Sammy Hagar gespielt hat, bevor er irgendwann bei Van Halen gelandet ist. Ja. Das ist eine große Metal-Familie. Das stimmt so. Metal-Leute. Ja, Facebook-Fanpages und Datenschutz. Ja, es gibt ja eine Entscheidung vom Bundesdatenschutzbeauftragten von vor 4 Jahren und von vor 2 Jahren, dass gewisse Webseiten, die halt staatliche Aufsicht unterliegen, also Behörden und andere im Internet halt ein bisschen aufpassen müssen, wo sie Kommunikation mit den Bürgern betreiben. Unter anderem bei Facebook, wenn da irgendwelche, es geht jetzt hier konkret um das Bundespresseamt, was eine Fanpage auf Facebook hatte, und da wurde halt gesagt, gut, das ist aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht in Ordnung, da wandern Daten nach Amerika ab und das darf der Staat so nicht machen, hat der Datenschutzbeauftragte gesagt. Der hat auch ein Moratorium geschrieben, ist noch nicht rausgegeben, aber wie ich schon in der Vergangenheit gesagt habe, es gibt jetzt mehrere Gerichtsprozesse, wo abgewartet wird, wie wird hier entschieden. Und im Endeffekt hat jetzt hier das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass Facebook für den Datenschutz verantwortlich ist und nicht die Leute, die dann auf der Plattform Facebook den Datenschutz vielleicht verletzen. Also normalerweise wäre es so, dass die staatliche Behörde die Pflicht hätte, den ganzen Datenschutz nochmal zu prüfen, den Facebook macht, Meta in dem Fall. ob das auch wirklich konform ist. Aber nein, es kann hier davon ausgegangen werden, dass Facebook sich an die datenschutzrechtlichen Belange hält. Und wenn, dann könnte nur Facebook herangezogen werden für eventuelle Datenschutzverletzungen. Und da könnten jetzt sehr viele Bundesbehörden sagen, okay, das, wir berufen uns jetzt auf dieses Gerichtsurteil und wir haben mit dem Datenschutz einfach nichts mehr zu tun. Wie gesagt, da stehen noch ein paar andere Gerichtsurteile aus. Wahrscheinlich wird dieses Gerichtsurteil auch noch weitergeführt werden, also in die nächste Instanz geführt werden. Aber es sieht jetzt erstmal aus wie ein Gewinn für die staatlichen Stellen, dass sie sich nicht so sehr um den Datenschutz kümmern müssen. Und ein, ja, eine Schlappe für den für alle Bundesdatenschutzbeauftragten. Na, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, wie viele Bundesdatenschutzbeauftragte haben wir denn? Bitte? Wie viele von den Bundesdatenschutzbeauftragten haben wir denn? Weil ich kenne eigentlich nur den einen. Ja, ja, aber der vorige hat es hat das Ganze angestoßen und mittlerweile ist es eine andere. Also der, ach so, ist eine andere, ja. Ja, Ulrich Kelber. Kelber ja, hieß der, der das ja, ursprünglich genau veranlasst hat. Könnt ihr euch noch erinnern, wer der gute Herr Kelber war, wo der vor allen Dingen bekannt mit wurde, nicht mit als Bundesdatenschützer, sondern ich erinnere mich nur an Axel Fotz. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das war ja, ja. Ja, das ist von Anfang an eine komische Sache gewesen, aber ja, ich meine, von der Theorie her ist es schon richtig, ja, das ist ja das Problem. Also der Staat ist im Endeffekt, eigentlich muss der Staat auf den Datenschutz achten und sich über so eine Plattform dem Datenschutz zu entziehen, ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, aber ist wohl jetzt in Ordnung, zumindest laut Verwaltungsgericht Köln. So, gibt es auch anderslautende Urteile und einige Urteile gegen andere Betreiber stehen auch aus, also in dem Sinne Behörden. Und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Eigentlich ist es ja klar, datenschutzrechtlich funktioniert es nicht, aber es wird immer damit argumentiert, ja, man muss die Leute auf den Kanälen abholen, man muss bürgernah sein und das geht natürlich nur hier. Muss man noch mitnehmen oder nur abholen? Ja, abholen, mitnehmen. Ich könnte jetzt auch andere Worte sagen. Ja. Also, naja, ich meine, es gab ja mal diesen Push, alle auf Mastodon, ne, dass das gesagt wird, okay, geht alle auf Mastodon und habt da eure Instanzen. Ich glaube, da wird es einfach nicht so viel genutzt, da ist den Facebook schon lieber. Aber kommen wir direkt zum nächsten Datenschutzthema, und zwar die in Amerika beliebte App T, wo im Endeffekt Frauen Bewertungen über Männer schreiben können. Hauptsächlich geht es hier um negative Bewertungen, dass Frauen andere Frauen vor Männern oder anderen Leuten warnen können, wenn das Date schlecht gelaufen ist, wenn die Beziehung schlecht gelaufen ist, wenn die Ehe schlecht gelaufen ist, wenn, ja, also im Endeffekt gab es keine große Nachweispflicht und es war mehr oder weniger ein Online-Pranger für Männer, von Frauen für Frauen. Und da hat es jetzt eine Datenpanne gegeben, weil alle Daten bis Oktober 2004 oder sowas waren in einer ungesicherten Datenbank gespeichert, die frei abrufbar war auf im Internet. Und diese Website T ist halt ein bisschen in Verruf geraten, weil sie halt den ein oder anderen Mann vielleicht zu Unschuld an den Pranger gestellt hat. Das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und das System ist ja generell schwierig, aber da haben sich halt einige 4chan-Leute ein bisschen mit ihrem Autismus auseinandergesetzt und haben hier die Datenbank gefunden und haben da ganz viele Ausweisbilder gefunden, die die Leute als Verifikation hochladen mussten. 13.000 Ausweisbilder, und auf den Ausweisen steht natürlich die Privatadresse drauf, und da haben die mal einfach eine Karte gemacht mit den Leuten. Diese Karte ist jetzt nicht mehr frei im Internet verfügbar. Es gibt wohl einige Spiegelungen. Das ist natürlich wieder datenschutzrechtlich relevant. Ist auch wieder so eine Semi-Aktion, weil die Klardaten von so vielen Privatpersonen ins Netz zu stellen, bietet natürlich ein immenses Sicherheitsrisiko, was halt irgendwelche Scams und irgendwelche Betrugsfälle angeht. Aber im Endeffekt ist natürlich die Firma T dafür verantwortlich. Die reden sich im Endeffekt damit raus, dass sie sagen, ja, wir benutzen jetzt ja wieder ein ganz anderes System, was sicher ist, und diese alten Daten, die sind teilweise auch überholt und nicht mehr relevant. Gut, ich meine, wie überholt und irrelevant können Ausweisdaten sein mit Bildern und Privatadressen? Ja, und die Firma selber dürfte diese Daten auch gar nicht für irgendwelche Marketingzwecke nutzen, also an irgendwelche Werbepartner oder sowas weitergeben. So, das hatten die eigentlich von vornherein gesagt, ja, wir behandeln eure Daten mit Sicherheit, wir verkaufen eure Daten nicht weiter. Gut, jetzt mussten sie nicht verkaufen, jetzt haben sie kostenlos weitergegeben. Und ich meine, man kann das natürlich mit einer gewissen Häme betrachten hier, aber aufgrund des Charakters von der Plattform, aber ja, trotzdem, ne, werden sich einige Leute jetzt ziemlich umsehen in Amerika. Ne? Und ich glaube, jemand, der diese App benutzt, der ist vielleicht sogar noch ein bisschen sensibler als der die Durchschnittsperson und werden wohl einige in Panik geraten sein. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die App, ob es da jetzt einen Massenexodus von dieser App gab. Ja, das wird sich zeigen. Generell sollte es ein Weckruf sein für viele Leute, einfach mal ein bisschen vorsichtiger mit ihren Daten zu sein. Und ich persönlich tue mich auch sehr schwer, irgendwo meinen Ausweis oder mein Foto oder sowas zur Verifikation hochzuladen. Da gibt es ja zum Glück auch noch andere Sachen wie Postident oder so, die man nutzen kann. Aber also, ist in Amerika besonders schwer, oder? Da hat man doch in jeder Ecke irgendwelche Datenspuren, die man hinterlässt und so. Ja, das ist richtig. Aber ja, an der Stelle nur mein Appell, ne? Wenn ihr mehrere Möglichkeiten habt, dann nutzt vielleicht die Methode, die am wenigsten invasiv an ist. Ne? Und ich meine, bei Postident das Verfahren zu machen, ist wahrscheinlich noch sicherer, als einfach irgendeiner Firma seinen Ausweisdaten zu schicken. Ja, also auch die Postdatenbanken, aber da gab es bis jetzt ja noch keinen Leak. Aber wie es bei jeder Datenbank ist, irgendwann gibt es einen großen Leak. Ja, Datenschutz. Ja, würde ich einfach mal eine KI drüber laufen lassen. Findet alles. Ja, gut, ich meine, die Leute haben halt die Daten runtergeladen und haben halt mehrere Algorithmen drüber laufen lassen, um die ganzen Adressdaten rauszufiltern und dadurch diese Karte halt zu erstellen. Und ja, schon interessant. Vor allem die ein, zwei Leute da in Alaska, die werden sich auch denken, huch, ja. Ach, die Verkorkse, das ist immer noch nicht tot zu kriegen. Ja, okay. Ja, also mein Interview hat es nicht geschafft, das Thema zu killen. Das ist jetzt eigentlich so eine Meta-Geschichte hier. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Dame selbst, als um dieses Video hier von Massengeschmack TV, was ich nicht so gelungen fand. Also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, das ist, wir gleich sehen werden, da hat hier der Holger was gefunden, wovon wir ja auch häufig sprechen, was aber eigentlich niemand in diesem Zusammenhang bisher zur Sprache gebracht hat, außer uns und Holger. Aber irgendwie die Schlussfolgerung, die er dann da zieht, ja, fand ich nicht so ganz nachvollziehbar. Schauen wir mal. Übrigens ja auch nicht die erste Verfassungsrichterin, die politisch so positioniert ist. Susanne Beer wurde 2011 auf Vorschlag der Grünen Verfassungsrichterin und stand unter anderem für den einklagbaren Anspruch auf Klimaschutz. Dass ihre politischen Positionen irgendeinen Einfluss auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gehabt hätten, davon ist nichts bekannt. Jedenfalls gibt es keine gegenteiligen Beweise. Okay. Sie hat das mal entschieden als Richterin. Dann kannst du mal mitentschieden oder nicht. Was erwartet er denn, dass irgendwo so ein Tape ist, wie von so einem Bond-Bösewicht? Und dann habe ich den Klimaschutz durchgeklagt, ja, weil ich das wollte. Das ist ja so gekommen. Also ja. Wir haben dieses Drecksurteil, ja, für eben. Das es keine Berechtigung gibt, keine nachvollziehbare. Und klar, die entscheidet das nicht selber, aber das ist natürlich ein Einfluss. Also und die ganzen anderen Sachen, drittes Geschlecht, ne, das ist ja auch so ein Ding, wo die wahrscheinlich dran beteiligt war. Was ja auf jeden Fall auch ein Herzensthema von ihr ist, als große Judith Butler Fangirl Person. Also, ja, das weiß ja Holger vielleicht einfach nicht, ne? Das ist ja wohl das schlechteste Beispiel aller Zeiten. Also, ich war auf der einen Seite, also erst als die Dame erschienen ist, dachte ich so, wow, endlich außer uns ist es noch jemandem aufgefallen, dass es halt nicht so zum ersten Mal irgendwie passiert. Aber bisher, und da auch, ich meine, gut, das kann Holger natürlich nicht wissen, aber unsere Zuschauer wissen es, weil ich es hier schon dreimal irgendwie erzählt habe. Die hat mir damals, als ich sie 2020 im, ich glaube Januar war das, vor Corona losging, entweder Januar oder Februar, irgendwie sowas in dem Dreh, Da war ich aber in einer Veranstaltung von ihr an der Universität von Hannover. Und da hat sie ja von ihrem Werdegang irgendwie erzählt. Und die hat ja gesagt, dass, also über das Verfahren, wo sie da gewählt wurde, hat sie da ja erzählt, dass die CDU-Leute, die Tiefe der Analyse von diesen CDU-Leuten war halt gewesen, dass sie irgendwie mit 8 Leuten rudert und dieser Senat irgendwie aus 8 Leuten besteht und dass man sie deswegen jetzt wählen würde, weil das ja gut passt, hahaha. Also das ist das, was die CDU dazu zu sagen hatte, zu einer Dame, die an der George Soros Universität irgendwie irgendwas gemacht hat. Und dann hatte sie mir da ja auch erzählt, also das ist ja diese Central European University, wo der Soros da irgendwie die finanziert. Und dann hatte sie da irgendwie erzählt, dass sie damals Gender Studies nach Deutschland irgendwie gebracht hat, mit ein paar Freunden, irgendwie erstmal so konspirativ. So. Siehst du, Schuldige. Konspirativ haben die das quasi an der Universität ohne Erlaubnis irgendwie gemacht, so zu sagen nach Feierabend oder so, haben sie die Leute da einfach irgendwie eingeladen, dass sie hingehen können oder so. Dann sind sie mit anderen Leuten aus dem internationalen Bereich koordiniert auf irgendwelche hier Leiterinnen von der Uni zugegangen und haben denen quasi allen so erzählt, so ja, wie, ihr habt keine Gender Studies hier bei euch. Ja, das muss man doch haben heutzutage, das braucht man doch und so. Und so haben die den Leuten das schmackhaft gemacht, diese Scheiße. Also das hat die mir da damals erzählt und da irgendwie zu sagen, ja, die war doch auch überhaupt gar kein Problem und das ist auch überhaupt nichts bewirkt und da kann doch jetzt wirklich keiner sagen, dass das irgendeine Auswirkung irgendwie hat. Alter Schwede, Olga, also das... Ja, das wurde ja auch so immer wieder hingestellt, so, oh ja, die galt ja so als so schlimm und ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert? Ja gut, ich meine, die hat mehrere Gesetzesvorhaben angestoßen, hat durch ihre Kommentierung einige Sachen gemacht und ja, hat halt bestimmte Sachen hoffähig gemacht und den Boden bereitet für ein Netzwerk, wo das sich jetzt halt weiter perpetuiert, ja. Und ich meine, die Ansage, dass man diese Leute in diese Verwaltungspositionen schickt, ja, oder Jurisprudenzposition, das ist ja mit Ansage passiert. Und die CDU hat es einfach nur unter dem Aspekt gesehen, okay, wir haben den Ports, ihr schickt einen, wir schicken einen und haben seltsamerweise bei der Dame nicht das gemacht, was eigentlich üblich wäre, einfach die, ne, ein bisschen antagonistisch zu behandeln und zu gucken, ja, okay, vielleicht nehmt ihr nicht den ersten Kandidaten, den ihr habt, sondern nur den zweitliebsten, den ihr haben wollt, wie es ja eigentlich üblich war, aber gut, davon hat man sich ja jetzt komplett mit entschieden, wo man im Endeffekt ja gar keinen eigenen Kandidaten mehr aufgestellt hat von der CDU. Ne? Nochmal, der CDU-Typ, der jetzt reingekommen ist, der wurde vom Gericht selber empfohlen, hat da schon in Vertretung gearbeitet, war deswegen gesetzt. Ja, also kann man nicht sagen, dass die CDU den ausgewählt hat für den Post. Das stimmt schon, aber das mit Ansage ist ja auch echt ein bisschen problematisch. Guck mal, wie lange ist jetzt diese Borosius-Gerstorf, wie lange ist die Professorin? Seit 3 Jahren oder so, glaube ich. Das ist ja noch nicht gerade eine lange Zeit, um da irgendwie jetzt positiv aufzufallen mit irgendwie Wahnsinnsleistungen. Das wird ja wahrscheinlich schon länger so sein, weil die sich ja auch zu Corona schon zu irgendwelchen Sachen geäußert hat. Also die wird schon seit mehr als 3 Jahren, die war ja auch mal in Hannover, jetzt ist sie in Potsdam, also sie hat sogar schon 2 verschiedene Stationen irgendwie hinter sich gebracht. Ich hatte das so im Hinterkopf, ich guck nochmal nach. Ja, das kann eigentlich nicht sein, weil die ja zur Corona-Zeit schon... Da gibt es ja auch dieses berühmte mit dem. Ja, oder nee, jetzt war so anders. Sie hat ihr Studium abgeschlossen, war innerhalb von 3 Jahren Professorin. Ich glaube, du verwechselst die mit der anderen Trulla, die wir letzte Woche hatten aus Berlin, die sie da ins Verfassungsgericht wählen wollten, die feministische von der Evangelischen Universität. Die war erst kurz vorher. Auf jeden Fall kommt ja sowas häufiger vor und das ist ja irgendwie auch der Punkt dabei, ne, dass das irgendwie so gepusht wird und gefördert wird. Und ja, jetzt nicht in dem Fall vielleicht so konkret, aber. Ja, dass sie dann überhaupt hinkommt, ist ja eben auch eine Frage oder eine Entscheidung, die eben aufgrund ihrer Meinung und Äußerung und so weiter passiert. Ne? Ist ja nochmal so. Dann beeinflusst sie das auch auf entsprechende Art. Das kann man meinen, weil wenn man irgendwie glaubt, dass die SPD ja nur irgendwie eine qualifizierte Person dahinsetzt und dass sich die Grünen dann für die stark machen, einfach nur, weil es so eine qualifizierte Person ist. Nie im Leben. Also wer sowas glaubt, der glaubt auch an die Weihnachtsperson. So ungefähr. Ja, und nochmal, im normalen politischen Prozess wäre es so, okay, man schlägt seine Hardliner vor, aber in der Verhandlung nimmt man dann halt nicht die absolut ideologischen Personen, sondern einen Kompromisskandidaten. Aber gut, das, wie gesagt, den Zustand haben wir ja schon längst überwunden. Ne? Ja, Kompromisse haben ja auch nicht geholfen. Ja, Kompromisse helfen auch nicht bei Stop Killing Games, der Initiative, die Spielehersteller dazu bewegen will, Spiele nach Ende der Server-Update-Zeit sozusagen für den Käufer trotzdem spielbar zu halten. Und ich sage immer gerne dazu, nicht indem die Leute unendlich Server vorhalten und dafür Geld ausgeben, sondern indem sie einen Offline-Mode einbauen, vielleicht schon bei der Entwicklung in Zukunft oder eben den Usern die Möglichkeit geben, private Server aufzusetzen. Die Industrie hat ja inzwischen geantwortet und die Industrie war ziemlich so, ja, nee, das ist alles viel zu gefährlich. Wir könnten dann nicht mehr garantieren, dass die Leute keine Schimpfwörter mehr zueinander sagen auf den Servern. Und geht nicht, geht nicht, geht nicht, wollen wir nicht. Ja, und was immer hilft, wenn man boxt, ist ein Milliardär in der eigenen Ecke. Und hier meldet sich jemand zu Wort namens Notch. Viele kennen ihn aus Minecraft. Das ist dieser, der Grüne, der immer explodiert. Ja, und er sagt halt, ja, okay, er hat Kenntnis genommen von Stop Killing Games und er sagt, ja, ich bin so, wisst ihr, ich bin faul, lass mich leicht ablenken, versuche gerade irgendwie angestrengt, irgendwie mich auf ein Game, das ich machen will, zu fokussieren. Aber wenn es da irgendwie mal die Notwendigkeit gibt, dass jemand seinen großen Dödel auf den Tisch haut, ich bin der Milliardär in eurer Ecke. Und er sagt noch dazu, ja, es wäre mir ganz lieb, wenn das nicht irgendwie jetzt Anwälte ausnutzen würden, sondern die endlich wieder bezahlt werden wollen, oder sondern er würde es vorziehen, wenn sein Geld vorsichtig und sparsam eingesetzt wird. Ja, garantiert keinen Sieg, aber ist ja schon mal eine ganz andere Perspektive, wenn jemand mit viel Geld sagt, hey, ich bin bereit, vielleicht das eine oder andere davon für diesen guten Zweck in die Waagschale zu werfen. Mal sehen, was man mit seiner Hilfe vielleicht organisieren kann. Also finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, nice, auf jeden Fall. Tja, ich hatte das mitbekommen, dass der Organisator auch einen Abmahnungsbrief bekommen hat, weil er gegen EU-Recht verstoßen würde, weil er so viel von seiner privaten Zeit ehrenamtlich in dieses Projekt gesteckt hat, was überdurchschnittlich ist. Und deswegen hat man gesagt, wir müssen das jetzt leider mit dem üblichen EU-Consulting-Stundenlohn mal berechnen. Ne? Also so irgendwie 45 Euro pro Stunde. Und du hast selber gesagt, du hast jetzt einen Monat lang 11 bis 12 Stunden am Tag dran gearbeitet. Alles klar. Dann hast du quasi eine monetäre Zuwendung für diese Kampagne von ein paar 10.000 Euro gegeben. Und alles über 500 Euro muss deklariert werden. Und deswegen hast du jetzt gegen EU-Recht verstoßen. Schachmatt, bla. Ne, was natürlich ja, das ist ja auch vollkommen lächerlich. Stimmt oder? Von vorne bis hinten nicht. Klar kann man so juristisch argumentieren. Es gab auch schon Fälle, wo gesagt wird, okay, ja, ehrenamtliche Arbeit muss irgendwie mit einer gewissen Monetarisierung betitelt werden, weil es halt eine Spende einer anderen Art ist. Ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Begriff dafür ist. Also ein Financial Contribution of Another Kind, so ne, eine ähnliche eine Geldwerteleistung. Sowas, ne? Geldwerte. Ja, was natürlich absolut blödsinnig ist und nur da ist, um den irgendwie einzuschüchtern. Das fand ich auch interessant. Sehr in so einer Kampagne, wo es ja eigentlich um die Hearts and Minds gehen sollte, direkt irgendwie so zu ziehen, ist schon lustig. Ja. Du weißt nicht, ob das auch mitbekommen hat. Ja, der gute Ross ist ein guter. Pedro Pascal, ja, genau. Der Grabby. Er hat von Joe Biden gelernt. Mhm. Ja, deswegen verstehe ich, also ich habe auch so Sachen in letzter Zeit auf Twitter gesehen, wo sie sagen, irgendwie er ist der neue Biden und er hält sich an seinen irgendwie Sidekick, seinem weiblichen fest. Aber nun. Ja, der hat wohl auch so ein bisschen vor der Kamera mit der Co-Schauspielerin von Fantastic Four, die verheiratet ist, ein bisschen rumgeschäkert, was wohl irgendwie manchen Leuten schlecht aufgestoßen ist. Gut, ich weiß ja nicht, was der Mann dazu sagt. Ne? Offene Beziehungen gibt es ja heutzutage gang und gäbe. Aber ja, Pedro Pascal. Ja, und ich wette, Anina Metz wäre auch gerne in einer offenen Beziehung mit Pedro Pascal, denn also Wir erinnern uns noch an die leuchtende, von innen leuchtende Kamala Harris oder irgendwie an den Habeck, der schon bereit war, der nächste Papst zu werden beim Spiegel. Diese Woche ist Pedro Pascal dran, angeschmachtet zu werden von mittelalten Journalisten, Darstellerinnen. Seit Jahren giert die Welt nach dem Schauspieler. Auch ich kann mich seinem Charme nicht entziehen. Ja, Pedro Pascal ist ein sehr guter Schauspieler. Aber das ist es nicht, was mich und so viele andere fasziniert. Er steht noch für etwas anderes, für eine besondere Hoffnung. Er ist das Aushängeschild der so viel besprochenen und gesuchten gesunden Männlichkeit geworden. Die Projektionsfläche des perfekten Mannes. Ich kenne den überhaupt nicht. Kannst du mir mal ein Bild zeigen von dem? Der ist jetzt in sämtlichen Filmen irgendwie. Ja, das ist der neue Samuel L. Jackson. Auf jeden Fall. Schnurrbart, dicke Brille. Also ich muss sagen, in The Incredible Weight of Massive Talent hat er mir sehr gut gefallen. Aber das ist auch mit, glaube ich, die einzige Exposition, die ich in letzter Zeit so mitgenommen habe. Deswegen, ja, ist der Typ aus Massive Talent, da war er lustig, aber sonst. Okay. Und ich wusste nicht, dass ich jetzt mich auf ihn projizieren muss, um gesund zu werden. Das muss ich mal gucken, wie ich das technisch auch hinkriege. Er spielt ja auch nur eine Rolle, oder was, ja? Ja, nee, aber es ist doch viel wichtiger, was er im echten Leben macht, Mammon. Wir müssen alle werden wie er. Wir müssen alle werden wie er. Ja, macht sich genau, also wenn ihr mit einer hübschen Dame vor der Kamera steht, dann ist alles erlaubt. Ja. Grabby und so. Ja, genau, das ist die sogenannte Pedro-Maskulinität. Genau, Pedro-Maskulinität. Sehr. Aber dann ist es ja so, dass der Typ ja halt auch die ganze Zeit irgendwelche komischen Kleider anzieht, da wollen sie wahrscheinlich drauf hinaus. Und dass er sich natürlich gegen Nazi-Trump irgendwie einsetzt und das ist natürlich sehr auch Quatsch. Ganz wichtig. Ja. Kleiner kann er ja nur, wenn er schon einen hohen Status hat. Ne? Es wird natürlich erwähnt, dass seine Rolle in Games of Thrones bisexuell war und charismatisch. Dann wird so ein bisschen erzählt, was er so alles gemacht hat, dass seine Mutter Suizid begangen hat. Ups. Das ist natürlich traurig. Seine Familie ist vor Pinochet geflohen aus Chile. Und seine Schwester ist trans. Vielleicht setzt er sich deswegen so stark und auf großer Bühne für die LGBTQ+-Community ein. Was muss ich denn jetzt wissen, was die Schwester im Bett macht, ey? Bei der Premiere des Marvel-Films Thunderbolts im April in London trug er auf dem roten Teppich ein T-Shirt mit dem Slogan Protect the Dolls. Auf Deutsch etwa beschützt die Puppen. Die Fotos gingen sofort um die Welt. Der Begriff Dolls ist in der queeren Community unter anderem eine positive Eigenbezeichnung für Transmenschen. Das Shirt trug er bereits wenige Wochen zuvor bei seinem 50. Geburtstag. So ein guter Mensch. Und er hat den Mut, für seine Ansichten auch gegen Menschen wie J.K. Rowling zu kämpfen. Als die Harry Potter-Autorin im April feierte, dass Großbritannien mit einem neu angepassten Gleichstellungsgesetz Transmenschen diskriminiert, weil es den Begriff Geschlecht wieder auf das biologische Geschlecht bezieht, stellte sich Pedro Pascal öffentlich dagegen. Rowling lege ein abscheuliches Loser-Verhalten an den Tag, schrieb er auf Instagram. Ich meine, wer kann sich dieser Argumentation entziehen, wenn mich irgendein Typ auf Instagram Loser nennt, nachdem ich Milliarden gescheffelt habe mit einem gar nicht so guten Buch? Ja, weiß nicht. Vielleicht solltest du dir deine Beleidigungen irgendwie besser auswählen oder so. Aber die queere Community ist nicht die einzige, für die sich Pedro, wer hätte es gedacht, Pascal einsetzt. Auch während seiner Pressekonferenz bei den Filmfestspielen in Cannes positionierte er sich zuletzt politisch. Nach Donald Trumps Jagd auf Migrantinnen und Migranten gefragt, verwies Pascal auf seine eigene Fluchtgeschichte. Es sei beängstigend, als Schauspieler etwas zum Thema Abschiebungen zu sagen, doch er wolle auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und er stünde immer zu denjenigen, die Schutz bräuchten. Pedro Pascal ist ein Ally, also ein Verbündeter. Eine Person, die sich mit diskriminierten und marginalisierten Menschen solidarisiert. Seht ihr schon, wo das hinführt? Wenn der neue Mann so werden soll wie er? Seht ihr, wo das hinführt? Der neue Mann soll so werden, dass er, ja, genauso ist wie die Leute, die ihn zu formen irgendwie Hauptsache nicht männlich. Ja. Und jetzt kommt der Teil, wo ich halt grinsen muss, wenn ich über das nachdenke, was der liebe Preis vorhin von ihm erzählt hat. Das klingt alles zu gut, um wahr zu sein. Deswegen blieb immer ein Zweifel. Ich warte auf einen Fehltritt, der Pascal entzaubern würde. Auf den Fehltritt, der beweisen würde, dass er auch nichts anderes ist als die anderen Männer, die irgendwann über ihre hehren Versprechungen stolpern. Ich sehe eine Katze und viel Wein in meiner Zukunft, Anina. Und vielleicht doch nicht Platz machen für ihre Kolleginnen, die mitlachen, wenn nach unten getreten wird, die verstanden haben, was Frauen gefällt und das ausnutzen. Uiuiuiui. Es ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Harvey Weinstein, falls ihr euch noch an den erinnert. Ne? Hier der Typ, der quasi für MeToo hergehalten hat, ja, und der auch generell ja, ein Verhalten gegenüber Frauen an den Tag gelegt hat, was einfach bekannt war und sehr respektlos war. Ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus. Und der wurde ja auch als Vorbild, ne, weil er so viele Frauen empowert hat, immer hochgehalten und nichts Negatives wurde über ihn gesagt, obwohl hinter vorgehaltener Hand halt natürlich immer getuschelt wurde und vor dem gewarnt wurde. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Pedro Pascal auch so sein wird, aber dass er einerseits so hoch gelobt wird, aber sich andererseits offensichtlich so verhält, dass, was bei anderen Leuten sehr stark kritisiert werden würde, deutet schon irgendwie in diese Richtung. Dass er, der ist einfach eine sakrosankte Person, die nichts falsch machen kann. Ja. Auf Instagram und TikTok kursieren unendlich viele Posts, die Pascals Tonic Masculinity, der Gegenentwurf zur toxischen Männlichkeit, analysieren. Die ihn, obwohl er selbst keine Kinder hat, zum Daddy ausgerufen haben. In der Gay Culture meint der Begriff Daddy einen selbstbewussten älteren Mann, der als fürsorglich eloquent und erfahren wahrgenommen wird. Dass er so genannt wird, hat einerseits mit der Auswahl seiner Rollen zu tun. Es hat aber auch mit seiner äußerst lässigen, fürsorglichen und attraktiven Art zu... Alter, das ist klirsch. Ja, ich kann mich nur dran erinnern. Ich kann mich nur dran erinnern, dass Milo Yiannopoulos damals den Trump immer Daddy genannt hat und das unglaublich witzig fand. Da muss ich ja dran denken. Pedro Pascal vereint all das und ist deswegen der scheinbar perfekte Boyfriend. Dass er kaum Privates von sich preisgibt, heizt diese Erzählung zusätzlich an. Über eine Beziehung ist nichts bekannt. Nicht mal, ob Pascal Männer oder Frauen datet. Alle können sich an seine Seite träumen. Alter Schwede, das geht immer weiter. Ja, das gehört auch zum Image, ne? Das ist eben, das ist, da gibt man nichts bekannt von festen Beziehungen oder so. An seine Seite träumen. Ja, deswegen hat er wahrscheinlich auch sein Coming-out nicht, weil ich bin mir nämlich eigentlich ziemlich sicher, dass der gute Mann wahrscheinlich keine Frauen irgendwie groß schlecht behandeln wird, zumindest nicht in sexueller Hinsicht, weil ich glaube, der ist eigentlich vom anderen Ufer. Und die Anina hat die Szene auf dem roten Teppich in Berlin ganz anders gesehen als der Preis. Er schaut alle paar Sekunden auf, dreht sich während der Gespräche um zu den Fans, winkt, lacht, wirft Kusshände. Ich sehe euch, so die Botschaft, und zwar alle, auch seine drei Co-Stars. Die schwangere Vanessa Kirby, die in Fantastic Four als Sue Storm Pascals Ehefrau spielt, lässt er kaum aus den Augen, hält sie im Arm. Für einen kurzen Moment ergreift er auch die Hand von Ebon Moss Bacharach. Die Männer verschränken ihre Finger ineinander. Ist das der Sohn von Burt Bacharach? Ich weiß es nicht, kann gut sein. Natürlich ist es nicht nur seine Art, die Pedro so beliebt macht. Er genießt auch das Pretty Privilege. Die Vorteile, die das gute Aussehen mit sich bringt. Pascal ist hot. Da sind sich die User im Internet einig. Sein Schauspielerlächeln ist charmant. Seine Stimme warm und ausdrucksstark. Vor allem aber funktioniert die Anziehung über seinen Humor, der meist auf Selbstironie fußt. Und über seine Outfits. Pascal traut sich auf verschiedene Schnitte und Muster. Er setzt auf verschiedene Schnitte und Muster. Wow! Eine Revolution! Das Fläschchen. Ersetzt auf verschiedene Schnitte und Muster. Wow! Wie lange muss man eigentlich auf die Journalistenschule, um so einen Beitrag zu schreiben? Ist mal eine Frage an der Stelle. In Berlin trägt er am Premierenabend eine weite helle Hose, schwarze Loafer und eine Seidenbluse von Tom Ford. Das mit integriertem Schaldetail. Dazu seine ikonische dunkle Brille. Am Tag darauf bei der Pressekonferenz blaue Jeans. Das ist ja irre. Weißes Hemd. Blaue Jeans. Blaue Jeans. Nein. Boah. Dazu eine schmale Lederkrawatte und grüne Bomberjacke. Und klar, wieder seine schwarze Brille. Dieses Mal aber leicht getönt. Alter. Pedro Pascal wird schon lange nicht mehr nur von heterosexuellen Frauen und der queeren Community geliebt. Er ist mit seinem Auftreten mittlerweile auch vielen straighten, also heterosexuellen Männern, ein Vorbild. Das ist wichtig. Ich bin froh darüber. Jetzt wird hier Fake News, wenn ihr jetzt verbreitet. Ich bin froh darüber. Dass sich andere Männer genau anschauen, was an Pascal besonders ist. Weil ich glaube, dass damit auch über eine neue Dimension von Männlichkeit nachgedacht wird. Die wiedererstarkende Bro-Culture und die von rechts an Männern zerrenden Kräfte, die sich die alte und harte Männlichkeit zurückwünschen, machen mir, wie so vielen anderen Frauen, Angst. Und sie übt Druck auf Männer aus, die nicht wissen, wo sie hingehören oder wie man denn jetzt zu sein hat. Die dann womöglich voller Frust noch schneller in den Rückschritt rennen. Was bedeutet das dann für mich als Frau? Für Chancengleichheit und politische Teilhabe? Für meine Entscheidungsfreiheit? Ganz sicher nichts Gutes. Ja, Pedro Pascal ist der zurzeit vor allem eine Projektionsfläche für den perfekten Boyfriend. Für die Sehnsucht nach einem guten Mann an der eigenen Seite. Aber er wird auch immer mehr zu einer Projektionsfläche für eine sanftere und gesündere Männlichkeit. Sei es als Bruder, Kollege oder Freund. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Ich stelle vor, du hast den Spiegel abonniert und zahlst nicht die Geld für und dann liefern die dir sowas nach Hause. Genau, ja. Das ist auch noch ein Paywall-Artikel. Du kannst doch einfach pedrosexuell werden, wo ist das Problem? So heißt es heute, pedrosexuell, ja, kann sein. Ja, also wir machen uns immer grundlos Sorgen, dass irgendwie die Wirtschaft bergab geht und alles irgendwie hier wie islamisiert werden und so, aber sei mehr Pedro Pascal, das macht doch Hoffnung. Oder wie hier der JM in unserem Chat schreibt, Pedro, ich bin nicht würdig, aber sprich nur ein Wort. Das wird meine nicht Seele auch ein Kind aus dieser Familie mit den 8 oder 12 Kindern, was das war? Der eine ist Ramon Reinhardt, glaube ich. Also, Pedro Pascal, passt du dazu? Nee, das ist diese Esteves, oder wie? Ich weiß nicht, wie du hieß. Du meinst. Hast du Emilio Esteves? Wo? Die Familie, die ja, das waren noch so Namen, welche, die eigentlich so einen Namen hatten, aber nur der eine hat den behalten und die anderen haben den irgendwie geändert oder so. Ja, sein Bruder Sheen ist Martin so. Sheen. Ja, genau. Von Emilio Estevez. Ja, oder Leute ändern den ja einfach auch, weil sie keinen Bock haben, mit dem Ballast da reinzugehen wie Nicolas Coppola. Ja. Ja. Und das wird ja auch vermutet eigentlich, dass dieser Pedro Pascal im Endeffekt jetzt für alles irgendwie alle Rollen irgendwie besetzen darf, weil sie dann sagen können, so, ja, hier, das ist ja kein Weißer, kein White Male Lead. Ja, der macht die Latin-X-Quote. So. Hat er den Vorteil, dass er so alles abdecken kann, sozusagen, ja? Ist das wirklich ein... Der heilige Daddy, Boyfriend und Mann, schreibt JM, ja. Das ist wohl so. 100 Pedro Pascal Druck, sagt der Preis, auch schön. Mhm. Ich muss immer an Pedro denken, mit dem kleinen Waschbär, der sich im Kreis deckt. Ich muss die ganze Zeit an Melanie Amann denken, die den Habeck doch auch so gelobt hat. So, da kann man gar nicht richtig ernst bleiben. Wie so gesagt. Oh tja, und ich meine, der Pedro hat sich ja auch eindeutig geäußert, dass viele Star Wars-Fans keine Ahnung haben, wie der kreative Prozess funktioniert und Diversität ablehnen. Ne? Deswegen Ja, da, die, mit diesen Worten wird er für mich immer in Erinnerung bleiben. Pedro hätte er da einfach mal den Helm aufgelassen. Pedro scheint, ja, echt gut drin, Pedro scheint echt gut drin zu sein, Texte auswendig zu lernen. Aber das hilft ja als Schauspieler. Das ist wichtig, glaube ich auch. Ja, ah, die aktuelle Kamera in oder digitaler Form. Wenn wir doch immer die NZZ hier featuren, lassen wir völlig außen vor, dass es ja auch noch das Gegenteil vom Westfernsehen gibt, nämlich das Ostfernsehen. Das neue Deutschland. Mit das Mühe am Leben erhalten. Organ der ehemaligen SED. Genau. Genauso wie die PDS bzw. Linkspartei Rechtsnachfolger. Also ja, ne? Die können sich auf ihre Wurzeln berufen. Exakt. Radix die Wurzel. Wenn am Samstag, gestern, zum Christopher Street Day, in Klammern CSD, wieder Hunderttausende für queere Rechte durch Berlin ziehen, weht über dem Reichstagsgebäude keine Regenbogenflagge. Diese werde ja bereits am Tag gegen Homophobie, dem 17. Mai, gehisst, so die Argumentation von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Bei genauerem Hinsehen ist selbst diese Begründung queerfeindlich, denn sie schließt trans- und nicht-binäre Menschen aus. Was zunächst nach einem harschen Urteil klingt, wird deutlich, wenn man Klöckners bisherige Äußerungen zur Causa Regenbogenfahne noch einmal unter die Lupe nimmt. Mit einem Tag Vorlauf erklärte die Bundestagspräsidentin im Mai: Am 17. Mai werde ich in diesem Jahr auch auf dem Reichstagsgebäude neben der Bundesflagge und der Europaflagge die Regenbogenfahne wehen lassen. Schließlich habe an eben jenem Tag die Weltgesundheitsorganisation, WHO, Homosexualität aus ihrem Krankheitskatalog gestrichen im Jahr 1990 und der Bundestag die Urteile gegen Homosexuelle aus der Nazizeit aufgehoben, 2002. Ohne Zweifel ein wichtiges Signal, denn auch im Jahr 2025 werden Lesben, Schwule und Bisexuelle in Deutschland diskriminiert. Aber was hat die Frau Klöckner falsch gemacht? Was in der Erklärung allerdings nicht vorkam, dass der 17. Mai nunmehr seit 2009 auch als Tag gegen Transphobie gilt. Dass er inzwischen internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit Ida Hobbit heißt. Ida Hobbit. Oh, ist das peinlich. Weiß man nicht, ist das aus Idaho? Ist das eine Figur aus Herr der Ringe? Hobbit. Oder dass die WHO nach 1990 noch 28 Jahre gebraucht hat, um Transsein nicht mehr als psychische Störung zu betrachten. Darf man noch sagen, dass man das als einen Fehler sieht, dass das aus den Sachen gestrichen worden ist? Ich weiß das gar nicht. Also ich sage das jetzt besser nicht, ne, weil ich nicht weiß, ob man das sagen darf, dass es besser gewesen wäre, das in diesen Diagnose-Manuals drin zu lassen. Klöckner hatte mehr als genug Gelegenheiten, dieses Versäumnis zu korrigieren. Ja? Wenn Klöckner muss einfach mal kapieren. Wenn die Queeren was wollen, dann ist das ein Befehl. Der Angriff Regenbogenflagge war ein Befehl. In zahlreichen Interviews rechtfertigt sie ihre Entscheidung. Doch es änderte sich nichts. Im ARD-Format Bericht aus Berlin am 29. Juni empörte sich die Politikerin lediglich über die Anfeindungen gegen Menschen jeglicher sexueller Orientierung und ließ damit aus, dass eben auch jede Menschen bedroht werden, deren geschlechtliche Identität nicht ihre Sexualität das starre Mann-Frau-Weltbild sprengt. Ja, warum lernst du es denn nicht, Klöckner? Wenn die dir es doch schon vorsprechen, die Queeren. Du musst es doch nur nachplappern und auf der anderen Seite der Linie bleiben. Banner mit der Aufschrift, es gibt nur zwei Geschlechter, sind auf rechten Gegendemos zur Breitparaden der Renner. Und eine reaktionäre Debatte über das Thema Gender kommt nicht ohne die Erzählung von der übergriffigen Transfrau aus, die eine Gefahr in jeder Frauentoilette oder Sauna sei. No such cases. Ja, ja, no such cases. Auch Klöckner bediente dieses Narrativ in der Vergangenheit, sagte das Selbstbestimmungsgesetz ladeförmlich zur Identitätsverschleierung ein. Noch im Jahr 2022 sorgte die konservative Katholikin für Aufsehen, als sie einen Text über Transmenschen im Regenbogenportal der Bundesregierung als irre bezeichnete. Warum ist diese Ketzerin noch nicht auf dem Scheiterhaufen, fragt man sich manchmal, wenn man sich das so durchliest. Das, Es wird hier einfach verlangt. Es wird von irgendwelchen Hoshis wird verlangt, dass eine Repräsentantin unserer Demokratie nach ihrer Tanze pfeift. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann eine Ausnahme darf ich der Vollständigkeit halber nicht verschweigen. In einer Antwort im Namen Klöckners auf dem Transparenzportal Abgeordnetenwatch ist dann doch vom Internationalen Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie die Rede. Einmal zumindest. Fraglich allerdings, ob Klöckner bei dem Schreiben selbst Hand angelegt hat. Also, Frau Klöckner, haben Sie gehört? Ja? Nix, nur LGB. Genau, ja. Die Anklage lautet auf Volksverhetzung. Ansonsten haben Sie das mit Fall. Der Hand zu schreiben und uns entschuldigen und bitte persönlich, ja. Bitte persönlich auf dem Marktplatz morgen um Mittagszeit. Wir haben ja auch eine lustige Kappe, die wir Ihnen aufsetzen können. Und, ja, genau. Sowas. Der Berliner CSD führt dieses Jahr nicht zum Reichstagsgebäude, stattdessen zieht er am Bundesrat vorbei. Vor dessen Gebäuden gehisst eine Regenbogenflagge. In der Erklärung ist die Rede von Schwulen, Lesben, Transsexuellen, Transgender, Inter- und Bisexuellen. Geht doch! Auch nicht gleich so, genau. Geht doch! Warum hat Steiner nicht angegriffen? Geht doch! Also wollen Sie jetzt, dass die Bundesregierung gestürzt wird und durch einen Räteparlament aus den Ländern. Ein Regenbogenrat. Der Regenbogenrat wird uns alle retten. Wart ab. Ja, das war's. Das war's, ja. War dir noch zu kurz, oder? Nee, hat gereicht. Anton Benz fürs Neue Deutschland. Ich habe kurz vor dem Stream auch schnell dieses hier gefunden. 17.07 Uhr, gerade frisch raus. Mitglieder von CDU-Verband werden beim CSD, so viele Cs, bespuckt und mit der Faust traktiert, schreibt hier die Welt. Berlin. Und das war auch in Berlin, ja. Und ja, am Ende sagen sie halt, der CSD verurteilte die Angriffe in einer Stellungnahme auf Instagram. Unsere Solidarität gilt den Betroffenen. Ausrufezeichen. Ja, sachliche Kritik an der CDU sei berechtigt. Oh, wie schön. Also man darf die CDU schon sachlich kritisieren. Ne? Gleichzeitig erkennen wir queere Strukturen innerhalb von Parteien und Unternehmen an, die sich oft gegen große Widerstände für unsere Rechte stark machen. Mit anderen Worten, ja, wir nehmen wahr, dass es da Leute gibt, die auf unserer Linie sind. Also, ja, das ist unser Kommentar dazu, oder wie? Nicht irgendwie sowas verbittet sich generell oder so unter Demokraten oder irgendwas. Tja, nächste Stufe ist die Verteilenhammer. Alter, und habt ihr die Bilder gesehen, was für Unmengen von diesen Hundemasken-Jungs da unterwegs waren? Hm. Das sah aus wie, also ich fand, in der Masse hat das was von einer Uniformierung, wie so eine Furry-Brigade oder so. Keine Ahnung. Meinst du, das ist der neue schwarze Block? Oder waren das mehrere Bilder, die du gesehen hast? Ich habe Bewegtbilder gesehen. Ach so, okay. Von so einer Gruppe, die vorbeigezogen ist am Kamerahaltenden. Ja, ich wollte jetzt nur sagen, dass wenn das mehrere Bilder sind, dass das natürlich auch sein kann, dass man da einfach so ein Best-of gesammelt hat von verschiedenen Veranstaltungen. Nee, das war so eine Einstellung, wo halt so ein Block anscheinend von den Hunden vorbeigelaufen ist. Und das waren einfach ein ganzer Arsch voll Leute. Und alle hatten diese gleiche, auch, dass die alle gleich aussehen. Weißt du, bei diesen Furries, das sind ja dann irgendwie, die wollen ja dann verschieden sein, haben verschiedene Tiere oder sowas. Aber die sehen halt alle gleich aus, wie so eine komische Hundemiliz. Also du meinst, das sind wie Furries so nur von Imu? Rudel oder so. In einem alten Rollenspiel, das in einer zerstörten Erde nach der Apokalypse, auf einer zerstörten Erde nach der Apokalypse spielt, namens Rifts, hat die eine Fraktion sogenannte Dog Soldiers. Das sind so humanoide Hunde und die sehen halt echt, also wenn du die Illustration im Grundregelwerk siehst, sehen die nicht viel anders aus als die Jungs. Da haben nur ja, aber Leute, es geht da nur um Menschenwürde und Gleichberechtigung. Ja, ich bin ja auch häufig davon, das zu verbieten, aber soziale Ächtung ist schon normal. Ein Thema eigentlich, ne? Ich meine, mach das doch irgendwo, aber doch nicht mitten auf der Straße, wo Kinder. Ich meine, was müsst ihr denen so einen Kackdreck gleich irgendwie? Nicht zu ärgern, halt nur. Ich glaube, ein großer Teil ist dafür da, um Leute wie mich zu ärgern, ja, natürlich. Mhm. Also um Leute zu ärgern, die noch einen gewissen Funken Anstand und Sitte haben. Aber wir kommen später zu einem Artikel, wo selbst ein Linker das beklagt, dass es das nicht mehr gibt. Tja, und eine Überschrift, die man so nicht unbedingt erwartet hätte. Polizei löst queere Pro-Palästinenser-Demonstration auf. Flaschenwürfe und Verletzte. Ja, im Rahmen des Christopher Street Days oder am Rand des Christopher Street Days gab es eine separate, angemeldete Demonstration von der Internationalist Queer Pride for Liberation. Also die Internationalisten, ne? Und ich meine, das Konzept auch schon seit ein paar Jahren. Also, ich meine, das Konzept ist ja so ein bisschen widersprüchlich, ja, weil, ja, aber gut. Ja, eben waren Araber dabei oder so, oder nicht? Ja, im Rahmen dieser Demonstration gab es halt einen Block von 800 Personen mit pro-palästinensischem Bezug. Der Rest waren halt einfach feiernde Querleute im Rahmen des CSDs. Die sind halt von links nach rechts gelaufen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber aus verschiedenen, nicht nur aus diesem Personenkreis, sondern aus anderen Personenkreisen wurde halt auf die Polizei losgegangen. So, und es gab ja im Vorfeld sehr viele Berichte, dass die Polizei exzessive Gewalt bei Demonstrationen gegen Gaza-Krieg angewendet hat, und das haben die Demonstranten dann teilweise halt in den falschen Hals bekommen und sind halt proaktiv gegen die Polizei losgegangen, bevor die irgendwelche Aktionen machen konnten. So haben es Leute vor Ort irgendwie beschrieben. Insgesamt gab es 57 Festnahmen, 54 Strafanzeigen, ne, Beleidigung, tätiger Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch, 17 Polizisten wurden verletzt. Ja, was ich meine, es ist dem von 10.000 Menschen, da sind die Zahlen schon relativ groß dafür. Und einfach nur die Organisatoren hatten die Demonstrationsteilnehmer nicht mehr unter Kontrolle, haben sie auch selber gesagt. Und ist einfach total aus dem Ruder gelaufen. Wer hätte es gedacht, wenn man so eine Demonstration mit so einer kognitiven Dissonanz macht, ja, weil wo so total unterschiedliche Interessengruppen dran beteiligt sind, dass die dann nicht an einem Strang ziehen, sondern dann halt auch die üblichen Krawallmacher diese Situation wieder für sich nutzen. Wer hätte es gedacht? Aber einfach nur seltsam, ja. Aber ja, das hat weder was mit, das hat nicht sehr viel mit Quersein zu tun oder mit Pride oder sowas. Das ist ja einfach nur, ja, das Thema wird da irgendwie missbraucht. Ja, die haben ja so eine Erklärung auch auf Twitter rumgereicht, wo es so hieß, irgendwie die einzige Lösung ist halt irgendwie die Intifada in alle Orte tragen und da irgendwie alles kaputt machen, damit die Freiheit irgendwie für die Queeren und die Unterdrückten irgendwie sich manifestiert. Also der übliche Scheiß. Ja, Liberation sagst du schon alles, ne? Die Befreiung. Ja, das sind die internationalen Sozialisten. Ja, klar. Ne? Kulturmarxismus. Ja. Zerschmettern. Die stimmen die Internationale an. Ja, die Anna Marinada hat uns hier was mitgebracht. Schauen wir uns doch einfach mal an. Seid gesegnet in allen Farben des Regenbogens, damit ihr bunt sein könnt und vielfältig und so wunderschön wie ihr geschaffen seid. Seid gesegnet mit allen Klängen der Klaviere und Orgeln und der Kühlen der Engel. Ich weiß gar nicht. Also ich bin ja selber mal katholisch gewesen. Ich glaube, das ist eine evangelische Kirche, aber bin doch etwas konsterniert, weil ja, Leute, die ihre Flaggen in der Menge irgendwo hinhängen. Wenn der Pastor mal nicht ein kleines Hang dazu hat oder so. Das ist vor allem halt diese politischen Flaggen, was haben die da zu suchen? Ich meine, Farben, ey. Wenn ich da Kunde wäre in der Gemeinde, irgendwie würde ich, ja, was machst du denn, wenn du in der Gemeinde irgendwie wohnst und Christ bist und halt hier mit irgendwie nicht vibest? Was kannst du, ich meine, wenn du dich äußerst, wenn du dich beschwerst, folgt die sofortige. Ich glaube, die sind schon seit Jahren weg, diese Leute, die sich darüber beschweren, weil. Ja, Akzeptanz. Also, ich habe ja diesen Kirchentag hier bei mir in der Stadt erlebt und aus meiner Sicht ist dieses ganze Gedöns von denen da in dieser. Bei denen. Also, es ist halt eine grüne Vorfeldorganisation. Anders kann man das halt nicht beschreiben. Ja, wenn du von denen etwas willst, dann ist ja die Frage, ob das, was die da sonst machen, die davon abhält, dir zu helfen oder sowas, ne? Oder deinen Willen danach zu kommen. Und solange das nicht der Fall ist, brauchst du dich doch nicht beschweren wahrscheinlich. Im Chat werden schon wieder Kinski und die Pfeife zur Hilfe, die Peitsche zur Hilfe gerufen. Ja, was will man sich sonst? Das ist das. Und das Schlimme ist ja, wenn du dann was sagst und dafür verstoßen wirst und als schlechter Mensch gilt, dann bist du eigentlich derjenige, den dieser Jesus irgendwie haben wollte, nicht die Leute, die da sitzen und in allen Farben des Regenbogens gesehen werden. Aber die würden ja wahrscheinlich wieder sagen, dass der Regenbogen ja das Symbol von dem Pakt hier nach der Flut, wo Gott ja seinen Regenbogen geschickt hat, um uns zu sagen, dass jetzt mit dem Bauernkrieg gleich wieder, oder was? Mit der Fahne aus dem Bauernkrieg. Die haben sich ja vor allem die Mühe gegeben, da die ganzen einzelnen spezifischen Zielgruppenflaggen aufzuhängen. Das hast du ja auch nochmal gezeigt, wie die da alle hängen. Ich hatte auch geguckt, ob die da eine ganz bestimmte Flagge hängen haben, die MAP-Flagge. Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Naja, in der Kirche wäre es nicht verwundert. Sieht so aus, aber ich glaube, das ist sie nicht. So, das hatten wir ja auch schon mal, das Thema, wo die Omas gegen rechts davor gewarnt haben, Achtung, diese Flagge bedeutet Pädophilie, bitte, das soll sich nicht bei uns unterschleichen. Und so eine Aktion bietet halt diese Gefahr. Also ich die wäre oben sehen, blau und rosa. Die zweite von links sieht so ein bisschen so aus, ja, hat aber andere Farben. Die habe ich nicht gesehen bisher in dem Video. Ja. Wir wollen der Kirche nichts anhängen, die haben schon genug Schultern. Ja, die eine ist einfach nur eine Europafahne mit Regenbogen drauf. Ja, guck mal, das ist wie bei der Sternenzerstörerfahne. Der Regenbogen frisst sich da langsam rein. Irgendwann erscheint auf der anderen Seite der Keil und dann ist die Übernahme abgeschlossen. Ja, und die Anna bemerkt halt noch, dass die Stuttgarter Zeitung natürlich die Kommentarfunktion für das Video abgeschaltet hat. Wie könnte es anders sein bei einem kontroversen Thema? Da möchte man nicht, dass Menschen, die vielleicht sich in ihrer religiösen Würde gestört fühlen, das äußern. Warum ist das nur bei der Religion so, könnte man dann fragen, aber das beantwortet einem keiner. Ja, und das Ganze wäre ja auch nicht so schlimm, wenn es nicht so aktiv propagiert wird. Ich meine, sollen die da diese Flaggen aufhängen, ist jetzt nicht so das Problem, aber gerade im religiösen Kontext, hat sich halt um 180 Grad gedreht, was das da angeht. Vorher hat man es eher das Thema mit Samthandschuhen angepasst und jetzt wird es halt aktiv propagiert. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, die Leute, die es dran stören, die sind eh schon weg. Aus meiner Sicht ist das halt dieses Ding, dass die Kirchen halt immer das machen, was halt gerade im Land die Ideologie ist. Also, Konkordate unterzeichnen oder so. Weil dieses Ding, dass da irgendwie die Kirche und der Staat irgendwie gegenseitig aufeinander aufpassen, was man wieder behauptet wird, ist einfach Bullshit. Bullshit. Super Überleitung. Ich glaube, das ist der Ethnologiefachbereich aus irgendeiner von diesen Berliner Universitätsdingern. Wir hören mal zu, was die Leute so machen von unserem Geld. Was war die letzte Hausarbeit, die du geschrieben hast? Da ging es um den Bund deutscher Mädel und wie der NS-Staat sozusagen die Weiblichkeit durch den Bund deutscher Mädel vereinnahmt hat. Genau. Also der Titel war Feminismus oder Fetischismus? Und ich habe eigentlich anhand von Ikimel habe ich eine Hausarbeit geschrieben zum Thema Feminismus, wie das aussehen kann. Genau. Ja, eine Hausarbeit zum Thema Ikimel und Feminismus, wie das so aussehen kann, so Feminismus. Alter Schwede, ich war nie auf einer Uni, aber ich kenne Leute, die auf einer Uni waren und zu der Zeit konnte man noch nicht über Ikimel irgendwas schreiben und damit irgendwie weiterkommen. Aber gut, machen wir mal weiter. In meiner letzten Hausarbeit habe ich Berliner Techno-Clubs geforscht. Ich habe ein Videoprojekt zur emotionalen Arbeit in Cafés gemacht. Auch geil, oder? Die letzten beiden so, ich habe Techno-Clubs beforscht, ich war in Cafés. Ihr habt rumgehangen. Ihr habt einfach nur dumm rumgehangen und das ist jetzt euer Forschungsprojekt. Das ist... Emotionale Arbeit ist ja schon wieder hier Emotional Labor, Care-Arbeit, bla bla. Wie dieses Sitcom-Trope, wo jemand dieses Wissenschaftsprojekt machen muss und es vergessen hat und dann sich was aufdenkt auf dem Weg zur Schule. So klingt das alles. Ich glaube, heute nennt sich sowas Sammeln von anekdotischer Evidenz. ja. Ja, es gab da irgendwie so einen Fachbegriff dafür, dieses... Bullshit, dieses, du hast doch vorhin schon... ja, das war auch, aber noch einen anderen Fachbegriff. Was meinst du, Lived Experience? Ja, ja, genau, da gab es auch noch so einen fancier Begriff dafür, irgendwas mit Episteme oder so. Epistemiologie? Nee, irgendwie sowieso Epistem irgendwie. Also... Ja, so Ephysem, mein Ekzem. Ein ganz schlauer Fachbegriff. Aber fällt mir gerade nicht ein. Ich war selbst bei dem Buch von FreeperInnen und über Zusammenhang zwischen digitalen Medien und Epistemen. Ich habe meine Selbstwahrnehmung von StripperInnen. Ja. Okay, wie nehmen die sich denn selbst wahr? Die StripperInnen. Ja, die Selbstwahrnehmung muss ja innen stattfinden. Ja, weiß ich nicht, beim CSD vielleicht. Ich doch außen. Selbstwahrnehmung. Ja, empowered sind die doch wahrscheinlich, oder? Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, was er mir erzählt. Überspiegelt. Ich kann ja mal ein Quiz machen. Ich meine, Mars hat es wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe es nämlich noch nicht angeguckt. Wir können ja mal raten, was für seine letzte Hausarbeit. Er hat keinen illegalen Pulli. Was mit Medien, glaube ich. Ja, wahrscheinlich irgendwie. Also er ist, glaube ich, auch so eine Art Pedro Pascal mit den Ohrringen und so. Ich glaube, seine letzte Hausarbeit war über... wahrscheinlich auch was mit Ficken oder so. Habt ihr eine Idee? Er hat auch ein schönes T-Shirt an, wie man sieht. Das ist kein T-Shirt, das ist so ein Hoodie. Ah ja, ein Pulli, sorry. Kein Hoodie. Wort ist illegal, steht da, glaube ich, drauf. Ja, kein Wort ist illegal. Ja gut, dann fahren wir mal ab. Also, mein Tipp ist irgendwas mit Sex. Letzte Hausarbeit über die Besetzung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der HU geschrieben. Okay. Habe ich falsch gelegen. Es war der vorletzte und er hat die Besetzung der HU, also diese scheiß Palästinenser-Aufstände, die unsere Universitäten, für die wir viel Geld zahlen, zeitweise Namen legen. Hey. Und er hat wahrscheinlich geschrieben, warum wir da dem Faschismus gerade so eben entronnen sind. Ja, als es geräumt wurde, meinst du? Die Räumung hätte leicht zum Vierten Reich führen. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich ja. Postulieren. Ja, und Sie? Rettet Sie aus mit Sex. Nee, ich glaube, da hinten sehe ich irgendwas mit Tieren. Das ist wahrscheinlich irgendwie Animal Liberation. Ah, okay. Und da steht, glaube ich, ACAB auf dem. Ja, da steht ACAB drauf. Ja gut, das ist so ein typischer linken Studiladen. Ich glaube irgendwas mit Tieren. Ich habe geforscht für Migrationspolitik und NGO-Arbeit zusammen. Wie NGO und Migration zusammenhängen. Mädchen, sei vorsichtig. Es sind schon Leute einfach morgens sind dann in der Weser geschwommen und also im Kopf nach unten. Ja, Deutschland, von ihrem Geld finanziert, was eine schöne Überleitung ist zum ZDF, von ihrem Geld finanziert. News bringt uns hier diese schöne Geschichte. Mr. Wissen 2GO, den kennen wir ja alle, ein williger Content-Sklave sozusagen in dem Zusammenhang der Öffentlich-Rechtlichen. Und der hat jetzt hier was über deutsche Sklaverei gemacht, also... Du kannst ja mal zeig das erste Bild, ne? Hier haben wir also das Bild, was wir später gleich nochmal wiedersehen werden, was deutsche Sklaverei zeigt. Warte mal. Ich möchte vor allem auf ein Detail hinweisen, nämlich den Mann mit dem Hut und der Peitsche. Ein Sklaventreiber, ein Sklavenbesitzer vielleicht ein Händler. Man weiß es nicht genau. Was man relativ gut sehen kann, ist, dass er die gleiche Sommerbräune auf der Haut trägt, wie die Menschen, die dort mit einem hölzernen Joch praktisch von dannen geführt werden. das wird später im Zusammenhang mit Mr. Wissen 2GO noch wichtig. Wir scrollen jetzt nämlich mal zu der Szene aus dem Video runter, die im nächsten Bild zu sehen ist. Deutsche Händler hauen sie übers Ohr, ist der Untertitel, den Mr. Wissen 2GO gerade ausspricht. Und guck mal, der steht aber günstig, oder? Ist schon irgendwie ein bisschen lustig, weil dadurch, dass man Herrn Wissen 2 da platziert hat, kriegt das Bild einen ganz anderen Zusammenhang und könnte natürlich mit den deutschen Kolonien in Tansania oder Deutsch-Ostafrika, wie es damals hieß, zusammenhängen. Aber ja, wenn man das Original sieht, dann weiß man, dass es halt eben nicht um deutschen Sklavenhandel ging. Laut Wikipedia ist das Bild auch von 1878. Das Buch ist mit der Zeichnung ist 1884 erschienen und Deutsch-Ostafrika gab es seit 1885. Kann sich jeder ausrechnen. Was man sich nicht ausrechnen kann, ist, ob das hier mit Absicht alles gemacht wurde oder ob das ein trauriger Zufall ist, dass er genau vor dem schwarzen Sklaventreiber steht oder zumindest dunkelhäutigen Sklaventreiber steht. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber so arbeitet das Öffentlich-Rechtliche. Und danke an News für den Hinweis. Ja, ich glaube, die wurden aber nicht gezwungen. Das war kein Zwang. Es war nur fürs Gemeinwohl, oder? Sie da gearbeitet haben. Weil zwingen darf man ja nicht sagen, höre ich immer wieder. Was wie Zwangsabgabe. Pfui. Das ist ja kein Zwang. Ach ja. Weiß man gar nicht, ob man da Occam's Razor ansetzen soll und den einfach Unfähigkeit unterstellen soll. Naja, das ist das Best-Case-Szenario, ne? Wir liefern heute aber auch Stichworte für den nächsten Artikel, dass es nur so eine Freude ist. Auch bei dem jetzt inzwischen schon berüchtigten Sommerinterview mit Frau Weidel in Berlin bräuchte man Occam's Razor mal dringend. Wir alle wissen, was da passiert ist. Das allseits beliebte Zentrum für politische Schönheit in Kooperation mit den Omas gegen rechts. Du kannst ja vielleicht das Bild kurz zeigen von den Omas gegen rechts. Ja, das ist das Letzte, was ihr seht, bevor ihr enteignet wird, damit der Sozialismus kommt. Ja. Ihr wisst alle, was da passiert ist. Man hat diesen Bus dahin gefahren, man hat den scheiß AfD-Jodler abgespielt und hat jede Menge dummes Zeug gerufen in der Bannmeile. Während die Polizei offensichtlich untätig in der Gegend rumgestanden hat, eigentlich ist in der Bannmeile überhaupt keine Kundgebung erlaubt. Es ist eine Spontankundgebung, hätte möglich sein können, haben wir letzte Woche gelernt. Oder wann war das? Aber eine Hinfahrt da mit diesem Bus und das alles zu organisieren, ist eben keine Spontankundgebung. Ja, ich meine, die Polizei ist ja vor Ort gewesen und hat sie nicht des Platzes verwiesen, sondern hat denen quasi erlaubt, dort zu sein und damit quasi diese spontane Sache quasi vor Ort genehmigt. Ja, so kann man das interpretieren. Ja. Ja, ist halt sehr viel schiefgelaufen, ja. Also das war eine vorbereitete, konzertierte Aktion. Da war auch klar, um wie viel Uhr beginnt das Interview dort. Gut, ich meine, sowas herauszufinden ist nicht sehr schwer. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten ja so viele Leute, die da alle wissen, wie der Zeitplan da ist. Ja, und ich meine, da gibt es immer den einen oder anderen Sympathisanten, der was durchsteckt, geschenkt. Aber das Verhalten der Polizei in dem Kontext war halt schon sehr seltsam. Und das Verhalten des Öffentlich-Rechtlichen das ist halt nicht bearbeitet ausgestrahlt wurde, kann man so oder so sehen. Es soll unverfälscht sein, was ja eigentlich richtig ist. Ja, jetzt haben wir es halt als Zeitdokument, was halt diese Störaktion halt dokumentiert, aber der Sinn des Interviews, halt die Kommunikation, die ist ja natürlich total auf der Strecke geblieben. Und wenn man sich mal diese Sachen anguckt, die halt per KI editiert wurden, das Gestöre raus. Ich meine, da ist da kein vernünftiges Gespräch mehr zustande gekommen. Ja, und wird keinerlei Konsequenzen haben, aber es ist halt eine weitere Eskalation in dem Kulturkampf, ne, der nur als Reaktion geführt wird. Der Oscar weist uns darauf hin, dass wir uns in der Rasierklinge geirrt haben. Es ist nicht Occam, sondern Hanlon's Razor, der sagt, do not attribute to malice what you can explain by stupidity. Genau, und in diese ganze Situation kippt jetzt das Zentrum für persönliche Schönheit in Person von Herrn Ruch, dem üblichen Redelsführer, halt nochmal Benzin ins Feuer. Der ist dann von allen Journalisten, ist er zu Ronsheimer gegangen, also zu Springer, zu Bild. Zwar nicht zu Bild direkt, sondern die Podcast-Geschichte von Ronsheimer, aber da so viel schon mal zu den Berührungsängsten mit der Springer-Presse, die angeblich immer ganz schlimm sind. Und dann hat er ihn windelweich gefragt, woher die Aktivisten wussten, wann das Interview stattfinden würde. Und Ruch hat gesagt, das ist natürlich unser Betriebsgeheimnis. Aber ich würde gar nicht von einer Störaktion reden, sondern von einer Verschönerungsaktion. Gemeinsam mit den anderen Demonstranten haben wir so etwas wie den Fernsehmoment des Jahres geschaffen, in enger Kooperation mit der ARD. Ja, und Ronsheimer fragt nicht nach. Immer dran denken, Ronsheimer bezeichnet sich selber als Journalist, aber er fragt an dieser Stelle nicht nach, wie meinen Sie das mit der Zusammenarbeit? Man kennt Ruch, ne? Natürlich geht er zu Bild und lügt in die Tasche voll, keine Frage. Aber immerhin hat er nochmal nachgefragt nach der Polizei und darauf hat Ruch geantwortet, ich will jetzt keine Details nennen, aber in enger Absprache mit der Berliner Polizei konnten wir dort eigentlich machen, was wir vorhatten. Auch in diesem Fall fragt der Herr Ronsheimer, Journalistendarsteller Ronsheimer mit Helm, nicht nach. Ist schon ein bisschen komisch, also könnte man auch von ausgehen, dass das alles geskriptet war, was da passiert ist. Weil, ich meine, jeder Journalist, der ein Schuss Pulver wert ist, hat die Pflicht, in so einem Fall nachzufragen, wie meinen Sie das? Gab es da wirklich Absprachen? Nun ja. Im weiteren Verlauf des Interviews bezeichnet Ruch die AfD mehrmals als gesichert rechtsextrem. Und dann kommt mein Lieblingszitat, wo Ruch sagt, wir hatten ja gestern den 20. Juli. Einem Stauffenberg hat man auch vorgeworfen, dass der Anschlag auf Hitler eigentlich nur Wasser auf die Mühlen der NSDAP war. Wer? Wann? Schon interessant, ne? Ja, ganz weil bestimmt. Damals auch voll wichtig war, wie die NSDAP dasteht zu der Zeit. Ja, genau. Ja. Irgendwie. Bei den nächsten Wahlen, da werden die aber richtig abgestraft worden, da wäre ich mir sicher. Und sich halt in eine Reihe mit Stauffenberg zu stellen, wenn man eigentlich ein feiger kleiner Niemand ist, ja. Der sich Künstler schimpft. Ist, also der Ronsheimer ist ja auch schmerzbefreit. Ne? Erst diesen riesen Ego-Heini Tucker Carlson und dann sich den Ruch reinholen. Aber wahrscheinlich Tucker Khan? Ja, der war doch letztens bei Tucker Carlson. Ja, der war beim Tucker und hat jetzt mal, was ist denn das hier? Wo sind wir hier überhaupt? In der Scheune? Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Warum liegt hier Stroh? Aber ich würde es auch nicht unbedingt für wahre Münze nehmen, was der Ruch erzählt. Also, nein, das ist natürlich die Taktik einfach. Also ich kann das halt verstehen, ja. Dass er natürlich maximal sich damit, er kann eigentlich nur gewinnen, wenn er solche Behauptungen aufstellt, weil klar. Selbst wenn es da jetzt Absprachen gegeben hätte mit irgendwelchen Leuten bei der Polizei, die würden das ja nie zugeben und einräumen. Und insofern können sie es ja nur dementieren und dann steht halt sein Wort gegen deren's. Und er ist halt der coole Strippenzieher, der es irgendwie hingekriegt hat und ja, also. Chaos. Chaos veranstalten. Er ist wie Butters in seiner Geheimidentität, nur ein bisschen fieser und wirksamer. Ja, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus persönlich, Drachengame und Shoyoka, was ich hier anschleppe. Ich habe einen Zeitstempel gehabt, wo wir mal reingucken können. Ja, 2.11. Ich habe den noch nicht gesetzt, weil das Ding immer sich ständig resettet irgendwie, wenn man zu lange... Genau, der Mann hier, der gute Stefan, betreibt einen Kanal, wo er über 80er Jahre Fernseh und Filme sehr liebevoll und tiefgehend recherchierte kleine Dokumentationen macht. Stefan ist ein bisschen nah am Wasser gebaut, der hatte auch mit dem Hate nicht gerechnet, den er gekriegt hat, trotzdem er eigentlich sehr unschuldigen, nicht politischen Content macht. Und er hat mit dieser Persönlichkeit hier zusammengearbeitet, die hier auf dem Thumbnail zu sehen ist. Ein Typ, der sich, glaube ich, Fernsehschatzkiste nennt. Also auch jemand, der einen ähnlichen Bereich bespielt. Die dachten, vielleicht gibt es Synergien. Und dann hat dieser Typ angefangen, seine persönlichen Nachrichten an andere Leute zu leaken und irgendwelche Intrigen gegen ihn zu fahren. Ja, interessant. Wir können ja, wie gesagt, bei dem 2.11 mal reinhören und eventuell ordne ich das dann später noch ein bisschen ein. Nachdem aufgrund meines letzten Videos 2024 über 3000 von euch Franks Kanal abonniert haben und ich ihn noch beim 10.000 Abonnenten Livestream durch die Nacht begleitet habe, bekam ich Mitte Januar auf einmal sehr böse E-Mails von einigen von euch, die mich fragten, wie ich denn so einen Kanal empfehlen könne und dass sie dachten, es ginge bei ihm um Retro und Reality und jetzt macht er auf einmal Politik und basht die AfD. Nun, das alleine wäre ja nichts Neues in der Medienlandschaft, aber es waren nicht wenige Zuschauer, die mich deswegen angeschrieben haben, weil nun mal rund 90% meiner Abonnenten, wie auch ich selbst, konservativ eingestellt sind. Denn wir alle lieben die 70er und 80er und deshalb sind wir hier. Mir ist die politische Meinung anderer eigentlich herzlich egal, solange nicht alles politisiert wird. Denn bei mir geht es um Unterhaltung. Ich habe diesen Kanal damals gegründet, um eine Oase in der Wüste des Wahnsinns um uns herum zu erschaffen, wo man einmal den ganzen politischen Kram vergessen und in eine vermeintlich bessere Zeit abtauchen kann. Das ist wichtig und ich habe angenommen, dass das auch für Frank Buttermann gilt. Aber dem war nicht so, denn es blieb nicht bei diesem einen Video und nachdem dann auch noch die CDU ihr Fett wegbekommen hatte, glühte mein Postfach geradezu. Die Leute, die unpolitischen oder zumindest fairen Content bei der Fernsehschatztruhe erwartet hatten, wurden bitter enttäuscht, denn über all die anderen Parteien kam kein einziges Video, geschweige denn auch nur ein kritisches Wort. Doch nicht nur davon waren meine Anhänger enttäuscht, sondern auch darüber, dass ich ihnen für diesen Kanal ein Abo aus den Rippen geleiert hatte. Das war eine ziemliche Belastung für mich, denn reicht zu diesem Zeitpunkt... Reicht eigentlich das hier jetzt? Ne? Also ich hab's, ihr erkennt vielleicht, warum ich es mitgebracht habe. Weil es halt die alte Frage ist, politischer Aktivismus. Und weil es halt auch wieder ein Beispiel ist, wo ein linker Aktivist hingeht und wegen Kritik oder halt wegen dann Aufkündigung der Zusammenarbeit auf jemanden persönlich losgeht und versucht, sein Netzwerk an Leuten zu zerstören. Und einen kleinen, also ich meine, der ist wirklich kein Riesenkanal, aber er macht wirklich schöne Sachen, wenn man sich für die Themen interessiert, kaputt zu machen. Und das ist nicht das erste Mal, dass er das macht. Es gibt wohl eine Geschichte mit einer 14-Jährigen, die er eine ganze Zeit gegroomt hat, die auch selber diese Geschichte erzählt hat, schon vor Kameras. Also es sind alles recht feste Geschichten. Und ja, das passiert, wenn man sich mit Narzissten einlässt, wenn man das vorher nicht weiß. Und noch schlimmer ist es, wenn man sich halt so einen Shoyoka-Klon angelt. Genau, wenn ihr Bock habt, schaut doch mal rein bei Glotzbuster, der macht jetzt Sommerpause, aber ein durch und durch netter Mensch, der solche Sachen nicht verdient hat und schon gar nicht aus dem Grund und schon gar nicht von solchen Leuten. Ja, das Private ist politisch, ist halt immer toxisch für Entertainment und Ich weiß jetzt nicht den anderen Creator, ob der jemand ist, der einfach ein Sendungsbewusstsein hat und deswegen jetzt gesagt hat, hey, jetzt habe ich ja ein Publikum, jetzt habe ich eine Plattform, jetzt kann ich die Propaganda raushauen, oder ob der vielleicht ja sogar von außen, ob dem von außen angetragen wurde, hey, jetzt hast du eine gewisse Followerschaft, jetzt hast du eine Verantwortung, dich auch politisch zu äußern und tu das mal. Das wäre vielleicht interessant noch, also ob ich, das ich von will, sich ausgemacht hat oder von Druck von außen. Beide Seiten, beide Sachen haben wir ja. Ich kann halt jetzt hier nicht die ganze Geschichte erzählen. Wer daran Interesse hat, also kann sich dieses Video auf jeden Fall angucken, aber der Typ, das ist halt nicht der Erste, mit dem er so umgeht und im halt unter der Gürtellinie arbeitet. Der Typ ist so creepy. Er hat, also hier der Stefan sagt, er hat inzwischen mit 3 verschiedenen Accounts bei ihm eine Mitgliedschaft gekauft. So, warum auch immer. So, Stefan interpretiert das als hier, ich beobachte dich oder solche Sachen. Aber ich finde es halt, das geht in den Kleinsten und das sagen die lieben Weltraumaffen ja schon seit 2016. Diese Scheiße dringt in den kleinsten Winkel, in den letzten. Es macht alles im Endeffekt kaputt, wenn wir da nicht langsam einen Riegel vorschieben. Neben Köteresse und anderen Sachen ist es ja schön, wenn persönliche Beleidigungen gerichtsfest gemacht werden. Ne? Schön. Also ja, Influencer darf man jetzt sagen. Wunderbar. Das unter anderem, und die Shoyoka hat hier auch einiges andere einstecken müssen noch, da ist jetzt im Wortlaut genau geregelt, was der Tobias denn sagen darf zu irgendwann nicht, also irgendwas unterstellen eben nicht, eben so das Übliche. Aber Hatefluencerin geht wohl als Meinungsäußerung eben durch. Ja, und das ist ja immer das Thema so bei diesem Thema, dass eben vieles eben einfach eine Meinungsäußerung ist. Aber die Shuyoka hat auch vor allem nach Wettbewerbsrecht geklagt oder ja, so in dem Turn. Und das kommt ja gar nicht zum Tragen in dem Fall bei ihr. Also das haben die Richter alles abgeschmettert im Prinzip. Aber was sie alles auch eingeklagt hat, was für Formulierungen und so weiter nicht in Ordnung wären, das war schon ganz schön lächerlich. Ich habe es jetzt gerade hier im Moment, ich kann es ja nochmal raussuchen. Und da scrollt mal rein, da waren so ein paar spezielle Aussagen dabei von ihr. Was ist denn jetzt da? Ja, Wettbewerbsrecht kommt eben nicht zum Einsatz, zum Tragen. Und was soll ich sagen? Hat sie sich nun teilweise erfolgreich gegen Äußerungen gewehrt. Jetzt hier die Verletzung. Kann sie ja Persönlichkeitsrechte, aber auch dann nur, wenn sein presserechtliches Interesse nicht dagegen steht, zum Beispiel. Also die haben eigentlich gesagt, das Verfahren war unnötig. Und viel gewonnen hat sie dann nicht. Gegen einige streitigen Äußerungen von hochstehenden Shuyokas Unterlassungsansprüche wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Dies sei jedoch nur dann der Fall, wenn das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Influencerin im Rahmen einer Abwägung gegenüber dem Recht Hochs auf Presse und Meinungsfreiheit überwiege, erklärte der Senat, und das tut es wohl nicht. Ne? Meinung ist auch schon genießen, dabei einen sehr weiten Schutz. Ja, das ist auch richtig. Wie gesagt, komisch, für was sie alles irgendwie ein Verfahren anstrengt. Absolut überflüssig. Und ja, vielleicht auch Missbrauch von Gerichten einfach. Ne? Und ich weiß halt nicht, inwieweit, hier ist ja jetzt noch nichts zu den Sachen drin, die diese Frau diese Woche gesagt hat. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch was hier im Stream haben, aber ich weiß, dass ihr da zumindest alle Teile von gesehen habt, weil ich das ja auch besprochen habe in unserem Chat und auch euch einen Link geschickt habe. Nee, da kommt nichts mehr. Kannst du erzählen. Also diese Sachen, die die Frau da vom Leder gezogen hat und wie die mit ihren... Also mich hat vor allem schockiert, wie sie mit Zuschauern umgegangen ist, die ganz normale Fragen gestellt haben. Also es ging mal wieder um das leidige Israel-Thema. Und ich muss auch vorsichtig sein, wie ich jetzt hier über das Thema spreche, damit es nicht respektlos oder irgendwie relativierend rüberkommt. Weil es ging um den Vergleich zwischen dem Genozid in Gaza und dem Holocaust. Ich meine, dass man so ein Fass überhaupt aufmacht. Ja, ich würde halt einen großen Bogen drum machen. Aber dann gab es tatsächlich halt halbwegs irgendwie denkende Zuschauer, die ihr gesagt haben, hier, sorry, das ist alles, ich stehe auf deiner Seite sozusagen, aber man kann halt den Holocaust aufgrund seiner industriellen, durchgeplanten Natur nicht mit dem vergleichen, was aktuell in Gaza passiert. Und dann rastet diese Tante komplett aus, sagt im Endeffekt, ja, so Leute wie dich brauche ich hier nicht, du Bastard. Ja, also sie lässt sich so in Rage bringen, dass sie ihre eigenen Zuschauer übel beleidigt. Und dann, wie war die Äußerung? Glaubst du immer noch, das sei hier ein Kanal für liberale Bürgis und Privilegierte irgendwie? Da hast du falsch gedacht. Hier ist nichts für euch. Also, alter Schwede. Drachenlady, absolut. Ja. Leute bannen, die ganz normale Fragen stellen. Absolutes Drachenlady-Verhalten. Ich fände es toll, wenn ihr jemand ein Haus in der Nähe von Nürnberg finanziert, wo sie leben kann. Sie ist ja jetzt auf dem Bauernhof. Also, ja. Ja, der Hochrat unter anderem auch gesagt, ihr Geschäftsmodell wäre der Hass eben. Und ja, das muss man so sehen. Ne? Ja, aber war das nicht das, was man nicht sagen durfte, weil die doch irgendwie behauptet haben, dass sie da nur ehrenamtlich... wenn du ihnen einmal die Nummer, die mit du Bastard endest, vorspielst und sagst, das war ein Teil ihres Streams, darf die jeder Hatefluencerin nennen. Ja, ich fand ja vor allen Dingen das gut, wo sie die Natascha Strobel irgendwie als liberale weiße Frau bezeichnet hat. Strobel, liberal. Natascha Strobel. Liberal. Ja, stimmt, genau. Die böse Strobel und die böse Kracher. Über die hat sie hergezogen, ja, genau. Das Schlimme ist ja, die bringe ich ja eh schon durcheinander. Jetzt muss die auch noch mit beiden Beef anfangen. Ja, aber das ist ja wirklich echt, das reiht auch irgendwie niemand. Das ist mir egal, ob jemand Krebs hat. Das ist mir völlig egal, solange er den Genozid nicht begreift. Alter Schwede, Joyoka. Denk mal über Menschlichkeit nach. Da liegt jemand mit einer lebensbedrohlichen Krankheit im Krankenhaus. Oder lebt mit einer lebensbedrohlichen Krankheit und du willst, dass er sich über fucking Palästina mehr Gedanken macht. Wer ist hier der Mensch, Joyoka? Und ich meine, wir reden immerhin nicht von irgendjemandem, den ich mag. Aber Anstand muss man doch haben, genau wie die HEMA, als der Baumgartner gestorben ist vor ein paar Tagen. Wie viele Leute, nur weil der konservativ war, Kübel voller Hass über einem verunglückten, toten Mann ausgeschüttet haben. Und seine Frau musste das im Zweifel lesen, wenn sie so dumm war, irgendwie in die sozialen Medien zu schauen. Ihr seid so herzlose, anstandslose Fucker. Ja, das mit dem Baumgartner, das war ja besonders perfide, weil zu Lebzeiten er ja gar nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung so gesehen wurde oder so geframed wurde. Obwohl er ja schon eine konservativere Einstellung hatte. Aber sobald er tot war, haben sie angefangen. Vorher hat sich nicht wirklich jemand drüber über ihn beschwert. Aber ja, er kann sich ja nicht mehr wehren. Ne? Also besonders ekelhaft, fand ich sehr daneben. Ja, und der Kondensmilch oder die Kondensmilch fügt hinzu. Oder Hogan, also Hulk Hogan. Weiß nicht, haben wir zu dem noch was drin? Nee, haben wir nichts dazu, ne. Ja, dann können wir hier kurz nochmal innehalten. Hulk Hogan hat Gawker besiegt, damit ihr alle und wir das nicht mehr lesen müssen. Das dürfen wir nie vergessen, auch wenn er jetzt tot zusammen ist. Mit Peter Thiel. Peter Thiel hat ja das Geld zur Verfügung gestellt und der Anlass war Herr Hogan, weil nämlich die super Leute, die moralische Instanz, sich ja geweigert haben, einen Sextape zu depublizieren, auf dem der gute Herr Hogan mit irgendwie eine Nachbarin oder so, auf jeden Fall nicht mit seiner Ehefrau drauf zu sehen war. Ja, und vor allem in einem ziemlich desolaten Zustand. Ja, aber das ging halt, ne? Das ging. Aber was ich gerade noch sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde, ich finde das auf jeden Fall so wild, dass diese ganzen Leute, also es ist jetzt egal, ob das jetzt der Huch ist oder alle möglichen, die jetzt darüber reden, dass wirklich jetzt diese Joyoka das geschafft hat, dass diese Natascha Strobel und Veronika Kracher irgendwie so die objektiven, vernünftigen Wissenschafts-, keine Ahnung, Experten irgendwie sind. Und die Dame hier irgendwie die über die Stränge schlagende Linksextreme, das muss man sich mal vorstellen. Und in deren Sicht sind jetzt, dadurch, dass sie halt so gegen die austeilt und so Beef mit denen hat, sind das jetzt so die liberalen, gemäßigten irgendwie Leute. Also die Kracher, die sich früher, ne, also ich habe da noch das Archive davon, die hat sich früher mit ihrem alten Twitter-Account, hat die sich da in ihrer Bio stehen gehabt, marxistische Feministin. Und die Strobel, ne, hier mit Republika-Beiträgen und so, das ist von Anfang bis Ende ist das nur hier Hundepfeifen wegen wir brauchen Sozialismus, wir brauchen Kommunismus. Wenn der Bingo erwähnt, sorry. Wenn sie nicht gerade davon redet, dass sie hier verzweifelt ist, weil ihr das Taylor Swift-Konzert abgesagt wurde. Also. Der Bingo erzählt gerade das, was ich auch noch einwenden wollte, ne, also ich habe das ja auch über den heiligen Ofenkäse gutiert, was die Dame von sich gegeben hat. Und das hat mich schon geschockt, wie der Ofenkäse dann so, ja, die Frau Strobel ist eine anerkannte Expertin, ja, die gerne in den Medien so, nein, Ofen, nein. Das ist grauenvoll, das ist so grauenvoll. Das kann man sich wirklich, ja. Ich weiß nicht, was der Ofi irgendwie, der ist ja auch so schlau, seine Politik da rauszuhalten und so, aber da muss noch mal jemand mit ihm sprechen, der den kennt oder so. Ja, das wirkt halt einfach solche so Fehler Leute nicht mehr machen. Also, da sind doch diese ganzen Sachen dabei, ne? Amadeo Antonio hier und es gibt halt echt noch viele Leute, die halt meinen, dass das halt irgendwie ja sinnvoll und vernünftig und halt ist, ne? Und einfach nur feststellen, wo halt Rechtsextremismus ist und da halt gegen vorgehen und so. Aber ja. Ja, stimmt, es gibt ja auch nur diese Dr. Rand-Ophi-Verschwörungstheorie irgendwie. Ja, die habe ich aber. Dieselbe Person. Ich habe die ja ins. Ja, du hattest die, glaube ich, ins Leben gerufen, ja. Ich bin doch immer noch. Ich achte da immer noch drauf, wenn ich ihn reden höre. Also für mich ist dann. Also er hat fallen lassen, dass er in Norddeutschland lebt. Das fand ich letztens schon verdächtig. Ja, aber ich meine doch irgendwie in Schleswig-Holstein oder so, ne? Der hat, glaube ich, mal erzählt. Wäre nicht so weit. Ja, und ob man sich ihn geben kann oder nicht, Stack Euphi, ja, ich finde also auch, ich weiß auf jeden Fall, dass der Original Dr. Rand irgendwie in Bremen gewohnt hat. Zumindest damals. Aber das passt doch schon fast. Lange ist her. Ja, aber hier das mit Schurioka. Lass mal einen Discord gründen, dass wir den ausforschen, den Ofen gehen. Und dann haben wir Agenten, die seine Kinder beobachten und so. Cool. Wahrscheinlich. Und seine Katzen vor allen Dingen. Denken wie Schurioka, ein Lehrgang, 30 Sekunden. Und auch das hier schon wieder. Also Legal Tribune Online, das müssen wir erstmal schaffen. Früher hat Solmecke und Partner sowas auf YouTube gemacht, jetzt ist es schon auf Legal Tribune Online. Stell dir vor, was Rainer mit dem Ruhm hätte alles, warum ist er nicht Palästina-Influencer? Und da steht auch nicht mehr irgendwie, also gut, oben drüber steht OLG Frankfurt entscheidet Streit zwischen Influencern, aber da werden einfach nur die Namen genannt, so als wäre das schon so Household-Begriffe, ne? Tobias Ruch darf Stojoka. Das ist die Schlagzeile, Legal Tribune Online. Ja gut, eigentlich steht da ja dann Influencer Tobias Huch darf Influencerin Shiryuka. Ja, theoretisch Influencer, schon, aber ja. Die Schlagzeile ist ja eine andere, ne? Also ja, also finde ich auch, also finde ich, ja. Wieso darf er das mit dem Geschäftsmodell nicht sagen und er darf nicht sagen, dass sie Tag ein, Tag aus hetzt? Dass es nichts anderes machen würde halt. Ja, das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Instanz dann kassiert. Ist ja auch Quatsch, sie muss ja auch mal zum Klo und so, kann ja nicht sein, dass sie es das immer nur macht. Also von daher, ja, sicher. Und dieses Bild hier, ne, wo ist das her? Weiß das jemand? Republika. Sieht Republika-Vibe aus. Das ist von der Republika. Und ich habe mir den Republika-Talk mit ihr, den wir letztes Jahr übersprungen haben, weil der ist ja schon ein Jahr alt, heute nochmal wieder angeschaut. Ja, und das sorgt dafür, dass wir uns den Brainfuck wahrscheinlich irgendwann donnerstags geben müssen. Ich freue mich. Und spoiler das jetzt mal nicht, was ich davon gehalten habe. Wisst ihr, wir haben im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder wir finanzieren ihr ein fucking Kunststudium oder wir schicken sie nach Österreich zurück. Alles andere führt zu einer Katastrophe. Wir wissen das aus der Vergangenheit. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie in Braunschweig als Staatsbeamte eingestellt wird. War die mal in Landshut? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich diesen Artikel hier dahinter gepackt habe. Keine Ahnung. Das hat, glaube ich, keinen Grund. Ja, aber ich meine, der Artikel ist ja so ein bisschen wie der Abgrund. Der schaut uns ja auch an, ne? Oder diese Studie. Der gute Rolf Degen schreibt hier, diejenigen, die sowohl eine ausgeprägte Psychopathie als auch geringe kognitive Fähigkeiten aufweisen, engagieren sich am aktivsten im politischen Online-Engagement. Das muss man sitzen lassen. Ich meine, da muss man, wenn man selbst genug ist, kann man natürlich sagen, ja, ich weiß aber, was meine kognitiven Fähigkeiten sind, Rolf. Aber es geht in so einer Studie ja nie darum, die Ausreißer zu besprechen, sondern das, was die Masse ausmacht. Diese länderübergreifende Studie untersucht anhand Daten von aus den USA und 7 asiatischen Ländern wie Psychopathie, Narzissmus und die Fear of Missing Out die politische Online-Beteiligung beeinflussen und wie kognitive Fähigkeiten diese Zusammenhänge moderieren. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Zusammenhang zwischen Psychopathie und politischem Online-Engagement in allen untersuchten Kontexten. Das deutet darauf hin, dass verstärkte psychopathische Tendenzen positiv mit einer erhöhten Häufigkeit politischer Online-Beteiligung verbunden sind. Ein Zusammenhang, der trotz unterschiedlicher kultureller und politischer Rahmenbedingungen bestehen bleibt. Narzissmus weist nicht die gleiche Vorhersagekraft aus. Narzissmus war ebenfalls signifikant mit der politischen Online-Teilnahme verbunden, allerdings nur in den USA, den Philippinen und Thailand. Umgekehrt geht eine höhere kognitive Leistungsfähigkeit durchweg mit einer geringeren politischen Online-Beteiligung einher. Menschen mit hoher kognitiver Leistungsfähigkeit sind bei der Informationsaufnahme möglicherweise anspruchsvoller und bevorzugen Inhalte, die rationalen und logischen Prinzipien entsprechen gegenüber emotional aufgeladenen Informationen. Bemerkenswert ist der Zusammenhang zwischen Psychopathie und Partizipation in 5 Ländern bei Personen mit geringeren kognitiven Fähigkeiten stärker ausgeprägt. Dies deutet darauf hin, dass sich Personen mit hoher Psychopathie und geringen kognitiven Fähigkeiten am aktivsten online politisch engagieren. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass Personen mit dunkler Persönlichkeit eher zu unhöflichen Online-Interaktionen neigen und dazu neigen, Fehlinformationen über digitale Plattformen zu verbreiten. Ja. Ist erstmal sehr abstrakt, aber im Endeffekt, klar, gerade die dunkle Triade und ähnliche negative Wesenszüge werden natürlich über Social Media verstärkt, weil Gleichdenkende applaudieren, wenn man sagt, diese Leute müsste man alle umbringen oder ähnlichen Unsinn, weil man selber halt überhaupt nicht in der Lage ist, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass gerade für diese Menschen das Social Media wie ein Verstärker wirkt, der sowohl ihr eigenes Geschwätz verstärkt, aber auch die eigene Illusion sozusagen, die eigene Krankheit. Ja, die Fähigkeit, auf die Gefühle von anderen Leuten zu scheißen, ist natürlich im politischen Diskurs, wenn man etwas durchdrücken will, hilfreich. Interessant finde ich, dass die narzisstischen Tendenzen hier weniger eine Rolle gespielt haben. Also der, ich würde es jetzt so interpretieren, der Selbstdarstellungsdrang, weil das ist ja auch eine Sache, dass die Leute sich selber präsentieren wollen im Internet und deswegen besonders aktiv sind. Es ist interessant, dass hier dieser Zusammenhang nicht so gefunden wurde. Aber vielleicht ist da die Selbstdarstellung eher weniger auf politischen Themen zentriert, sondern auf anderen Themen fokussierter. Wer sich für das Thema interessiert, findet in dem Faden von Rolf Degen, @DegenRolf, auch einen Link zu der entsprechenden Studie im nächsten Post aus dieser Kommunikation. Oh, das hast du jetzt hier reingenommen. Ich dachte, wir machen da einen Sonderstream draus oder so. Du hast es gepostet und wir haben aber auch nicht so viel. Ja, das war bei deinen Quellen jetzt mit drin. Und dann dachte ich, okay. Shit, habe ich nicht rausgenommen. Also, du könntest natürlich auch überspringen, aber. Nee. Ich meine, wenn wir eh nicht so viel haben, können wir da gerne kurz drüber reden. Ja, ich meine, siehst du noch, wie viel wir noch haben. Also, ist halt nicht mehr so viel. Okay, wir sind heute wirklich, wirklich dünn besetzt, was Quellen angeht. Ich muss mir die Originalquelle selber nochmal auf meinem zweiten Monitor. Kannst du ja zwischen den Pausen Musik spielen kurz? Das habe ich gebracht. Achso, das habe ich. Du meinst, das habe ich irgendwo in dem Verlauf gepostet. Das war okay. Mit in dem Kommentar, wo deine Quellen drin waren für heute. Echt? Ich bin ein Trottel. So, jetzt brauche ich noch das PDF. Genau. Ach, ich hätte es auch einfach aus meinem Download-Ordner ziehen können, ne? Ich Trottel. Ja, das Handbuch Gaming und Rechtsextremismus. Und schau mal, wen haben wir denn da als erstes bei den Herausgebern? Unsere alte Freundin Aurelia Brandenburg. Von Kein Pixel dem Faschismus. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, dass es die Scheiße immer noch gibt. Ja, wie geht man so einen Monolithen an? Es sind irgendwie über 300 Seiten, wenn ich mich recht, ja genau, fast 350 Seiten. Unsinn, zu großen Teilen, zumindest was den Social Justice Anteil angeht. Herausgebracht hat dieses Buch die Prüfstelle für jugendgefährdende Schriften sagen, aber es ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Es gibt auch wieder so eine subventionierte Ausgabe, wo du ein Buch mit 350 Seiten für 5 Euro bestellen kannst. Ich bin echt versucht, mir das als Artefakt zuzulegen, 5 Euro. Aber wir sehen hier, auch da, 5 Euro kostet kein 300-seitiges Buch im Handel. Dementsprechend wissen wir auch hier, verschwindet Geld in einem schwarzen Loch. Und das Geld haben wir vorher irgendwie Leuten gegeben, damit sie was Vernünftiges damit machen. Ich muss hier meine Einstellungen. Schon wieder Gamergate vor? Ja. Es gibt ein Kapitel. Dieses Handbuch bietet erstmals einen Überblick. Ja, ja. Also dieser 312. Aufguss der immer gleichen Scheiße bietet erstmals einen Überblick, ja. Ja, genau. Wir können ja mal, also ich gehe mal über das Inhaltsverzeichnis drüber. Wir haben hier zum Beispiel, warum ein Thema für die Bundeszentrale für politische Bildung, und ganz schlau sind warum und Bundeszentrale für in Klammern gesetzt. Digitale Kulturen und das neue Gesicht des Rechtsextremismus, soziale Kontexte von Computerspielkulturen, Ansätze einer Medien- und Geschlechtergeschichte des Computerspiels, digitale Spiele und ihr Verhältnis zu Politik und Demokratie, rechtliche Vorgaben in Deutschland, globale Ausbeutungsstrukturen in der Games-Produktion, Misogynie und Antifeminismus von unserer alten Freundin Veronika Lasskrachen, Rassismus und weiße Fankulturen von Edmund White Chang, Ableismus, Antisemitismus, Islamophobie und Muslimfeindlichkeit. Wusstet ihr, dass das in Spielen besonders wichtig ist? Militarismus, Radikalisierung und Gaming, ein Überblick. Rechte Games und Modifikationen, rechtsextreme Aktivitäten auf gaming-nahen Plattformen, rechte Meme-Kultur, Gamergate. Rechte Meme-Kultur, Gamergate. Geschichtspolitische Kämpfe, Kinderradikalisierung und Cyber-Grooming. Rekrutierung und Mobilisierung, Gamifizierung des Terrors. Wie Spielende Hass und Extremismus wahrnehmen. Und dann gibt es die Unterüberschrift Auswege, und als das ist Community Management, also Banning und Sperren. Dann queere Spiele, queer spielen, das wird helfen, wie die ganz erfolgreichen queeren Spiele, die so in den letzten anderthalb Jahren rausgekommen sind, die ganze Studios ihren Kopf gekostet haben. Ihr seid Chaos, ihr seid nichts weiter als Chaos. Computerspiele im edukativen Einsatz, Jugendarbeit, Extremismusprävention, politische Bildungsangebote mit Gaming-Bezug, politische Maßnahmenstrategien und Interventionen aus internationaler Perspektive. Und dann gibt es noch die Projektvorstellungen Extremism and Gaming Research Network, GameD, Game-Entwicklung für das Projekt Demokratieraum, Game.in e.V., Gaming und Rechtsextremismus, Hidden Codes, mobile Games, Mobile Games zur Radikalisierungsprävention, kein Pixel dem fucking Faschismus. Und Christian Hubert sagt, let's remember, Erinnerungskultur mit Games vor Ort, Masterclass Game-Entwicklung, Mick Prinz sagt, Netcitizens, good Gaming Support. Und dann gibt es noch Radigami, was wahrscheinlich sowas wie radikales Game sein soll. Also 350 Seiten gequirlter Dünnschiss. Und womit fängt das Buch an? Im ersten Kapitel, im Moment noch nicht runterscrollen. Wie leitet dieses Buch ein? Die Überschrift ist gut, genauer. Ich glaube, ihr seid wieder auf dem falschen. Ich glaube, ihr seid wieder auf dem falschen gelandet, hier auf dem falschen. Mhm. Rein und raus? Ja, nee, Moment. Audio? Ich glaube, ich bin wohl mittendrin abgerissen. So, jetzt müsst ihr wieder gehen. Ich hoffe, ihr hört mich wieder. Die Frage war, die ich meinen Mitaffen gestellt habe. Mit was steigt man in ein Pamphlet über Gaming ein? Der Mammon hat Terror getippt. Ich habe gesagt, ja, genauer. Ja, Amok vielleicht auch. Warm, wärmer. Ballerspiel war ja schon genannt im Prinzip. Femizide? Nee, aber der rechtsterroristische Anschlag von Halle im Oktober 2019. Damit fängst du was über Gaming an. Christchurch, Seehofer, bla bla bla. Und da wird Seehofer zitiert, das Problem ist sehr hoch. Viele von den Petern oder potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Ich mache nicht den Seehofer, ich mache einen Bayer. Ich kann Seehofer nicht. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Ach, da ist euch die CSU gerade recht, ne, ihr Progressiven. Wenn sie mit harter Hand auf jemanden draufschlagen will, den ihr eh scheiße findet, da kann man dann auch mal den Seehofer als allerersten zitieren, nachdem man alle Gamer mit dem Attentäter von Halle und Christchurch in einen Sack geworfen hat, auch Media Brandenburg. Vielen Dank. Fucking vielen Dank für nichts. Ja, die Logik, Ursache, Wirkung stand ja klar. Da kann man nicht mehr drüber reden. Ne? Also hier Games und Terror eben. Die Reaktionen auf diese Aussage waren deutlich. Auf spiegel.de war von ätzendem Spott aus Gaming-Kreisen die Rede. Der Gegenwind war auch deswegen so deutlich zu spüren, weil Seehofer allein mit der Erwähnung des Gamings im Kontext seines rechtsterroristischen Anschlags eine alte, nie wirklich verheilte Wunde wieder aufriss. Was macht ihr hier gerade? Ja, und dann bla bla bla, alles, alle Amokläufe der letzten 20 Jahre haben irgendwie mit Killerspielen zu tun, bla bla bla bla bla. Zum Anspruch dieses Handbuchs, ja. Entgegen einer reflexhaften Rückbezugs auf die Killerspieldebatte, dass die Beschäftigung mit der Verbindung von Gaming und Rechtsextremismus gerade keine Wiederbelebung dieser alten Debatte darstellt, sondern sich maßgeblich von dieser unterscheidet. Genau, es geht nämlich nicht mehr gegen die Idee, sondern es geht gegen Menschen. Es geht gegen Menschen, die nicht eurer Meinung sind und die möchtet ihr aus einem Hobby, aus einer Subkultur verdrängen. Woher wir das wissen? Weil wir seit 14 Jahren zugucken und uns dagegen wehren, Aurelia. Ja, aber dass du nichts kannst, wissen wir schon seit längerem. Dass du einfach nur eine Maschine bist, die den gequirlten Kram wiedergibt, den deine Kollegen von sich gegeben haben. Folgende Aussagen bilden daher das Fundament dieses Handbuchs. Grundannahme. Es ist viel gut, aber auch viel schlecht, was Computerspiele und ihre Kulturen angeht. Beides kann gleichzeitig wahr sein, ein differenzierter Blick kann sowohl potenzielle wie Gefahren, Chancen und Risiken offenlegen. Ist nichts weiter als eine umformulierte Einleitung aus einem Anita Sarkeesian-Video von vor 10 Jahren oder länger. Billig, Aurelia. Untersuchungsgegenstände. Für den Themenkomplex Gaming und Rechtsextremismus sind neben den Spielen selbst auch alle mit diesen Spielen zusammenhängenden Plattformen, Ausdrucksformen, Communities, USW relevant und müssen berücksichtigt werden. Alter. Für so einen Satz bekommst du Geld? Für so einen Allgemeinplatz über 4 Zeilen? Alter Schwede. Fragestellungen. Um den Themenkomplex angemessen bearbeiten zu können und zu differenzierten Ergebnissen zu kommen, braucht es auch differenzierte Fragen. Ich habe langsam das Gefühl, du hast ein Allgemeinplatzlexikon gefressen, Aurelia. Wir fragen also nicht, führen Games zu Terror, sondern was sind die Voraussetzungen für Rechtsextremismus im Gaming? Weil die Fragen ja auch Männlichkeit und austauschbar so sind. Welche Prozesse des Rechtsextremismus bis hin zur Radikalisierung zeigen sich im Gaming? Antifeminismus und so. Was sind die Auswege aus dieser Präsenz des Rechtsextremismus im Gaming? Kulturmarxismus. Ja, yeah. Anja ist richtig verantwortet, ich glaube schon. Ach, das ist nicht mal klickbar bei den Seitenzahlen. Was ist das für mindere Qualität, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Bildung? Ja, ich springe einfach mal auf Seite 197, weil ich das kann. Und da sehen wir, ach nee, muss noch ein bisschen runter. Da sehen wir dann. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Oppressed Gamergator Meme. Das ist hier von, das ist diese Scheiße, wo sich Leute über aufgeregt haben. Über hier die Wu oder wie. Das ist dieses, ja, dieses Autismus-Meme. Oh Gott, wo sie das Bild von einem autistischen Kind für ein Gamer-Game geht. Wenn du hochscrollst bis 187. Wenn du hochscrollst, ja genau. Das war diese Geschichte, da hat irgendjemand ein Meme gemacht und dann hat jemand gesagt, das Kind ist aber autistisch und Gamergate, die Rechten haben ein Meme gemacht damit und ja, Holocaust, irgendwas. Ja, das hier. Ach. Mehrdeutiger Humor, eine Unterschrift, eine Zwischenüberschrift ist mehrdeutiger Humor. Muss ich noch mehr sagen dazu? Ein Meme kann widersprüchliche Aussagen kommunizieren. Es kann aber auch Aussagen aus dem eigenen Quellenmaterial in ihr Gegenteil verkehren. Und zwar mittels ironischer Subversion einer Technik, die die internationale Rechte perfekt beherrscht. Das ist ein bisschen so mit Humor so zu sezieren, ne? Sie sind sich strikt echt 2021. Ja, kann man nicht machen. Ja. Strick ein Video-Meme illustriert, wie rechte mimetische Ironie funktioniert. Es greift ein zynisches Lied aus dem Soundtrack von Far Cry 5 über die Waffenobsession der Sekte mit dem Titel Keep Your Rifle by Your Side auf, das von rechten AkteurInnen zustimmend umgedeutet wurde. Ach mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Männlichkeiten, Gigachats und die weiße Antike. Oh. Der simpel und absichtlich schlecht gezeichnete Körper des Giga-Chat trägt eine römische Rüstung und zeigt Richtung Rubicon, auf dessen anderer Seite sich ein Reklameposter von irgendeinem Woken-Spiel befindet. Ach nee, von irgendeinem oder von Cult Games befindet. Hier von diesen identitären Spielemachern. Alter. Das Meme verweist auf Caesars bewaffnete Übertretung des Flusses Rubicon, die einer Kriegserklärung an den römischen Staat gleichkam und die bis heute für den sprichwörtlichen Punkt steht, an dem es kein Zurück mehr gibt. So, auf dem Niveau fühle ich mich gerade von euch unterhalten. Ja, Gamergate. Ein antifeministischer Testballon. Ein anti-fucking-feministischer Testballon. Lange galten Videospiele in vielen Gaming-Communities als unpolitisches Medium, eine Mär, die von allem von einer weißen, heterosexuellen und exklusivistischen Dominanz geprägt wurde, seit 199. Als ja 2013 die Kommunikationswissenschaftlerin Aneta Sarkeesian Videobeiträge zur hypersexualisierten Darstellung und sexistischen Erzählmustern in Videospiele veröffentlichte, fühlten sich vor allem die reaktionären GamerInnen bedroht. Hass und Ablehnung sammelte sich 2014 unter dem Hashtag Gamergate. Habt ihr den Arsch offen? Lügt ihr jetzt einfach Stuss zusammen? Mick Prinz, ja, okay. Du musst bewusst Stuss zusammen lügen, weil du kennst die Quellen. Gamergate hat sich nicht an Aneta Sarkeesian entzündet, auch wenn ihr das gerne erzählen wollt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass man eine Frau, die einen Spieleentwickler in den Selbstmord getrieben hat und auch sonst von zweifelhafter Zuverlässigkeit und Charakter ist, dass man die gerne nicht gerne als Galionsfigur hat, aber das ist so. Wie man sich bettet, so liegt man. Ihr habt Zoe Quinn auf den Podest gestellt, deswegen behaltet ihr die jetzt gefälligst auch und fangt nicht an, die Ursprungsgeschichte von Gamergate schön zu lügen, damit ihr gut aussieht. Ihr habt euch mit einer narzisstischen, manipulativen Alten zusammengetan, die alles und jeden für Geld, Ruhm und ein schönes Leben ausgenutzt hat. Das wollen wir nicht vergessen, Mick. Du schon, wir nicht. Ja, Belästigung, Abwertung, unzählige Meinungsvideos, Reddit-Posts und Tweets, welche Einblicke in das krude Selbstverständnis der Gamergate-Accounts gaben. So sehen sich Gamergate als Bewahrer einer unzensierten und freien Videospielwelt. Sie verstehen sich selbst als marginalisierte Gruppe. Wer zum Fuck hat das gesagt? Welche gegen destruktive Einflüsse eines übergriffigen Machtapparats aus Presse, Politik und Wissenschaft zu Felde zieht. Ja, Presse, ja, Politik zum Teil, Wissenschaft, echte Wissenschaftler eher nicht. Eure Pseudowissenschaftler, ja. FeministInnen und sogenannte Social Justice Warrior würden als echte Gamer und harmlose Minderheit unrechtmäßig durch Sexismus und Rassismusvorwürfe isolieren und zum Schweigen bringen wollen. Der Mythos von falsch verstandenen Widerstandskämpfer prägt bis heute das Verständnis von Gamergate-affinen Accounts, die in ihren endlosen Meinungsproduktionen, ich glaube, er spricht über uns, gegen feministische und progressive Werte wettern. Ich glaube, er spricht über uns. Wir sind so nah dran, endlich in der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Bildung endlich namentlich genannt zu werden. Ach Mick, sei doch nicht so gemein. Gönn uns noch die 2 Minuten ruhen. Ja, ich könnte jetzt ewig weiterreden über Assassin's Creed und Hogwarts Legacy, Elon Musk, AfD. Ja, ich bin gerade über das hier gestolpert. Ja, war es vor allem der Tech-Journalist Mario Yiannopoulos, der auf Breitbart eine vermeintliche Verschwörung von Videospiele-Journalist-SternchenInnen in Anführungsstrichen enttarnte. Ja, lieber Mick, da könnte ich dir auch den Link zuschicken von den Leuten, die das ja zugegeben haben. Also das war ja keine vermeintliche Verschwörung, es war eine Mailingliste, die es halt gab. Und ich kann auch nochmal daran erinnern, wie wir hier mal diesen Herrn hier vom Deutschcore-Magazin als Gast hatten. Ich weiß schon nicht mehr, wie er hieß. Und der war ja auch ganz baff, als wir ihm dann halt gezeigt haben, dass diese Artikel, diese berühmten GEMAS Adet-Artikel ja wirklich innerhalb von einem Tag irgendwie erschienen sind alle. Das war ihm nämlich auch nicht so richtig bewusst. Aber ich bin mir ganz sicher, da gab es überhaupt gar keine Abstimmung dahinter im Hintergrund. Die Person hat wahrscheinlich auch noch nie von Game Journal Pros gehört. Ja, eben, das war das ja, die Liste. Ja. Wie gesagt, wir können ewig hier weitermachen. Wer Bock hat, bestellt sich das Buch für 5 Euro. Kann man sicher schön irgendwie einen Tisch gerade halten oder im Winter, wenn mal das Holz ausgeht. Wir können noch mal einen Blick hier einfach aus Spaß in das Quellenverzeichnis dieses Gamergate-Kapitels auf Seite 204 werfen. Was sagt denn eigentlich die Ironik? Können die da nicht einfach einmal eine Version machen und das dann so lassen oder so? Geht das nicht? Ja, aber das ist wie mit Warhammer. Games Workshop bringt immer neue Regelbücher raus, damit die Leute wieder was Neues kaufen müssen. Und auch diese Aurelia muss ja irgendwie was tun, damit ihre Staatskohle wahrscheinlich weiter irgendwie fließt. Also auf jeden Fall dieses Fazit hier, GEMAGATE steht auch Jahre nach Beginn der Kontroverse von orchestrierten Kulturkampf rechter und rechtsextremer Gamerin, ist eine absolute Frechheit. Ja, vor allem in dem Licht, wenn man den Artikel An Open Letter to Gaming Media von Samantha Allenkund, der ein Jahr vorher erschienen ist und die großen Spielewebseiten dazu aufruft, die eher konservativen Teile ihrer Leserschaft loszuwerden. Das sei ein nötiger Schnitt, der schmerzhaft, aber unumgänglich sei. Und ein Jahr später passiert es dann, ist ein rechter Kulturkampf. Ja, wir könnten auch stundenlang darüber reden, allein über diesen einen Satz, auch mit diesen Beispielen von wegen Rechter und Rechtsextremer. Also es gab ja damals in der Zeit genauso wie, also es gab eigentlich mehr Leute, die sich hinterher dann eher in diese Brettpuppe-Richtung da verpisst haben, so wie hier Schuhan hätte und so. Also da einfach zu sagen, das waren alles Rechte und das ist das, was die auszeichnet, ist so grotesk falsch, aber es ist halt euer Stock, mit dem ihr prügeln könnt und das muss ja hier mit rein, weil hier geht es ja um Rechtes und damit man das damit verbinden kann und mit den als Punkte halt wieder nehmen kann, die man den Leuten sagen kann, hier, da müsst ihr uns, die müsst ihr uns auf jeden Fall viel mehr Macht geben, weil, ne, das ist unsere Opposition, die haben wir ja hier gerade charakterisiert und die sind ja hier gegen uns und wir sind ja für das Gute und deswegen, ne, also. Sie haben nur den einen Stock, Chris, siehst du ihn nach. Ja. Wie gesagt, ich wollte nochmal kurz hier auf das Quellenverzeichnis schauen, weil das ist halt schon grotesk. Dieses jetzt hier von dem GEMAGATE, genau. Oder? Ja, also wir haben die üblichen Sachen, die welche Rolle spielt die AfD? Ist ja sehr relevant für damals, als die AfD gerade mal ein Jahr alt war. Ja. Würde mich interessieren, wer hier den Artikel, müssen wir mal nachgucken, wer den Artikel geschrieben hat. Würde mich nicht wundern, wenn das auch jemand aus der üblichen Ecke ist. Wir sehen hier Saganova Cut, wir sehen nochmal Guerilla Games. Dann hier Hertel Yannick, den kennen wir auch schon. Go Right, Gamergate in die AfD, Videogame Tourism auf der Seite von Rainer Siegel. Also ja, üblicher, tendenziöser, schrecklicher linker Kram. Die junge Alternative. Gamergate in die AfD, negativ. Das war doch das, wo der dich für interviewt hatte, oder? Kann sein, ja. Das war der. Das war der mit Sicherheit. Ja. Wo der uns vorher nicht gesagt hat, wo das erscheinen wird, weil man es vorher gewusst hätte, hätte man direkt gewusst, in welche Richtung das geht. Ja, aber wir haben ja auch wahrheitsgemäß Auskunft gegeben. Kein Pixel dem Faschismus. Also im Endeffekt frisst sich die Schlange hier Selbstreferenz, selbst. Ja. Also man verweist auf Dinge, die man selber geschrieben hat, finde ich auch immer gut. Vor allem auf die beschissene Serie Gamergate, eine Retrospektive. Alter Schwede, die man auf lieber irgendwo verstecken. Doch, glaube ich, komplett auseinandernimmst, oder? Nee, ich habe leider nur die ersten zwei Dinger geschafft, bevor mir langweilig geworden ist. Ja, dann haben wir ja genau den hier Mark Kern als Negativbeispiel, damit ein bisschen was anderes hier, den Kovat, den kenne ich nicht. Aber von Nightingale ist da, being a female gamer means facing violent abuse in the Pink News. Ja, auf jeden Fall auch sicher eine ganz seriöse und überhaupt nicht tendenziöse Quelle. Und dann Simon Strick, rechte Gefühle, Transcript. Das haben wir uns ja mal auch, glaube ich, in einem Sonderstream vorgenommen. Ja, wunderbar. Also reine Kreisreferenzen. Der bleibt dabei, dass das hier GMAG 2 ist. Ja, ja. Und das ist das RND-Ding, wo die da hinterher in die Kritik geraten ist, weil die da irgendwie der Typ noch irgendwelche Belege haben wollte für Sachen, die sie vorher behauptet hat. Ja. Und auch dann das nächste Kapitel über Geschichte ist eigentlich noch schlimmer. Geschichtspolitische Kämpfe, da geht es dann um Rome 2, wo die Leute keine Frauen in der römischen Armee haben wollten und so ein Unsinn. Aber da gucke ich halt in die Quellen und sehe halt Brandenburg. Kein Pixel im Faschismus, also auch wieder komplettes selbstreferenziell und im Kreis und bloß nichts aus biologischer Zucht irgendwie zufüttern, alles schön nur aus dem Chemiekreislauf der Futtermittelindustrie, nichts echtes, nichts, was irgendwie die Rinder im Stall der Bundesprüfstelle für politische Bildung irgendwie auf andere Gedanken. Oh, ich liebe es jetzt schon, Veronika. Empörte Männer. Jedes Mal, wenn ein Videospiel mit einem Hauptcharakter veröffentlicht wird, der keine patriarchale Männerfantasie darstellt, wiederholt sich das immer gleiche Szenario der über die letzten 10 Jahre perfekt eingespielten Empörung. Lächerlich. Ja, ne? Expertin. Super Person. Jedes Mal. Mario, oder wie? Da empören sich Leute über die letzten 10 Jahre. Die Computerspiele sind 10 Jahre alt, ne, Veronika? Ja, ja, jedes da geht es um so Sachen wie Last of Us 2, wo der Pietro Pascal niedergekloppt wird. Jedes Mal. Frechheit. So ein Schwachsinn. Expertin. Oh Gott. Ein Beispiel für diese permanent empörten Männer ist Mark Kern. Der wurde jetzt auch mietfrei bei denen. Ne? Ja, der gute Grumps hat es geschafft. Ja, den müssen sie alle mit rein, alle mit reinnehmen. Ja. Jemand, der an Diablo 2 gearbeitet hat, nur nochmal so. Ja, bei dem gab es ja letztens auch irgendwie so ein Ding, dass er irgendwas behauptet hat, was nicht gestimmt hat oder irgendwie so. Oder welches Geld sammeln wollte oder irgendwie so. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ja, sein Spiel wird auch nie fertig werden. Aber das ist ja oft bei so Aktivisten so. Ich würde auch niemandem Geld für ein Spiel geben, was nur Papier existiert. Es sei denn, ich vertraue der Person sehr. Ja, und Hades 2 wird hier, Aphrodite sei nicht feminin genug. Alter, Hades, ich bin ein großer Freund der griechischen Mythologie. Und obwohl ich wusste, dass es woke Tendenzen haben soll, habe ich da mal reingespielt über den Game Pass. Und alter Schwede, das hat keine 10 Minuten gedauert, bis ich von der Scheiße und der Subversion der griechischen Tropen absolut genug habe und hatte und nie auch nur einen Gedanken daran verschwendet habe, den fucking Nachfolger anzupassen. Langweiliges Action-RPG-Gehopse mit queeren Charakteren. Langweilig und öde. Und gesungen wird auch. Vielen Dank. Geh weg. Patriarchales Anspruchsdenken und Misogynie. Ja, also patriarchales Anspruchsdenken ist der rote Faden, der sich durch die Wut der Gamergate-Anhängerschaft zieht. Mhm. Oh Gott, Kracher. Das ist so ein Geschwurbel hier. Also wirklich, das kann man echt nicht aushalten. Das geht echt gar nicht. Also, das ist diese. Oh Gott. Naja, und jetzt bei GMA Conspiracy. Begann als Racheaktion. Nur positive Rezensionen für ihr Spiel Depression. Oh, Kracher, du weißt wirklich gar nicht. Hat kein Mensch gesagt. Kracher, du hast keine Ahnung von dem, was da passiert ist, aber du tust so. Hauptbetroffene war Videospielentwicklerin Brianna Wu, mit der würde Frau Kacher heute wahrscheinlich kein Wort mehr reden, so wie die heute auf Social Media auftritt, weil die hat ja ihren Miles Chong gemacht im Endeffekt und ihre Ansichten um einige Grad gedreht. Ja, aber läuft ja immer noch durch die Lande und behauptet, dass GMAG der schlimmste aller Zeiten war, also vielleicht hat er doch. Ja, ich glaube, sie wird irgendwann auch wie die Frau Baerbock einfach ihre Meinung um 360 Grad drehen. Ja, dann kommst du als Student, als Autor bei der BPB und ja, sozusagen ein Thema erarbeiten und googelst danach und was findest du dann? Was schreibst du dann auf? Texte. Ja, aber da würde ich dann auch lieber die Clubs beforschen oder eine Arbeit über emotionale Arbeit in Cafés machen. Ja, oder was Richtiges, eine Erhebung irgendwie, ne? Ein paar Zahlen erstellen, mit denen man was anfangen kann. Finde ich vielleicht auch nicht schlecht mal. GEMA geht bei der Ausdruck des Zorns darüber, dass sich auch weiblich gelesene Menschen Repräsentationen in Videospielen und deren Community fordern, Zorn über feministische Kritik an Sexismus innerhalb der Spielebranche und ihren Produkten, Zorn darüber, dass Frauen es wagen, ihre eigenen Spiele zu produzieren. Ja, dann guck dir mal irgendwas an, was diese Leute... Zorn darüber, dass Frauen es wagten, ihre eigenen Videos... Roberta Williams, du ungebildete Tante. Die Mutter der Text-Adventures und Grafik-Adventures. King's Quest, Space Quest. Ja, wann in den letzten 10 Jahren hat die denn gearbeitet? Wir haben ja vorhin gelernt, die Gaming-Branche ist so 10 Jahre alt, ne? Das fing an mit Gamergate und die Zoe Quinn hat das Gaming erfinden wollen. Kings Quest war nur geringfügig vor den letzten 10 Jahren. So, 81, 82, so die Kante, Frau Kracher. Und da gab es sogar schon Trans-Entwickler. Danielle oder Danny Bunton hat Mule auf den 8-Bit-Rechnern geschaffen. Mule, eins der fantastischsten und besten Strategiespiele, die man auf diesen kleinen Kisten spielen konnte, mit 1000 guten Ideen, transsexuell, hat keinen gekümmert, wirst du nicht glauben, ist aber so. Ah, ein Haufen von den Mädels, die 8-Bit, hier die auf dem Atari 2600 waren, ein Haufen Frauen an der Entwicklung beteiligt. Frauen sind nie in der Geschichte von Spieleentwicklung ferngehalten worden. Das ist einfach dummer Unsinn. Ja, und jetzt beschwert sie sich hier über die Kultur in irgendwelchen Spielestudios. Ja, auf welche Seite haben die sich denn geschlagen, Veronika? Sind die jetzt Teil des rechtsextremen Gamings oder? So ein Geschwurbel. Es ist wirklich dieses Ding, so alles, was ich nicht mag, ist Hitler. Das ist eure Expertise. Ja, wenn sie jetzt die Kritik dann und die Wünsche dann nicht 100% umsetzen, dann bleiben sie rechts oder so. Da werden sie rechts. Selbst wenn sie sich bemüht haben. Also das ist schon ganz schön ignorant. Ja, und das alles ist nur rumpsychologisieren hier. Alles nur in deren Kopf so, ne? Wann kommt die Amygdala? Kannst du dich auch auf irgendwie mitziehen. Alter Schwede, ey. Expertise, ja. Expertise am Limit. Der Strohmann wird hier durchtherapiert. Nicht-binäre Menschen wie Sarkisian und Quinn. Ja, die Sarkisian ist nicht binär, weil sie sich selbst geheiratet hat, oder wie? Oh Mann, Mann. Alter Schwede, nicht-binär. Man kann sich auch echt, ne, wenn man dann 40 wird und merkt, es läuft nicht mehr, wird man dann halt nicht-binär. Weißt du eigentlich, was mein Lieblingszitat von Sarkisian ist, liebe Frau Kracher? Mein Lieblingszitat ist: "So I'm doing video games. I'm not a fan of gaming." Das ist mein Lieblingszitat, aber komischerweise zitiert ihr das nie. I'm not a fan of shooting people and ripping off their heads. It's kind of gross. Ja. Oh, Tannhäuser Geld ergänzt gerade, dass Danny Bunton ein Problem für die Wogen ist, weil das ein frühes Beispiel dafür ist, dass das mit dem operativen Eingriff zum Bedauern über die Entscheidung führen kann. Key. Nun, ja, und damit fällt er wahrscheinlich dann oder sie als Rollenvorbild für die heutigen schon weg. Ne? Was ist denn Male Gaze? Ist ganz schlecht. Ja. Kann ich dir beantworten, Veronika? Wie alles andere auch, ist es für euch ein Machtinstrument, wo ihr Sachen mit kritisieren könnt, solange bis ihr es kontrolliert. Beim Male Gaze fällt mir ein, habt ihr eigentlich schon mal drüber nachgedacht, euch Eagle Jeans zu kaufen? Das ist so eine neue Jeansmarke aus Amerika. Von fand mir total gut von Schnitten her. Von Petro und Pascal Stopp. Oder wie? Nee, die machen. Habt ihr nicht die Werbespots gesehen? Das war jetzt ernst gemeint. Echte Blue Jeans so? Habt ihr nicht die Werbespots gesehen? Nee, das sollen wir da so toll sein. Also, ihr müsst mal Eagle Jeans und Sydney Sweeney googeln. Okay. Klingt gut. Klingt wie nach was ich googeln sollte. Meine rechten Gefühle. Das ist eine riesen Salzmine in Amerika. Habt ihr das nicht mitgeschnitten? Nee. Das sind so halt klassische Hat auch keiner eingereicht irgendwie. Nee, eine Kamera fährt über einen Körper und Jeans und jemand huscht dir was ins Ohr dazu und am Ende ist es halt Sydney, die sich irgendwo lasziv regelt. Und die Dinger sind riesen erfolgreich und die üblichen Verdächtigen kotzen im Strahl. Okay. Das ist wunderschön. Welttitelt Go Woke, Go Broke? Fragezeichen. Abkehr von Diversität. Sydney Sweeney lässt Aktie von Jeanswerfer explodieren. Okay. Ich hab geschrieben, eigentlich, das ist nur zu American toppen durch... American Eagle heißen die. Oh, American Eagle, sorry. Aber es ist eigentlich nur zu toppen durch Vans Sweeney 2028. Dann implodieren die Köpfe der Leute. Ich weiß nicht, ob die Republikanerin ist, aber Leute, allein nur um die Fressen zu sehen, um das Geheule zu hören, um das Salz vor dem Weißen Haus zu sehen, diesen monströsen Berg von Salz, den es ergeben würde. Ich fände es toll. Man darf ja noch träumen. Ja, sicher. Klingt gut. Ist das wohl ein Backlash? Ob so ein Backlash aussehen? Aber Tales on Rails hat mich jetzt runtergeholt, indem er sagt, ich werde nie wie Sydney Sweeney aussehen. Ich habe nicht die Jeans dafür. Kann man ja jetzt kaufen. Alter Schwäne. Ja, aber das, also, es erwärmt mein Herz, wenn sowas passiert. Das ist, wie man so sagt, ne, die Natur heilt, wenn sowas passiert. Das ist ja auch ein geiler Satz hier. Männer wie Mark Hearn sehen trotzdem jeden Charakter, der kein weißer heterosexueller Mann ist, nicht als Ausdruck einer gesamtgesellschaftlichen progressiven Entwicklung hin zu mehr Geschlechter Egalität, sondern als eine gegen Männer. Ja, weil sie das ja sind. Ne? Jeder Charakter ist das ja. Ne? Und nicht jeden Charakter. Nicht als Ausdruck einer Gesamtgesellschaft und Progressiven, das ist böse, ne? Aber diese Leute hier sind gemäßigte Experten und die anderen Leute, die sind irre und extrem und unser aller Untergang. Also, meine Güte. Ja, hier wird ausführlich Twitter zitiert. In der Veröffentlichung von der Bundeszentrale für politische Bildung. Hier ist Twitter und guck mal da Twitter und guck mal, da ist ja schon wieder der Karl Benjamin und Sargon auf der Karte, die sind alle da hier. Guck mal, erklären wir euch alle. Und Schuyoka, guck mal, wer da unten ist. Super, Schui. Ja. Ja, das scheint ja auch schon schlecht gealtert hier wahrscheinlich. Im deutschsprachigen Raum steht die Hasskampagne gegen feministische Streamerinnen. Einen besonderen drastischen Fall da, ja. Weil das ist der einzige Grund, warum man an der irgendwas auszusetzen hat, ist, wenn man ein rechtsextremer Mann ist, der nicht klarkommt, ja. No, die Hasskampagne gegen die Hatefluencerin. Also, Veronika, du hast gar nicht gemerkt, dass du auch einer von den Bösen bist. Dann würde ich mal sagen, musst du wohl an dir arbeiten. Weil du den Genozid nicht anerkennst und so. Meine Güte, ey. Ach ja. Aufruf gegen Hogwarts Legacy, weil das ist ja gar kein Kulturkampf gewesen. Ja, das ist Gamergate und eure, das ist alles böse und eure Leute, mit denen ihr da Buddy wart, die ihr hier gerade noch verteidigt habt in dem Ding, was jetzt erschienen ist. Ja, und wo die Leute jetzt irgendwie meinen, dass ihr die Vernünftigen seid im Gegensatz zu Frau Scholz. So, die Leute, die anhimmelt, sind irgendwelche Leute, die nicht rumspielen, für die dieses Ding von wegen durch die Gegend laufen und Leute vergewaltigen und so ein Zeug wirklich legitim ist. Und zwar im Rahmen von eurer progressiven Haltung und euren Gerechtigkeitskämpfen, eurem ganzen Scheißdreck. Das ist nämlich die Realität dabei. Ihr seid diese Leute. Und nicht die, die ihr da kritisiert. Die euch kritisieren. Ihr seid diese Anführer von dem Todeskult. Junge, ey. Das ist eure scheiß Ideologie, die das alles rechtfertigt. Und die euch mit Haut und Haaren fressen wird. Und ihr werdet da irgendwie liberal genannt von den Leuten, während die Leute wie uns hier rechtsextrem nennen. Echt nicht zu glauben, ey. Wird echt wahnsinnig mit dem Scheiß. Und über 10 Jahre und es nimmt immer noch kein Ende. Es ist wirklich... Das wird auch kein Ende nehmen. Ich meine, es ist ja das erste Einfallstor gewesen, das erste Kampagnenfeld, bevor die sich den anderen Feldern, ne, Ne? Die haben bei den Computerspielen und der Computerspiel-Community das ausprobiert, was sie dann später flächendeckend überall ausgerollt haben. So sehe ich es ja weiterhin. Ja. Ja, das sekundiere ich. Oh ja, genau. Wir brauchen dringend noch ein bisschen visuelle Beispiele für das, über das wir eben gesprochen haben. Erinnert ihr euch noch, als Werbespots für Jeans so ausgesehen haben? Mit Kate Moss zum Beispiel oder Linda Evangelista oder Cindy Crawford. Ich weiß ja nicht, was sie so sagt. Sie können ja auch von ihrer letzten Abtreibung erzählen oder so. Okay. Nur wie gesagt, Jeans, bla, kauft Jeans. Ich meine, ist ja völlig egal. Ich finde es nur schön, dass man offensichtlich in manchen Werbefirmen erkannt hat, wie es funktioniert. Nachdem wir seit irgendwie gefühlt 10 Jahren wie Blinde im Nebel irgendwie rumstochern, wie verkaufe ich denn Sachen? Ja, mit hübschen Frauen, mit hübschen Männern, Entwicklung, ne? Mit was die Leute nicht zu Hause haben, nicht mit Lizzo oder sowas. Das funktioniert nicht. Ja, wir haben ja gerade schon wieder antifeministisch und misogyn. Ja, wenn es nicht dem progressiven Ziel dient, dann ist es ja rechtsextrem, ne? Also und extremistisch und alles. Das ist mein Learning, ja. Und außerdem ist es auch keine gegen Männer gerichtete Agenda, sondern in erster Linie ist eure Geschlechter Egalität eine gegen Frauen gerichtete Agenda. Und das ist ja auch der Grund, warum er da ständig aneckt bei den Feministinnen. Die übrigens auch keine liberalen, früher war alles gut, gemäßigten Leute irgendwie sind. Irgendwelche Alice Schwarzers und wie sie nicht alle heißen. Tja, kommen wir zurück in die graue deutsche Realität. Ja, die AfD-Einstufung als Verdachtsfall. Ja, Moment mal, da denkt ihr, gesichert rechtsextrem, da war doch noch was. Ja, das hatte ich ja erwähnt. Der Verfassungsschutz hatte die AfD ja hochgestuft, obwohl die Einstufung als Verdachtsfall, also die Vorstufe, selber noch nicht abschließend rechtlich geklärt war. Jetzt gab es ein Gerichtsurteil dazu. Ich kann direkt sagen, es ist weiterhin nicht abschließend geklärt, weil es kann immer noch eine Verfassungsbeschwerde von Seiten der AfD eingelegt werden. Also ja, und im Endeffekt, es überrascht jetzt nicht, dass diese Einstufung als Verdachtsfall bestätigt wurde. Es geht ja auch um den Zeitpunkt, wann diese Einstufung erfolgt ist. Damals gab es ja noch die Problematik mit der Jungen Alternative und dem Flügel, beides Sachen, von denen die AfD sich jetzt ja getrennt haben soll. Und die Junge Alternative ist ja auch aufgelöst worden. Und aber es geht halt um den damaligen Zeitpunkt. Ne? Also einfach nur, dass ihr mal sehen könnt, wie lange das halt generell sich zieht durch die Gerichte. Ja, das Ganze ist ja schon ja mehrmals verhandelt worden. Und die Hochstufung, das wird sich genauso lang ziehen. Ja, es gibt ja weiterhin diese Stillhaltezusage. Ja, und die Frage ist halt, ob diese Stillhaltezusage wirklich bis zum Abschluss der rechtlichen Klärung steht. Ja, trotz dieser Stillhaltezusage haben ja verschiedene Bundesländer schon Konsequenzen daraus gezogen. Ja, es ist ein rechtliches Tohuwabohu und ja, einfach nur ein kleines Update zu dem Chaos, was da passiert. Ja, ich denke mal, ja, weiterhin interessant. Es ist nicht rechtlich geklärt, die erste Einstufung, aber wir stufen sie trotzdem schon mal hoch und lassen die Gerichte das dann alles aufarbeiten. Das, ein toller Arbeitsmodus ist das. Ja, verdächtigen kann man doch jeden, oder wie ist das? Ja, nee, es muss ja schon erhärtete Gründe geben. Ja, es gibt genauso Hürden für die gesicherte Einstufung, gibt es halt Hürden für den Verdachtsfall. Beim Verdachtsfall sind die natürlich geringer, ja, aber trotzdem gibt es rechtliche Hürden. Und es wurde halt hier, hauptsächlich wurden Sachen moniert, das, was verwaltungstechnisch nicht in Ordnung war. Es wurde jetzt nicht in der Substanz angegriffen, aber... Ne, weil dadurch, dass die Junge Alternative jetzt ja aufgelöst wurde und sich vom linken Flügel getrennt wurde, war das ja mehr oder weniger auch ein Zugeständnis von Seiten der AfD, dass da eine gewisse Berechtigung war. Deswegen haben die das gar nicht mehr auf den Meriten angegriffen, sondern einfach nur ja Befangenheit von Lehrern und ist das überhaupt der richtige Rechtsstandort und aufgrund von solchen technischen Sachen haben die versucht, das rauszuzögern und das hat nicht funktioniert. Ja. Also das Herauszögern hat funktioniert, aber ja. Ja, die ARD hat mal wieder einen Film gemacht über Rechtsextremismus, der ja angeblich bei den Jugendlichen so boomt. Ich meine, es ging da um den Osten, hauptsächlich. Ich meine, so einen reingucken. Rechtsextremismus boomt. Ja, gewaltbereit und tragen angeblich ihre Ideologie offen nach außen. Soll es geben, hier auf den Bildern irgendwie Glatzköpfe oder was. Das ist ein bisschen outdated sozusagen. Die Art der Darstellung, genau, kann man sich dann angucken. Neonazis in der Lausitz, heute Abend, beziehungsweise wann war das, an welchem Tag? Weiß nicht. In der Mediathek auf jeden Fall abrufbar. Ja, kann sein, dass das in der Lausitz so ist. Und die Zivilgesellschaft, die muss wieder kommen. Ne? Weil die Leute sind ja nicht die Zivilgesellschaft, die Nazis. Ne? Die sind, da fühle ich mich auch nicht angesprochen. Die gehören wahrscheinlich zum Staat dazu oder so. Ne? Wenn die nicht, weil das ist doch das Ding eigentlich. Es gibt den Staat und es gibt die Zivilgesellschaft. Oder, ne, oder wie ist das? Ja, der eine ist rechts, weil er sich gegen den CSD engagiert hat oder so. Okay, das ist ja doch ein bisschen... Ja, das vermischen sie jetzt hier natürlich wieder. Jo, gerne, ne? Genau. Genderwahn und so, natürlich alles böse, wenn jemand das ablehnt. Genau. Ja, hier haben sie auch. Das ist ja irgendwie Jungnationale oder so. Nein, zum CSD, ja schön. Ja. Und das bedeutet jetzt, dass wenn man das dann auszusetzen hat, dass man dann definitiv rechtsextrem ist. Das ist ja wenn, wenn du nicht pro Frühsexualisierung bist, dann bist du rechtsextrem. Genau. Ich meine, was ist denn... Ich frage das im Wissen, dass wir gleich noch einen anderen Artikel dazu haben. Was ist denn die Zivilgesellschaft in Cottbus oder in der Lausitz? Das ist ja nicht die Zivilgesellschaft in keine Ahnung, Stuttgart oder... Gute Frage. Oder Dortmund. Wahrscheinlich sondern, sind auch irgendwie Kirchen beheimatet oder so. Vielleicht nicht so viel wie bei uns, aber... Ja, aber eigentlich soll die Zivilgesellschaft ja so ein linkes Gegengewicht sein nach den Ideen von denen. Aber gibt es diese Leute... in der notwendigen Zahl, denn in der Lausitz irgendwo auf dem Land. Wenn das dafür Geld gibt, dann gründen die sich dann einfach. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, mit der mobilen Beratungsstelle oder so. Regenbogenfahne wird zum Hassobjekt der Rechtsextremen. Vielleicht haben die Leute einfach keinen Bock mehr, überall Regenbogenfahnen zu sehen, weil es kommt ihnen zu den Ohren raus. Das ist rechtsextremistisch. Für die Tagesschauer eine Idee. So. Ich fahre ja ganz gern nach Sandfort. Ich habe die Tage auf die Webcams geguckt. Ich habe nicht weniger als 8 Progress Pride Flaggen auf dem Boulevard gezählt. Also ja. Man kann, ja, aber das ist auch so, was ich vorhin gesagt habe. Es dringt in den allerletzten verfickten Winkel. Du kannst nicht mal mehr an einen Ort hinfahren, wo du seit 30 Jahren gerne hinfährst, ohne diese Scheiße zu sehen. Ich meine, es gibt da auch so einen Regenbogen auf der Hauptstraße als Zebrastreifen, aber gut. Ja, wenn das mal hier und da so ein Aufkleber wäre, wäre das dann auch okay. Aber direkt irgendwie mehrere Fahnen in der Stadt verteilt und so, meine Fresse. Auf so. Ja, so richtig wie Werbung auf die Fresse. Ne? Wenn Werbung nervig machen würde. Ja, wenn Werbung vernünftig und ein bisschen nervig machen würde, dann eben auf die Fresse für die Leute. Ja, aber das funktioniert so nicht. Ne? Die reine Wiederholung reicht nicht. Klassenfahrt nach Greifswald. Hätte da mal zum Titisee, wäre da mal zum Titisee gefahren, ja, statt nach Greifswald. Ja. Klassenfahrt nach Greifswald. Unsere Kinder wurden 5 Tage lang beschimpft. Grundschule berichtet von Rassismus. Ist natürlich eine Arschnummer, Grundschüler anzupumpen. Das können wir gleich mal vorausschicken. Weil die Grundschüler können nichts für nichts. Es handelt sich hier, wie man sich schon fast denken kann, um eine Grundschule aus Berlin-Kreuzberg, die eine Klassenfahrt nach Mecklenburg-Vorpommern gemacht hat. Da frage ich mich halt auch schon so, ja, habt ihr da vorher drüber nachgedacht? Oder nicht? Ja, 4/5 der Klasse, obwohl dem Bericht zufolge hatten Eltern bereits vor der Reise Bedenken angesichts des Reiseziels geäußert, da 4/5 der Klasse einen Migrationshintergrund hätten. Letztlich sei festgelegt worden, dass die Sechstklässler sich nicht ohne Begleitung durch die Stadt bewegen dürften. Wir reden von Greifswald. Ja, und dann hat es aber auch Übergriffe gegeben, schon in der Jugendherberge, zwei andere Schulklassen aus Brandenburg hätten die Berliner rassistisch beleidigt und aggressiv angefeindet. Mindestens ein Schüler soll den Hitlergruß gezeigt haben. Vor allem die männlichen Grundschüler seien Ziel der verbalen Angriffe durch die älteren Brandenburger Schüler gewesen. Wie gesagt, finde ich grauenhaft, irgendwie 12-jährige Kinder anzupöbeln aus Kulturkampf oder Politik. Es geht nicht, macht man nicht. Aber natürlich muss man das kontrastieren. Die kommen aus einer Kreuzberger Grundschule. 4/5 der Leute sind Leute mit Migrationshintergrund. Wie ist es denn da für die deutschen Schüler? Und da kommt mir dann gleich der Herr Stech in den Sinn von der anderen Berliner Schule, der gesagt hat, ja, ist an der Tagesordnung, dass Leute da halt versuchen, Islam ist der Boss und so. Und ja, und dann kommen sie halt in eine Gegend, wo nicht Islam ist der Boss hier. Dann passiert halt sowas. Und dann wird natürlich laut geschrien. Aber wenn halt in Berlin jemand nach den Missständen an den Schulen fragt, ist es sofort Islamophobie und halt, ja, genau diese immer wiederkehrende Wagenburg-Bildung lässt mich hier halt trotz, dass Kinder involviert sind, unentschlossen zurück. Ja. Weil ich meine, es ist, was, hier wird jetzt der Staatsschutz oder was weiß ich, wäre wahrscheinlich irgendwie wieder eingeschaltet. Der Steinmeier hat sich dazu geäußert. Grünen-Sprecher fordert irgendwie Konsequenzen an den Schulen und was weiß ich. Das passiert jeden Tag in Schulen mit so einem hohen Migrationsanteil. Und es passiert eben nicht Migranten, sondern es passiert Deutschen und Weißen und Christen. Und da wird drauf geschissen. Da ist kein Steinmeier, da ist nicht mal ein Grünen-Heini, der irgendwas sagt. Und deswegen, ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge irgendwie. Man kann es ja kaum noch anders sagen. Ja, ja, ich meine, unschönes Thema, dass das so aufgeblasen wird, zeigt schon wirklich eine Voreingenommenheit. Und der KKND sagt, das ist die linksgrünste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Aber gut, die Täter waren ja auch zum Teil aus Brandenburg. Das ist wahrscheinlich vor Langeweile passiert. Genau, und hier haben wir den Artikel, den ich eben schon mal kurz erwähnt habe. Da haben wir nämlich das Gegenteil von der Scheiße. Verzweifelter Hilfeschrei. Thüringer Grünen-Politiker schreiben Brandbrief. Ihnen schlage abgrundtief her Hass entgegen, schildern zwei Kommunalpolitiker in Ostdeutschland. Sie fordern eindringlich die Unterstützung der Bundespartei. Die schicken dann hier Banaschak und Lang und was weiß ich, oder was sind die Regeln das dann? Immer mehr Mitglieder ziehen sich aus dem aktiven Parteileben zurück. Immer mehr Mitgliedern fällt auf, dass Grünsein in Thüringen bedeutet, Steine im beruflichen und alltäglichen Handeln in den Weg gelegt zu bekommen. Angst fängt an, sich breit zu machen. Ja, willkommen. Ihr habt die Büchse der Pandora geöffnet. Ihr habt angefangen. Ihr habt Leute versucht, jetzt schon, bevor irgendwas entschieden ist, aus dem Staatsdienst zu drängen. Ihr sagt ständig, dass die Leute nichts zu suchen haben in Behörden und bei der Polizei und was weiß ich so, weil die anders denken als ihr. Und jetzt passiert euch die gleiche Scheiße an einem Ort, wo ihr nicht die Mehrheit habt und ihr fangt an rumzujammern und weini, weini zu machen. Es ist wirklich erbärmlich. Es ist wirklich erbärmlich. Hättet ihr nicht mit dieser Scheiße angefangen, jeden zu canceln, der euch nicht nach dem Mund redet, weiß ich nicht, ob die Reaktion genauso hart ausfallen würde. Aber dass man von Vertretern einer Partei, die Ostdeutsche regelmäßig in Nazi-Uniformen steckt und sie aufmarschieren lässt, um anderen Leuten Angst zu machen, dass die einen nicht mögen, Mann, da muss man schon eine richtig helle Nummer sein bei der Grünen Partei, um das zu verstehen, habe ich das Gefühl. Ja, natürlich mag ich nicht, finde ich es nicht gut, wenn Leute sagen, irgendwie euch Grüne hängen wir auf. Das macht man nicht, das ist kein Umgang miteinander, man hängt keine Menschen, man hängt Probleme. Ja, kurz vor der Bundestagswahl sei die Fenster von des Grünen Büros beschädigt worden. In großen Buchstaben sei der Satz eingekratzt worden, Volksverräter tötet euch. Das Glas habe bisher nicht ausgetauscht werden können. Es finde sich kein Glaser, denn viele wollen schlichtweg für ein Büro vom Bündnis 90 Grünen keine Scheibe austauschen, schreiben die beiden Grünen. Ja, genau. Selbstgemacht. Selbstgemachtes Bett jetzt reinlegen und sich lieben lassen. Finde ich allerdings auch eine steile Ansage. Ich meine, vielleicht findet sich im eigenen Dorf sowas nicht, aber ich meine, so eine Glasscheibe von einem Parteibüro auszutauschen, da werden vielleicht auch mal überregional aktive Betriebe für engagiert. Ne? Da haben die Grünen doch eigentlich die Betriebe, mit denen die überregional zusammenarbeiten. Das fand ich eine etwas seltsame Aussage. Kann ja sein, dass sie vor Ort niemanden finden, der das macht. Ja. Aber generell, dass sie niemanden finden, die Scheibe auszutauschen, halte ich für stark an den Haaren herbeigezogen. Ein myhammer.de, sage ich nur. Hallo? Ja, also auch, aber ich meine, dass sie auch nicht Also es wird dann nach Hilfe gerufen und mehr Geld für die Zivilgesellschaft und allen möglichen Scheißdreck. Aber mal drüber nachdenken, warum die Leute einen nicht mögen. Und wie man die behandelt hat in den letzten 10 Jahren. Und nicht, ich meine nicht die Leute vor Ort, aber die vergessen, also ich meine, man darf halt nicht vergessen, genauso wie der Chris immer leiden muss für alles, was der Lindner macht, muss auch der Kommunalpolitiker in Thüringen dafür leiden, was Baerbock, Habeck und jetzt Dröge und Banaschak machen. Kinder, ey. Ich leide vor allen Dingen darunter, was der Konstantin macht. Ja, auch. Heutzutage eher der Konstantin. Historisch gesehen, ja, Kunst ist für alle da und alle brauchen Kunst. Ratet mal, wer es bezahlen soll. Simon, Dede, Aibi. Ja, es geht wieder um die Kürzungen bei Kunst und Kultur in Berlin. Ein wiederkehrendes Thema bei Simon. Man könnte meinen, ihre Welt kreist nur darum, könnte damit zusammenhängen, dass sie im Hauptberuf irgendwas mit Theater macht und Angst um ihre Brötchen hat. Die Verteidigung vor Kunst und Kultur rückt auf meiner politischen Dringlichkeitsliste immer weiter nach oben. Ich bin nicht nur gegen Kürzungen, sondern für einen Ausbau der Kulturlandschaft und Aufstockung der Mittel. Alle wollen irgendwas haben. Wann kehrt denn da endlich mal die Einsicht ein, dass im Moment kein Geld zum Verteilen da ist? Nur weil der Onkel Merz zu horrenden Zinsen irgendeinen Scheißdreck aufgenommen hat, heißt das nicht, dass es der Gesellschaft zugutekommt, Simon. Davon kannst du dich verabschieden. Das kriegt Rheinmetall, BlackRock und ein paar NGOs, aber du nicht. Theater und Museen sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen. Bist du beim gleichen Schreiblehrer wie vorhin die anderen von der Bundesprüfstelle? Ich finde es schön, dass sie sich ihre Naivität erhalten hat. Also, das ist doch einfach sympathisch. Um Menschen zusammen und miteinander in Austausch zu bringen, braucht es reale Begegnungsorte in der Stadt. Orte, die keine Shoppingcenter sind. Das Internet verbindet uns wohl doch nicht. Doch, jeden Sonntagabend, 18 Uhr, Simone. Doch kaum geht es darum, dass Kulturorte auch finanziert werden müssen, fällt der Vorwurf, die Kunst sei elitär und diese Einrichtungen, obwohl man oft mitten in der Stadt, seien gar nicht für alle da. Ja, nun, das ist sogenannte Hochkultur, die ist nie für alle da gewesen. Wir haben uns diesen Luxus immer geleistet, ja. Und ich war auch immer dafür, um unsere Kultur und unsere Identität in gewisser Weise zu erhalten. Aber bei dem, was da aktuell so passiert, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, so ein queeres Randale-Theater Intifada brauche ich nicht. Irgendeine Idee von Refinanzierungskonzept finde ich schon auch nicht verkehrt. Mhm. Oder man hat halt einen Milliardär im Rücken. Ne? Wer Theater, Opern und Museen immer wieder als Ort des Bildungsbürgertums främt oder behauptet, Kunst sei nur etwas für Akademiker innen, signalisiert allen anderen, sie würden dort nicht hingehören. So werden mentale Barrieren geschaffen, die abhalten, Kulturangebote wahrzunehmen. Alter Schwede, ich mag keine Oper, deswegen gehe ich da nicht hin. Und wenn Free Jazz läuft, gehe ich auch nicht hin. Ansonsten bin ich für fast alles zu haben, bis auf Techno-Partys. Mentale Barrieren haben mich noch nie gestört. Aber ja, ich lerne nicht Simon. Ja, wenn Berlins Bürgermeister behauptet, Kassiererinnen würden eh nicht in die Oper gehen, sagt er eigentlich, dass er sich nicht vorstellen kann, in der Oper neben einer Kassiererin zu sitzen. Wenn man nur eine Linse hat, sieht alles wie Rassismus und Sklaverei aus. Ich weiß ja, Simon, aber kannst du die nicht rausnehmen? Die Leute haben doch so kleine Pöppel, dann kann man die Linse mal rausnehmen für die Nacht. Vielleicht würde das echt mal gut tun. Für Konservative ist es taktisch klug, immer wieder das Elfenbeinturm-Argument anzuführen. Es ist anschlussfähiger, als zu sagen, die Kunst ist uns zu antikapitalistisch, zu feministisch und außerdem zu sinnstiftend und verbindend. Moment, Simon. Du kannst dich für die erste Hälfte des Satzes entscheiden oder für die zweite. Weil beides zusammen geht nicht. Antikapitalistisch und feministisch kann nicht gleichzeitig sinnstiftend und verbindend sein. Das haben uns die letzten 10 Jahre eindrücklich gezeigt, Yves Simon. Das doch Zeug für reiche Bildungsbürgis zu unterstützen, das finden auch Linke uncool. Das habe ich viel Arbeit, mich, viel Arbeit, mich, ich, mich viel Arbeit gekostet, mich, hatte ich das schon gesagt, mich viel Arbeit gekostet, Menschen aus schwarzen Communities ins Theater zu locken, nach den Rassismuserfahrungen, die viele bei früheren Besuchen gemacht haben. Ich habe im Theater gearbeitet, Simon, du wirst es nicht glauben. Ich habe jahrelang neben meinem Tagjob dort am Wochenende den Menschen Wein und andere Getränke kredenzt und ihnen leckere Snacks für ihre Pause auf den Tisch gestellt. Beste war, wenn Snacks über waren, man die am Ende einfach mitnehmen konnte und essen. Und da habe ich irgendwie nie erlebt, dass jemand gesagt hat, Schwarze werden hier nicht so gern gesehen. Oder übrigens, der Waschraum für Schwarze ist da hinten am Ende des dunklen Ganges. Oder ähnlichen Unsinn. Was du dir zusammen fantasierst. Als Kulturschaffende sollten wir nicht nur laut widersprechen, wenn es heißt, Kunst sei nicht für alle. Außer für, wenn die Frau Weidel Vicky Neandros singen hören will, dann ist Kunst auf einmal nicht mehr für alle. Ne, Simone? Und da gibst du Vicky Neandros wahrscheinlich komplett recht, wenn ich mal hier Weltraumaffen-Boulevard-Blitz-Einblendung machen darf. Wir dürfen weiterhin nicht auf dieses Narrativ hereinfallen. Und wir müssen weiterhin Kunst für alle machen und auch allen davon erzählen. Oder du schreibst da immer eine Kolumne, in der was drinsteht, was die Leute lesen wollen. Wäre doch auch mal eine Idee. Anstatt immer nur deinen Bauchnabel zu beobachten und zu behaupten, die anderen müssten dir irgendwie dein Leben bezahlen. Simone Dede-Aiwi, meine Damen und Herren. Ja, wie lange macht ihr das wohl noch bei der Taz? Ja, schon letzte Woche hatte ich ja erzählt, dass der Anwalt Steinhöfel wieder Fragen an die Ministerien losgeschickt hat, was eben diese NGO-Finanzierung angeht. Also eine Art gekürzte Fassung der 551 Fragen der CDU an die alte Regierung, die sie jetzt, wo sie neue Regierung ist, nicht so richtig gerne beantworten wollte. Und weil die sich jetzt wieder geziert haben, sozusagen, diese Fragen vernünftig zu beantworten, geht Steinhöfel in die Offensive und stellt hier Anträge, beziehungsweise leitet Gerichtsverfahren ein gegen die Bundesregierung. Und seine Erfolgsquote ist ja recht hoch bisher. Von daher kann man dem vielleicht auch nochmal positiv entgegensehen. Wann das dann soweit ist, was er da für ein Dings gegeben hat für einen Zeitrahmen, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, ich glaube, das aber ist, nicht, das ist weiter, nicht, ne? Nicht reduziert, sondern das sind halt andere Ministerien und andere Fragen natürlich. Also ich glaube, er will schon die ganzen Fragen. Ja, es sind mehrere gewandt, mehrere Ministerien. Und ich habe immer gedacht, das kennen wir alles von Familienministerien, aber das ist nicht so. Da gibt es noch ein paar andere Sachen und ja, Greenpeace spielt eine Rolle. Und ja, ich glaube, er will halt alle Fragen beantwortet haben und hat die halt verschickt an die Ministerien. Die Ministerien antworten nämlich und dann geht er halt diesen Weg dann halt mit der Klage. Ja. Ja, finde ich schon krass, aber gut auch. Wenn das mal geklärt würde. Ja, und der NGO-Skandal in Europa, der geht ja auch weiter. Auslöser der ganzen Sache war ja ein europäischer Rechnungshofbericht, der zusammenfassend gesagt hat, okay, wir haben gar kein wirkliches System etabliert, um überhaupt zu prüfen, ob die Förderkriterien eingehalten werden, wo das Geld hinfließt und wie viel Geld hinfließt. Ja, und jetzt hat der Dachverband der europäischen Steuerzahlerverbände, es gibt ja den Deutschen Steuerzahlerbund zum Beispiel und da gibt es in jedem Land so ein Pendant dazu und der Dachverband ist halt die europäische Organisation TAE und die hat jetzt Klage eingelegt gegen Frans Timmermans und Virginijus Sinkevicius, zwei Kommissare der Europäischen Union, die halt verschiedene Fördertöpfe zu verwalten und zu verteilen hatten. Und die haben sich jetzt einen Anteil von 7 Milliarden, den sie überprüfen konnten. Also wie gesagt, der Bundesrechnungshof sagt, es ist generell kein System da und wir können nicht alle Gelder kontrollieren. Aber die haben jetzt einen Teil, wo die ganzen Geldflüsse und die Belege und die Dokumentation nachvollziehbar war, haben die ausgewertet und haben gesagt, okay, da gab es massive Probleme, unter anderem das Problem, dass halt Lobbyorganisationen bezahlt wurden, um gegen EU-eigene Interessen zu handeln. Ja, Lobbyarbeit gegen die Interessen der Kommission, unter anderem im Kontext des Mercosur-Abkommens. So hat zum Beispiel die NGO Client Earth 350.000 Euro erhalten, um juristisch gegen deutsche Kohlekraftwerke vorzugehen und das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen, was halt, ja, ne, so, ne, die Fördergelder dürfen nicht vergeben werden, um europäischen Interessen zu widersprechen. Das sind eigentlich, es sind halt sehr viele Kriterien, die eigentlich eingehalten werden sollten und wurden hier nicht eingehalten. Und jetzt wurde halt von dieser steuerrechtlichen, von diesem Steuerzahlerverband, wurde das nicht gegenüber der Europäischen Union gemacht, sondern dezidiert gegen die Privatpersonen, damit da halt jetzt auch ein gerichtlicher Prozess relativ rasch zustande kommt. Dass die Leute dagegen verurteilt, da deswegen verurteilt werden, ist relativ gering. Ich meine, selbst von der, ne, also denkt an von der Leyen, also es ist, hat jetzt eine Signalwirkung, dass dort noch mehr Sachen ans Tageslicht kommen könnten. Und das Ganze zum Leuchten, um weitere Prozesse anzustoßen. Weil, wie gesagt, die haben ja einen sehr großen Batzen, wo die gar keine Dokumentation drüber haben. Ja, wo es gab eine NGO hat Fördergelder bekommen und es ist gar nicht klar, wofür waren diese ursprünglich gedacht. Und wenn das nicht klar geregelt ist, dann kann man den Leuten ja nicht vorwerfen, dass sie die Gelder missbraucht hätten. Weil, ne, so. Aber hier gab es die Dokumentation, hier konnte man das sehen und ganz besonders brisant war, dass es eine Klausel in vielen Fördergeldanträgen und Fördergeldmittelbescheiden gab, die im Endeffekt restriktiert hat, welche Kommunikation die NGOs, die Geld bekommen, nach außen über diese Förderkriterien überhaupt geben dürfen. Das hat quasi als Konsequenz, dass die Beschuldigten wussten, dass ihr Handel gerade nicht durch das Haushaltsrecht gedeckt ist, sondern sie massiv gegen das Haushaltsrecht verstoßen, dies aber nicht anzeigen durften. So, also da, das war eine Klausel, die auch noch komplett das System aktiv unterlaufen soll. Ja, und wie gesagt, die Aufarbeit von diesen ganzen NGO-Fördergeldern geht auf EU-Ebene weiter und es ist halt sehr schwierig, weil sehr viel nicht dokumentiert ist. Und da, wo es dokumentiert ist, da versuchen sich jetzt ein paar Verbände dran hin und her zu hangeln, um irgendwas zu machen. Also große Aussicht hat das nicht. Es soll einfach nur ein bisschen mehr öffentliches Licht auf diesen ganzen Fall machen und halt Parlamentariern im Europäischen Parlament noch ein bisschen mehr Munition geben, um aktiver gegen diese NGO-Sachen vorzugehen. Natürlich wird der Steuerzahlervereinigung vorgeworfen, dass die politisch seien und weil ja es eher konservative Parteien im Europäischen Parlament sind, die da Aufklärung verlangen, das wird denen natürlich vorgeworfen, dass die politisch vorbelastet seien und man dürfte das gar nicht so ernst nehmen. Gut, das ist ein Vorwurf, den man nicht beim Europäischen Rechnungshof machen konnte. Ja. Ah, Russland verschärft Zensur im Internet. Ja, warum sollten die es nicht machen? Das machen ja alle anderen auch. Ja, Russland geht so weit, dass sie Suchanfragen nach bösen Wörtern und terroristischen Aktionen oder so verbieten. Ja, weiß ich nicht. Finde ich auch ganz schön krass. Also jeder, der meinte, wäre in Russland viel besser aufgehoben als bei uns. Also mich wird sich da wahrscheinlich auch nochmal umgucken, wenn er dann da ist. Genau, Bußgelder gibt es für vorsätzliche Suche nach extremistischem Material. Was soll das schon bedeuten? Das kann alles sein. Ja, das ist immer die schöne Definitionssache, ne? Das kann. Ja. Und dann kommen die vorbei und kassieren 55 Euro bei dir oder 50 Euro. Ist auch krass, ne? Von Werbung für VPN-Dienste ist auch verboten, ja. Naja, sie haben ja da ihr eigenes Netz. 50.000 sind eine halbe Million Rubel. Okay, ja. Das war die Frage, darf ich denn das öffentliche Bundesregister des Justizministeriums aufrufen oder suche ich damit nach extremistischen Materialien, wenn ich das aufrufe? Das ist je nachdem, ob du in den Knast sollst, weil du irgendwie die Fresse zu weit aufmachst oder du egal bist, dann unterschiedlich zu bewerten. Ja, das ist das Schöne an so Kafkaesken System. Ja, Tatsache, das ist hier verlinkt. Funktioniert sogar mit dem Archive. Da habt ihr es. Ja, lies mal vor. Ja. 25.07.2002. Aus dem Archiv? Ja, tatsächlich. Ja, über die Bekämpfung extremistischer Aktivitäten. Ja, Verordnung. Ah, das ist die Liste, die man nicht suchen darf. Gibt auch eine erste. Ja, Musikabo. Musik der Weißen. Okay. Das Buch des Monotheismus. Briefe aus der Rada des Landes der spirituellen und Stammesmacht der Kuban-Russ. Okay. für das russische Volk. Der Film Der ewige Jude. Huh. Mhm. Ja, okay. Islamistisches Material. Ich vermisse jetzt hier, wer hat Angst vor dem russischen Nationalsozialismus? Okay. Ich suche jetzt hier die Sachen, die hier nicht verboten werden. Hm. Okay, die SS klopft an eine Tür, Bastarde. Zeitungsartikel. Okay. Durch das Prisma des. Oh, eine Menge auch, ne? Da noch einiges, ne? Was? Das sind Broschüre von irgendwelchen NGOs und von irgendwelchen religiösen Vereinigungen wohl. Russisches Volk und die Verfassung der Russischen Föderation sind extremistisch. Zivilgesellschaft. Tja, und woher wissen die Russen jetzt, was sie posten dürfen und was nicht, wenn sie nicht mal nach der Liste suchen dürfen? Das ist ja sehr schwierig. Ja, genau, das ist der Trick. Genau, sind sehr vorsichtig. Dann gibt es doch keine Probleme. War das unter Stalin auch. Du konntest lachen oder konntest nicht lachen, aber halt, wenn es falsch war, ab hinter die Scheune. Ja, dann ist das Hirn an die Scheune geschrieben, ja. Ja, ich meine, Zensur ist nicht gut. Zensur lehnen wir ja alle ab, ne? Das ist ja wohl klar. Aber ja, ist nicht schön. Aber wir zensieren auch China, ne? Wir zensieren auch, ne? Kui hatten wir ja gerade letzte Woche. Die trauen sich ja selber nicht mehr, das zu machen. Ja, aber VPN sind auch jetzt generell in Russland verboten oder wie, wenn man nicht mehr Werbung für die machen darf? Oder ist das so wie mit hier früher bei uns Abtreibung? Die dürfen nicht dafür werben, aber es darf weiterhin legal. In allen autoritären Staaten VPNs inzwischen verboten. Gut möglich, ja. Nur für Ausländer oder so. Also China auf jeden Fall auch definitiv. Produktionsmittel enteignen. Ach, das lässt einen an vergangene Tage. Ach, das ist ja mein Artikel. Nee. Oh. Das Berliner Gemeinwohlgesetz. Das wird es jetzt bringen. Das Berliner Gemeinwohlgesetz. Bei dem Namen kann das ja nur gut werden, wa? Ich hätte auch sowas eingereicht, glaube ich. Ja, die wurden auf jeden Fall verstaatlichen. Ja, ich glaube, Mammon war hier von. Ach so, werden die verschiedenen. Ah, von Apollo, okay. Und Mars war von der Welt, ja. Aber es ist ja das gleiche Thema, also. Ja. Fangt einfach mal an. Bitte, Mammon. Das ist die Entscheidung oder hier der Plan. Geht zurück auf die Entscheidung, die sie ja den Bürgern dargestellt haben, die Wahl, die sie den Bürgern dargestellt haben. Ob die Deutsche Wohnen, glaube ich, ist. Deutsche Wohnen und Co. enteignen hieß. Und Co., ja, natürlich. Ja, wenn schon Co., ne? Alles, was da sonst noch rumfleucht. Enteignen sollen oder nicht. Die Entscheidung war ja pro ausgegangen. Also, wie auch immer das kommen konnte, haben, glaube ich, nicht so viele Leute teilgenommen oder so. Ich weiß es nicht genau, oder nur die Pro-Leute teilgenommen. Ja, auf jeden Fall wollen sie das jetzt umsetzen. Ja, und das ist doch irgendwie. So geht's doch nicht. Und wir wollen doch auch nicht vernünftig entschädigen, wenn ich das mit dir in Erinnerung habe hier. Der Ticker. Zur Durchsetzung von Klima und Diversity. Ne? Und das ist ja Diversity-Ziele. Was ist denn das für ein Mischmasch? Einer nach dem anderen. Ja, ich sag, sorry, was ist das für ein Mischmasch, diese Ziele so durcheinander zu werfen? Ne? Klima und Diversity, das gehört irgendwie gar nicht zusammen. Und das stand ja auch wohl bei denen im Koalitionsvertrag, was ich auch noch nicht wusste. Also CDU nimmt eine Koalition an, wo was von Enteignung drinsteht. Großartig, ne? Ja, Marc, sagst du noch was dazu? Ja, Energiepreise und Mieten deckeln und dafür eine neue Behörde schaffen, die dann genau rausfindet, wie hoch die Preise von Vermietern und Energieversorgern sein dürfen. Alter Schwede. Ja. Und damit halt auch de facto Enteignung, weil du kannst ja dann als Energieversorger oder Vermieter nicht mehr frei über dein Eigentum verfügen. Nee, sowieso nicht. Ist ja dann auch nicht mehr dein Eigentum. Ist ja dann der Staat im Staat oder was? Und die haben es ja das damals. VEB wohnen ist das dann wahrscheinlich, ne? Nur ja, wir wissen, wie die Häuser aussehen, ne? Mhm. Okay. Und die SPD hat ja damals zusammen mit Linken und Grünen schon mal versucht, ein Mietsenkungsgesetz in Berlin durchzudrücken, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nee, das ist so nicht richtig. Ja, wir wissen alle, was gerade läuft, um das Bundesverfassungsgericht vielleicht auch auf Linie zu bringen, damit wir dann alle in Zukunft das bezahlen, was Berlin halt seinen Bürgern erlässt. Ist doch nur gerecht, so toll, wie die uns repräsentieren und wie viel die da leisten und tun für den Aufbau und dass wir wieder nach vorne kommen. Ja, und allein die Ankündigung dieses Gesetzes hat damals schon dazu geführt, obwohl es abgelehnt worden ist, die Ankündigung hat schon gereicht, dass die Bauvorhaben in Berlin massiv eingebrochen sind. Das wird jetzt wieder passieren, nur dass jetzt schön, die Situation deutlich schlimmer ist als damals. Ja, es ist schön, dass sie die Mietpreisbremse erstmal verlängert haben, ne? Das war ganz wichtig, weil sonst wären jetzt wahrscheinlich die Mieten explodiert. Ne? Welche Ironie der Geschichte, dass heute. Voll welche... Okay. Sorry. Nix. Kein Problem. Welche Ironie der Geschichte, dass heutzutage nicht nur die SED-Nachfolgeorganisation Linkspartei mit wachsendem Erfolg ihre planwirtschaftlichen Irrlehren unters Volk streut. Grüne und Teile der SPD wollen den Staat ebenfalls zum wichtigsten Akteur in der Wirtschaft aufblasen. Doch Politiker und Bürokraten sind keine guten Unternehmer. Dass in Deutschland der Staatsanteil an der Volkswirtschaft schon auf über 50% gestiegen ist und dank der hohen Verschuldung weiterklettert, ist ein fatales Signal. Insbesondere junge Menschen liebäugeln wieder mit dem Sozialismus. Hier liegt auch ein Bildungsversagen vor. Offensichtlich vermitteln die Schulen wenig bis gar nichts über die schrecklichen Seiten des DDR-Regimes. Die Bildungslücke betrifft aber nicht nur den Geschichtsunterricht. Auch Grundkenntnisse in Wirtschaft stehen hierzulande nicht im Lehrplan für die meisten weiterführenden Schulen. Deshalb fehlt zu vielen Wählern und Politikern schlicht das Rüstzeug, um sich die verheerenden Effekte radikaler Enteignungs- und Umverteilungsideen vorstellen zu können. Die Folgen treffen uns alle, schreibt Dorothea Siems, die Chefökonomin der Welt. Ja, die Katari haben keine Lust mehr, uns ihr Gas zu schicken, wenn wir laufend mit komischen neuen Regeln um die Ecke kommen. In dem Fall Lieferkettengesetz. Da haben sie wohl einen Brief geschrieben an einige Regierungen in der EU, dass sie sich das vorstellen, dass das ein bisschen vereinfacht würde. Denn so wäre das jetzt sozusagen zu kompliziert. Und wenn das nicht klappt, dann müssen sie sich eben alternative Märkte außerhalb der EU für ihr LNG und ihre anderen Produkte suchen. Ne? haben die bestimmt auch kein Problem zu finden. Also wir sparen ja eh Öl ein und so weiter. Da passt das jetzt zusammen. Nee, aber ernsthaft, also das Lieferkettengesetz soll Unternehmen verpflichten, negative Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf Menschenrechte und Umwelt, auch in Drittländern, ja, und das ist denen alles irgendwie zu viel, ne? Und weiß ich auch nicht, es hat auch 30 Jahre, 50 Jahre so geklappt, ohne solche Regeln, also muss man das wirklich durchziehen, ich hoffe nicht, wie gesagt, sie haben jetzt erstmal die Länder ermahnt und die Regierungen da doch mal ein bisschen runterzukommen auf Normalmaß, das wäre doch alles viel zu viel, auch sozusagen, haben sie gesagt. Ja, das war ja irgendwie dieser Spruch so. Von wegen was? Irgendwas mit Geschäftstätigkeit oder so. War ja ein unternehmensfreundliches Geschäftsumfeld, ja, da seid ihr bestimmt total heiß drauf, dein Katar auf Unternehmens auf Unternehmungen. Ne? Ihr seid einfach so Unternehmer, ne? Kapitalisten, die keine Ideen haben, keine Ideologien, die man vorantreiben will auf der ganzen Welt oder so. Ja, nur, ja, geht euch nur um das unternehmensfreundliche Geschäftsumfeld. Ja. Ganz bestimmt. Ja, es ist ein extra Bürokratieaufwand für die Leute, die das nicht einsehen, warum sie das zahlen sollen. Die sehen das einfach nur als Schikane. Ah ja, die Europäer wollen halt da ein System etablieren, wo die mit irgendwelchen Beratungsfirmen von ihnen, von uns noch ein paar mehr Prozent abkassieren können. Anders sehen die das nicht. Ein reiner Apparat, der Geld kostet. Und dafür hat der Habeck sich so schön gebückt, oder was? Dass die uns gleich wieder den Hahn abnehmen. Das ist auch in Katar, ja. Ja. Das ist, also kurzfristige Verträge gemacht. Ja, ich glaube, der Witz wird sein, dass sie denen eine Ausnahme geben. Also denen, wo da wirklich Menschenrechtsverletzungen sind, werden sie einfach eine Ausnahme geben von dem Kram. Und alle anderen dürfen sich rumschlagen mit der Scheiße. Das wird wahrscheinlich. Ja, der Witz an den Verträgen mit Katar ist, dass sie ja erst 2026 anfangen zu liefern. Das hat der Habeck ja verhandelt. Ja, wenn überhaupt. Toi, toi, toi, ne? Wenn es noch klappt, ne? Oh ja. Gott, der arme Habeck, dann wird er sich, ja, das, da haben wir sich von einem weiteren Erfolg verabschieden. Den er bei mir waren jetzt die ganze Woche, war der Feed voll mit irgendwelchen EU-Geschichten wegen China. Also jetzt irgendwie gegen China jetzt irgendwie da wegen den ganzen Geschäftspraktiken. Und das war ja auch so toll, wie sie alle gemault haben über den Trump damals, dass er da das China-Ding mal angeht und gleichzeitig irgendwelche Freihandelsabkommen geschlossen. Ja, das hätte ich euch auch sagen können, dass China dann nicht dadurch sich irgendwie davon abbringen lassen wird. Und jetzt mittlerweile ist ja, vergeht ja keine Woche, ohne dass nicht irgendwelche in Schieflage gekommenen deutschen Konzerne irgendwie da nicht irgendwie ein Artikel erscheint von wegen irgendwelche chinesischen, ob sie bald gekauft werden von den Chinesen oder so. Ja, ja, oder ob sie halt einfach nur Standort, ne? Ab nach Ungarn gehen sehr viele Leute, also sehr viele Unternehmen zum Beispiel. Also was für eine seltsame super ist, tolle weil Ungarn Idee, ist ja weiter in der Europäischen Union. Warum gehen sie da hin und nicht ganz raus aus der EU? Was kann schon schief gehen dabei, sich China auszuliefern? Absolut gar nichts natürlich. Also super Ideen. Aber ja, sind natürlich nur eine Ermahnung, dass sie Geld verlieren können, davon entfernt, dass sie zu Vernunft kommen und dabei die Demokratie ausbricht und alles gut kommt. Tja, gut, kommen wir zum Internationalen Gerichtshof, gehen wir weiter die Lawfare-Sache. Ne? Hier, der Internationale Gerichtshof ist ja eine Institution, die, ich sag's jetzt einfach mal, die wird nicht von allen Ländern international anerkannt. Ne, ist jetzt nicht sowas wie die UNO, es ist schon ein etwas, ne, aber wir erkennen es ja an. Ne? Also Deutschland erkennt die Jurisprudenz von denen an. Und die haben im Endeffekt ein Gutachten, nur eine Advisory Option rausgegeben, Advisory Opinion. Das ist jetzt kein, also das ist eine Anleitung, wie denn Jurisprudenz international, in welche Richtung das Ganze gehen sollte und wie die, ne, es ist eine Arbeitsanweisung, die nicht unbedingt befolgt werden muss, sagen wir es mal so. Ja, aber was haben die im Endeffekt jetzt festgeklopft? Ja, einzelnen Staaten können diese Klimaverpflichtungen aufgeladen werden. Internationale Klimaschutzverträge wie das Klimarahmenabkommen, das Pariser Klimaübereinkommen verpflichten die Staaten, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Treibhausemissionen zu reduzieren, wenn sie Teilnehmer sind. Ja, also alle Leute, die das gemacht haben, die sind völkerrechtlich verpflichtet, laut deren DSART. Und der Schutz der Umwelt sei Grundvoraussetzung für die Ausübung der Menschenrechte. Das Gutachten erkennt zudem das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt als Menschenrecht an. Und im Endeffekt geht es darum, dass Staaten Schaden zugeschrieben werden kann und dabei könne es dann darum gehen, entstandene Schäden an der Infrastruktur eines betroffenen Landes zu beheben, sofern das möglich sei. Andernfalls kämen Reparationszahlungen in Betracht. Ja, Umweltgrundsätze wie die Pflicht zur Vermeidung grenzüberschreitender erheblicher Umweltbeeinträchtigungen sind sogenannte Erga Omnes-Verpflichtungen, also Pflichten gegenüber allen. Die Verletzungen dieser Pflichten können alle Staaten geltend machen und nach Auffassung des Internationalen Gerichtshofs auch einklagen. Die Verpflichtungen aus den Klimaabkommen seien Verpflichtungen Erga Omnes Partes gegenüber allen Vertragsstaaten. So, also alle Staaten, die Teil dieser Klimaabkommen sind, können alle anderen Staaten, die Teil dieses Klimaabkommens sind, auf völkerrechtlicher Grundlage verklagen. Ne? Also das nur vielleicht zum Hintergrund, wenn die USA sagt, okay, wir steigen mal kurz aus dem Klimaabkommen aus. Hat vielleicht was mit sowas zu tun, aber naja. Viele Staaten hatten bei dem Gutachten hatten bei den Anhörungen zu diesem Gutachten argumentiert, man könne in solchen Fällen keinen Kausalzusammenhang zwischen Handlung eines Staates und den Klimawandelfolgen in den betroffenen Staaten geltend machen. Aber man könne sehr wohl den Beitrag eines jeden Staates zu den historischen Treibhausgasemissionen ermitteln. Erinnert euch vielleicht auch hier an RWE. Den wurde ja 0,35% des menschengemachten Klimawandels an CO2-Gasen zugeschrieben von irgendeiner NGO. Ne? Und ein Gericht ist dem ja gefolgt, dass es korrekt sei. Ja, es gehe um Verletzungen der Pflichten aus den Klimaverträgen, den Menschenrechten und dem Gewohnheitsrecht. Zwei Elemente sind erforderlich, dass es laut Internationalem Gerichtshof geahndet werden kann. Zum einen müsse der Schaden eine Folge des anthropogenen Klimawandels sein. Das lasse sich meist durch wissenschaftliche Erkenntnisse belegen. Also, dass die Umweltkatastrophe tatsächlich nur von Menschen gemacht ist und nicht irgendein anderer Zyklus der Umwelt, der Natur oder sonst irgendwas ist. Ne? Sonnenzyklus, Gletscherzyklen, alle, ja, egal, ne? Gibt's, ist ja alles nicht wichtig. Zum anderen müsste ein Staat für bestimmte durch den Klimawandel verursachte Schäden verantwortlich sein. Und das muss immer in einem konkreten Verfahren zwischen den Staaten festgestellt werden. Also im Einzelfall wird entschieden, okay, Deutschland muss an Vanuatu so und so viel zahlen, Frankreich muss an Vanuatu so und so viel zahlen, England muss an Vanuatu so und so viel zahlen, weil Vanuatu jetzt einer der Kläger gewesen ist in diesem Verfahren. Nehme ich die einfach mal als Beispiel. Ne? Ihr erinnert euch, die Inseln, die versinken, weil der Meeresspiegel steigt. Hat ja nichts mit Sandraub oder sonst irgendwas zu tun. Sandbergbau. Naja. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes ist in der Regel nicht möglich. Deswegen werden Schadensersatz und Reparationen der Normalfall sein. So, denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte könnte sich jetzt auf diese Gutachten beziehen und in absehbarer Zeit ein Menschenrecht auf eine gesunde und saubere Umwelt laut diesem Gutachten herleiten. Daraus würde sich dann auch diese Reparationspflicht ergeben. Ja, und auch das Bundesverfassungsgericht könnte sich noch mit der Herleitung, das sich seit 2021 mit der Herleitung eines Grundrechts auf ein existenzielles ökologisches Minimum befasst, könnte nun mit Blick auf die Grundrechte völkerrechtsfreundlich im Sinne des IGH-Gutachtens Entscheidungen treffen. Also das ist im Endeffekt nur eine Anleitung, gut, in diese Richtung könnt ihr euch weiterentwickeln. Deswegen werden ja auch Aktivisten immer in solche Posten gesetzt, damit die halt solche Sachen vorantreiben können. Also für mich ist das, ja, es ist ein sehr schwammiger Begriff und es wird hier in konkrete Euro- und Dollarzahlen umgemünzt und Reparationen müssen gezahlt werden. Ja, es ist, ja, den Rest könnt ihr euch bedenken. Ne? Also Klimaschutz ist Völkerrecht, Menschenrecht, Verfassungsrang, nichts geht über Klimaschutz. Und Finanzen, da geht es doch drum. Ja. Klasse. Also das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Gutachten, woran sich die Leute orientieren wollen. Aber jeder, der natürlich jetzt irgendwelche Reformen vorschlägt, wird sich darauf berufen und sagen, ja, der internationale Gerichtshof hat das doch gesagt. Ja. Genau, der andere Artikel, den hatte ich mitgebracht, der war ja wohl dasselbe Problem. Und hier ja, auch nochmal von ZDF so ein Bericht. Die sind da hingeflogen, haben sich das angeguckt und haben die Probleme gesucht, die Inseln haben mit dem Meeresspiegel und vor allen Dingen haben sie auch früher Atomwaffentests gemacht und da ist jetzt zum Beispiel diese Kuppel noch übrig. Da sind sie ganz enttäuscht gewesen, als sie mit ihrem Radiometer, wie das heißt, gemessen haben und eine 0 Millisievert gemessen haben. An der Stelle, wo die ganzen Bomben explodiert sind oder hochgelassen wurden. Ja, und das mit dem Abstieg, also die haben eben auch, glaube ich, festgestellt, dass die Landmasse zunimmt der Inseln. Also irgendwie ist das Problem nur so bedingt vorhanden. Möglicherweise eben auch durch Plattentektonik begründet. Das haben sie hier ordentlich erforscht und einen Dreiviertelstunden Artikel oder Bericht darüber gemacht. Ja, kann man sich halt angucken. Wenn man es genauer wissen will, wie das sozusagen funktioniert mit dem Hoax. Die haben jetzt nicht irgendwie empört, das aufgedeckt oder so oder investigativ dargestellt, sondern nur berichtet und so ein bisschen ihre Überraschung dann dargestellt. Genau, dass sie nämlich gute Stimmung hatten. Aber ja, als sie den Bürgermeister gefragt haben, hat er dann schon gesagt, ja, muss ja Westen bezahlen, dass wir irgendwie woanders leben können oder so. Die werden wahrscheinlich auch nicht umziehen müssen. Das sieht nicht so aus momentan. Klar, die Politiker, die wissen ja, ey, das versinkt nicht erst in 10 bis 50 Jahren, das versinkt jetzt schon. Dass zwar die Inseln Tuvalus aber schon am Absaufen sind, daran gibt es zumindest Zweifel. Eine Studie der Universität Auckland kommt 2018 zu dem Schluss, dass die Inseln der Atolle in den letzten 4 Jahrzehnten trotz steigendem Meeresspiegel insgesamt um ca. 3% gewachsen sind. Nur wenige Inseln seien dabei geschrumpft. Sandbergbau. Wenn es keinen völlig unvorhergesehenen Anstieg des Meeresspiegels gäbe, dann seien die Inseln auch noch in 100 Jahren bewohnbar. Ui, ich sehe gerade hier mal Breaking News. In Baden-Württemberg ist wohl ein Regionalexpress entgleist. Vier Tote und mehrere verletzt. Oh, Scheiße. Drei Tote, okay. Drei. Bisher. Ui, so gerade wirklich frisch. Ja, ich hatte letztens schon ein paar Mal sowas eingereicht, aber bin ich ja nicht durchgekommen damit. Also das ist jetzt das erste Mal. Ich denke mal, das vielleicht mit dem wissenschaftlichen Anspruch da in dem Artikel zu tun hat. Es geht hier um Glyphosat und dass man bei uns Glyphosat im Abwasser findet, in anderen Ländern aber irgendwie nicht. Und jetzt haben wir bisher davon ausgegangen, ja, dass in Deutschland auch die Privatleute in ihren Gärten so viel von dem Zeug versprühen, dass es das dann eben bemerkbar macht. Unter anderem ist eben auch aufgefallen, dass es auch außerhalb irgendwelcher Zeiten zu finden ist, in denen eigentlich die Bauern ihre Felder da entsprechend vorbereiten mit Glyphosat. Da hat man zwar dann eben was, aber eben außerhalb dieser Zeiten auch. Und das sollte ja zum Beispiel mindestens mal weniger sein und so. Ja, und da gibt es jetzt schon mal einen Zusammenhang, hat hier eine Wissenschaftlerin hergestellt, zwischen Glyphosat, beziehungsweise irgendwie einem Metall, das da drin ist, und eben unserem Waschmittel, einem Anteil im Waschmittel. Ich glaube, das mit Phosphor. Und ja, wenn die sich verbinden, ist das irgendwie praktisch wie Glyphosat, und dann haben wir das im Abwasser. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt gut, denke ich mal. Es ist aber auch nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich nur daher kommt. Das können auch immer noch die privaten Leute und die Kleingärtner auch eine Rolle spielen. Das ist noch nicht hundertprozentig geklärt, aber es gibt auf jeden Fall so einen Effekt, der mit unserem Waschmittel passiert. Unter anderem auch deswegen, weil diese Zutat in Waschmitteln in anderen Ländern nicht dabei ist. Ne? Unerwarteter Fund im Abwasser eben. Das Glyphosat, genau. Glyphosat-Reaktor unter unseren Füßen, heißt es. Schnell hatte sie eine Substanzklasse im Visier, also diese Wissenschaftlerin, mit Molekülen, die chemisch dem Glyphosat ähneln, die sogenannten Organophosphonate, insbesondere DTPNP, kann ich jetzt nicht vorlesen, das Wort. Die Säure bildet Komplexe mit Metallionen und fängt etwa Calciumionen aus Kalk weg. Deshalb ist sie als Wasserenthärter in vielen Waschmitteln enthalten. So, und da stand dann eben auch, dass es eben bei uns so ist und in anderen Ländern nicht. Ja. Vielleicht müssen wir an unserem Waschmittel was ändern, keine Ahnung. Ja, und wachsen jetzt in den Kanalisationen ganz viele Pflanzen? Ja, wohl eben nicht, ne? Es ist eigentlich, eine Pflanze abzutöten, speziell das Grünzeug. Jo. Ja, und wenn man das alles weiß und verstanden hat, dann kriegt man vielleicht auch eine Eins, ne? Zum Beispiel im Abi. Aber der Lehrerverband kritisiert es ein wenig. Der höchste Schulabschluss, das Abitur in Deutschland, wird immer häufiger mit 1er-Noten vergeben. Und man fragt sich, ob das denn so richtig ist und ob da nicht möglicherweise die Qualität irgendwie absinkt. Aber da wird dann auch gegenhalten, ich glaube von der Gewerkschaft der Lehrer. Einer meinte, soll nur froh sein, dass sie gute Leute haben, die ein gutes Abitur machen. Ob das dann hinterhergeworfen wird oder nicht, ist sicher eine genauere Betrachtung wert. Schwer zu sagen, aber der Trend ist ja auch nicht neu unbedingt, ne? Dass unsere Abschlüsse entwertet werden. Weil man international besser dasteht einfach. Ja, das Gefühl verfestigt sich, sagen wir es mal so. Was man an persönlichen Erfahrungen in der Schule gemacht hat und was man so erzählt bekommt von Leuten, die jetzt in der Schule sind und über die Jahre, scheint sich immer ein gewisser Trend zur Simplifizierung eingeschlichen haben. Ja. Und gleichzeitig gibt es ja auch den Trend, dass immer mehr Leute an Gymnasien gehen und immer mehr Leute Abitur machen. Ja, ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass die Leute jetzt besser ausgebildet sind und mehr Ahnung haben. Und ja. Ich meine, Inklusions- und Förderklassen haben da auch ihren maßgeblichen Teil beigetragen, dass alle bessere Bildungschancen haben. Ne? Ja, Mars hat den auch eingereicht. Vielleicht ja, ich möchte in dem Zusammenhang nochmal an das kurze Video Modern Education von Neil Kolkatar erinnern, das zur Gamergate-Zeit rauskam. Ist ein bisschen schwierig zu finden, wenn man nicht weiß, wie es geschrieben wird, aber Education mit SH und Y und so. da wird recht klar dargestellt, was woke Ideen für Bildungspolitik bedeuten. Und ja, klar, natürlich. Wir haben jetzt eine Flut an Einser-Abis, weil die Kinder sind ja verstört, wenn die nur ein Zweier-Abi haben. Und das kann man ja nur wirklich niemandem antun. Tja, so ist das mit Fiat-Noten, die durch nichts gedeckt sind. Wir brauchen einen Noten-Bitcoin, eine Blockchain-basierte Benotungstechnik für Schulen. Ja. Ja, es war halt so auch mal so, dass Schulen schon eine gewisse Sortierung getroffen haben. Aber Sortierung ist natürlich in deren Augen immer böse, immer gleich Rampe Auschwitz. Und ja, wenn man so denkt, dann ja, werden die Schlaueren aufgehalten und die nichts können, werden gefeiert. Und das sehen wir dann am Ende in der Politik. Die Schaffnerin holte tief Luft und machte die Schultern breit. Sie rüstete sich für den nächsten Halt vor Hildesheim, bei dem weitere Menschen teils mit Fahrrädern versuchen würden, in den Zug zu gelangen. »Diese Leute machen noch nicht einmal mehr für Kinderwagen Platz«, sagt sie. »Es nimmt wirklich niemand mehr auf irgendwen Rücksicht. Sie müsse oft eingreifen.« Nun wäre eine mögliche Antwort gewesen, dass es wohl zu unschönen Szenen kommen mag, wenn der vorherige Zug in Hameln auf halber Strecke stehen bleibt, plötzlicher Personalausfall und all die Leute dann in die nächsten Züge drängen. Aber das Fass mit dem Satz am bekannten Strukturproblem Zerstörung der Bahn wollte ich nicht aufmachen und sie konnte ja auch nichts dafür. Und dann holen sie den Herrn Heidmeier raus, den Altsoziologen, der zum Beispiel auch sehr an der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit beteiligt war, an diesem Begriff und seiner sogenannten Erforschung. Und der sagt, die Gesellschaft wird immer aggressiver. Sau gut. Das sei in Familien und Ehen zu messen, aber auch in Schulen. Wenn Lehrkräfte attackiert würden, wenn bei Notfällen Rettungs- und Feuerwehrkräfte angegriffen würden und in öffentlichen Verkehrsmitteln wie der Bahn. Er nennt es Durchrohung der Gesellschaft. So soll die Strukturfrage darin besser zum Ausdruck kommen als im Begriff Verrohung. Die Durchrohung der Gesellschaft. Okay. Ja, aber woran könnte das denn liegen? Wo kann das denn dran liegen? Die Langzeitdaten sind eindeutig, erklärt Heidmeier am Telefon. Gewaltbereitschaft nehme zu. Dies sei auch nicht mehr mit einer zunehmenden Sensibilisierung zu erklären, wonach Gewalt stärker wahrgenommen, angezeigt, also gemessen werde. Wie der Kapitalismus nur überleben kann, wenn er sich ausweitet und seinem Prinzip des Wettbewerbs alles unterwirft, sagt Heidmeier, so hätten auch die Individuen gelernt, dass sie ihre eigenen Werte zum Maßstab machen und sich nur auf Kosten von anderen ausbreiten könnten. Das in die Freiheit entlassene Individuum, so stehe, so Heidmeiers Vokabel, unter Durchsetzungszwang. Okay. Weil ich frei bin und nicht dem Kollektiv untergeordnet, muss ich ein Arschloch sein, das allen anderen irgendwie alles wegnehmen will oder was und nur Rücksicht nimmt. Und du bist Soziologe. Okay. Möglicherweise beschränkt die Einfühlungskraft sich auch nur zunehmend auf die Angehörigen der eigenen Gruppe. Dann trägt die vielgeliebte Empathie nicht etwa zur Befriedung, sondern vielmehr zur Polarisierung der Gesellschaft bei. Wie eine Studie der Uni Houston zeigt. Ja. Die Entwicklungen sind nicht überall linear, sagt Heidmeier, nach dem Motto, alles wird immer schlimmer, sondern bei der Gewaltneigung junger Menschen auch kurvenreich, so wie Frau Sweeney. Am Gesamtbild hält er aber fest, übrigens ohne eine optimistische Botschaft hinterherzuschieben. Und die Schaffnerin, nun ja. Die bewog ihre Zuggäste dazu, das entscheidende bisschen zusammenzurücken. Dazu mussten vor allem die E-Bike-Eigentümer dulden, dass ihre Räder angefasst und zusammengeschoben wurden. Daran hängt es ja oft erst einmal, dass denen mit dem teuren Zeugs deutlich gemacht wird, wie viel Platz sie wegnehmen. Enteignung. Reiche zahlen. Berlin. Der Weg in den Sozialismus. Können wir eine Mauer drumherum bauen? Sozialismus coming home. Empathie ist nur, wenn es der Staat macht. Ja. Ja. Three Milkes on the Shirt. Indem man alles von rechts nach links verschiebt, damit die Leute mal merken, was los ist. Das ist Empathie. Wenn die Leute mal merken, was los ist. Wenn ich denen mal zeige, oder mein, was sie alles nicht mitbekommen. Ja. Ja, kommen wir zu den wichtigen Themen. Die Fleischeslust wird uns vergönnt. Genuss beim Fleischkonsum rechtfertigt keine Tiertötung. Ja, Peter stellt Strafanzeige gegen Schlachtbetriebe, insbesondere Tönis und weitere. Hier haben wir ein etwas längeres Interview mit einer Justiziarin von Peter, einer Expertin für Tierethik und Versammlungsrecht. Tierethik, aber hier geht es im Endeffekt drum. Einfach mal auszugsweise ein bisschen. Interviewende Person. Peter führt die Kampagnen ja immer mit großem moralischen Impetus. Die Anzeigeaktion läuft unter dem Begriff kein Recht auf Mord. Der Begriff Mord ist juristisch für die Tötung von Menschen reserviert. Ist das nicht eine Provokation, die ihrer Argumentation eher schadet? Der Begriff soll aufrütteln und die ethische Frage stellen, warum wir das systematische Töten von Millionen leidensfähiger Tiere völlig anders bewerten als die Tötung von Menschen. Juristisch argumentieren wir natürlich nicht mit dem Mordtatbestand, sondern auf der Basis des geltenden Rechts und des Begriffes vernünftiger Grund. So, und jetzt geht es nämlich darum, grundsätzlich dürfen Tiere getötet werden für wirtschaftliche Interessen, für Nahrungsmittelproduktion und so weiter und so fort. Ja, generell ist es so, das Töten von Tieren ist verboten, Ausnahme, es liegt als Rechtfertigung ein vernünftiger Grund vor. Zusätzlich aufgeladen durch den in Artikel 20a Grundgesetz verankerten Individualtierschutz verlangt die Norm eine Einzelfallbetrachtung bei jeder einzelnen Tiertötung. Konkret ist das Merkmal vernünftiger Grund eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Liegt ein legitimer Grund, ist die Tötung erforderlich und für diesen Zweck angemessen? Einzelfallprüfung. Bis zu 25.000 Schweine können nach Eigenangaben allein bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück jeden Tag getötet werden. Da ist klar, dass so eine Prüfung gar nicht passieren kann. Wie gesagt, Einzelfallprüfung bei jedem Tier. Dass so viele Tiere allein aufgrund der Art ihrer Nutzung an der Prüfung quasi vorbeigeschleust werden, lässt einen klaren Systemfehler erkennen. Also, ja. Ne, so jedes einzelne individuelles Recht des Tiers, jeder Einzelfall müsste geprüft werden. Das wird jetzt mit diesen anderen Gründen nicht gemacht. Der Gesetzgeber hat 1972 in die Gesetzesbegründung zum Tierschutzgesetz geschrieben, dass menschliche Erhaltensinteressen, Ernährungszwecke, berechtigt und vernünftig sind. So, jetzt argumentiert sie, damals galt aber noch die Annahme, dass wir tierisches Protein und Eisen brauchen, um zu überleben. Doch heute ist wissenschaftlich anerkannt, dass eine rein pflanzliche Ernährung dieses Ziel ebenso oder sogar besser erreicht. Und da ist es völlig klar, dass in der vorzunehmenden Abwägung zwischen dem Leben des Tieres und dem menschlichen Interesse einfach schon gar kein legitimes Interesse an der Tiertötung mehr besteht. Auch die Erforderlichkeit ist angesichts der eindeutig tierschonenderen Alternativen nicht gegeben. Ja, also sie argumentiert hier, okay, da man sich auch pflanzlich ernähren kann, gibt es keinen Grund, Tiere zu töten. Ne? Deswegen ist diese Ausnahme ihrer Meinung nach keine Ausnahme mehr, weil ja die Wissenschaft zeigt, dass vegane Ernährung sogar viel besser ist. Ja, ist ja, ich sage jetzt mal da gar nichts zu. Ja, so. Tja, sie sagt, was ist mit dem Genuss des Menschen? Noch ist die Lebensmittelindustrie nicht in der Lage, ein Steak zu imitieren. Kann das schmeckt lecker ein vernünftiger Grund für die Tötung eines Tieres sein? So, ja, da geht es um Gewohnheitsrecht. Der Genuss, der angestrebte Fleischgeschmack und der Qualität, das kann sich nur nach dem Gewohnheitsrecht ableiten. Und das sieht sie halt auch nicht mehr so an. Ja. Man muss sich fragen, ist der angestrebte Fleischgeschmack wirklich der Goldstandard oder einfach nur Gewohnheit? Hier müssen wir unser Verhalten ändern. Also kein wirklich Argument. Was ist mit wirtschaftlichen Erwägungen? Ja, das Verwaltungsgesicht hat ja schon ganz klar gesagt, beim Kükentöten rein wirtschaftliches Interesse ist kein vernünftiger Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes. Da kommen wieder das Kükentöten, deswegen war das so ein großes Thema. Ja, ja. Außerdem ist die volkswirtschaftliche Bilanz des durch extrem niedrige Preise angeheizten massenweisen Fleischkonsums der Bundesbürger doch eher negativ. Also wir essen zu viel Fleisch und das ist ungesund. Und das kostet einerseits volkswirtschaftliche Gesundheitskosten von 16 Milliarden Euro und Umweltkosten der Fleischproduktion mit 21 Milliarden. Also einfach mal ein paar NGO-Zahlen rausgegriffen. Ja, jo. Weil Fleischessen ist ja so ungesund. Ich meine, hier schauen wir uns gleich, aber ja, das ist einfach nur, ja, das vegane Argument. Ja, das wirtschaftliche Argument zieht nicht, weil wir haben ja einen neuen Markt für pflanzliche Nahrungsmittel. Wir haben weiterhin einen Animal Turn in der Rechtswissenschaft erlebt. Eine Neuausrichtung des wissenschaftlichen Blicks auf die Mensch-Tier-Beziehung. Dieser Blick wirkt sich auf den Begriff vernünftiger Grund, der ein unbestimmter Rechtsbegriff ist und dem Zeitgeist unterliegt, aus. Ja, also sie sagt, der Zeitgeist hat sich gewendet und deswegen muss man diesen schwammigen Begriff, Bestimmtheitsgrundsatz, ne, mein Steckenpferd, muss man anders sehen. Also Tiere zu essen ist kein vernünftiger Grund mehr, Tiere zu töten, laut ihrer Meinung. Ein Grund, der früher vielleicht als vernünftig durchging, muss heute einer strengeren Prüfung standhalten, insbesondere wenn es um das Leben von Millionen von Tieren geht. Nur so nebenbei, über Halal und sowas sagt sie gar nichts. Nebenbei. Ja, und wer wird jetzt von denen mit Anzeigen überhäuft? Unsere Anzeigen richten sich gegen die gesamte verantwortliche Hierarchiekette. Die Geschäftsführung, die Leute, die die Prozesse anordnen und davon profitieren, also die Aktionäre, über das Management bis hin zu den Personen, die die Tötungshandlung konkret durchführen oder beaufsichtigen. Ja, also Peter plant jetzt halt auch die Schlachter, die am Band stehen, direkt in, ja, anzugehen. Das ist eine Lawfare-Kampagne, muss ich direkt sagen, weil die haben schon viele Anzeigen gemacht, aber die meisten sind niedergeschmettert worden. Ne? Erste Staatsanwaltschaften haben ihre Anzeigen schon eingestellt, aber nehmen wir an, sie haben dank eines tierfreundlichen Staatsanwalts und Gerichtserfolg. Was wären denn die Folgen? Würde es dann nicht passieren, dass es eine Eilsitzung im Bundestag geben würde und im Tierschutzgesetz würde ausdrücklich die Schlachtung zu Ernährungszwecken erlaubt werden? Sagt jetzt der Interviewende. Diese Gefahr besteht theoretisch. Aha, also könnte der Bundestag diese ganze Kampagne einfach im Keim ersticken? Warum macht er das nicht? Gut. Aber ein solcher Schritt wäre ein massiver Rückschritt im Tierschutz und würde im klaren Widerspruch zum Staatsziel in Artikel 20 Grundgesetz stehen. Ja, war hier noch irgendwas Fleischiges dran? Ja, aber ja, nee, das war es im Grunde. Also, die wollen den Grundsatz, warum man Tiere überhaupt töten darf, für Ernährungszwecke wollen die juristisch wegschießen, weil wir uns ja alle vegan ernähren können. Ne, damit ist die Begründung weggefallen, warum man Tiere... Ja, bitte nicht, ne? Und dann wollen die Betriebe, die traktieren die dadurch, dass sie halt sagen, okay, ihr müsst eine Einzelfallprüfung für jedes Tier machen. Bürokratie ohne Ende. Ne? So, mal gucken, wie die Klage da weiterläuft. Also da geht es bei der Klage um Tönnies drum. Und die wollen halt auch Lawfare-Kampagnen starten bis hin zu einzelnen Mitarbeitern von fleischverarbeitenden Unternehmen. Ich meine, das sind echte Sympathieträger, nicht? Peter. Bescheuert. Peter. No. Naja. Der People Mover in Rummelsburg. Ja, ist ja bekannt. Der ist doch legendär. People Mover. Seit 2007 steht der People Mover da. Dann wurde er angemalt und läuft jetzt so leidlich. Und zwar ist das wohl ein Fahrstuhl, der auch seitlich fährt oder so. Und zwar eben einmal hoch rechts und dann rüber und hinten links wieder runter. Und das ist genau, wie so ein Turbolift, ein langsamer Turbolift. Mhm. Ja, richtig. Ich glaube, es war von Siemens und das ist jetzt nicht von Siemens und das funktioniert leider auch alles nicht so gut. Er sitzt da, gibt es natürlich erst recht schlecht. Der ist sehr häufig kaputt und fällt aus. Und ja, man überlegt jetzt, was man damit machen soll. Mit diesem Monster, diesem Gerümpel, der da rumsteht. Gruseligster Fahrstuhl heißt es ja auch hier entsprechend. Ja, da ist schon was dran, ne? Ich meine, die Frauen haben angeblich auch Angst da drin und so weiter. Also, ja, man muss aber den Zugang gewähren, den für Gehbehinderte, das heißt hier, diesen barrierefreien, genau, Zugang muss man ja gewähren. Und das ist leider momentan das Hilfsmittel dafür. Das heißt, man müsste doch einiges umbauen oder eine neue Brücke bauen oder einen Tunnel bauen oder sowas in der Art. Was eben teurer wäre, viel teurer wahrscheinlich. Bist du sicher, dass es da einen barrierefreien Zugang geben muss? Weil ich meine, hier steht, das ist ein Betriebshof. Also es ist ja keine Haltestelle oder so. Ja, würden sie wahrscheinlich gerne erhalten, aber kann sein, dass es das nicht muss. Das ist schon richtig. Ja, vielleicht finden sie eine andere Lösung, die dann billiger ist, nehme ich an, wenn sie das nicht machen müssen. Das ist ja auch lustig, dass am Betriebshof Dinge nicht betrieben werden können. Ja. Ja. Ich habe tatsächlich mal eine Doku über dieses Ding gesehen vor ein paar Jahren. Mhm. Ganz, ganz lustig. Das war im Endeffekt, die haben ein neues Konzept gesucht und der Typ, der diesen Aufzug erfunden hat, der hat den halt bei sich auf dem Gelände gemacht und dann gab es einmal diese Studie. Und dafür wurde ein Exemplar hier bei diesem Bahnhof gebaut. Das war damals aber ein normaler Personenbahnhof. Und das Ding hat halt sehr gut funktioniert und war halt sehr viel billiger als viele Alternativen. Wie gesagt, es musste kein Tunnel gebaut werden und so weiter und so fort und keine Rampen und so weiter und so fort. Aber war halt ein bisschen kompliziert mit der Technik und war halt, wie gesagt, von so einem Tüftler erfunden. Die haben was geschrieben, von wegen, da gleiten sie in 30 Sekunden auf den Bahnsteig oder so. Ja, in Wirklichkeit war das ein Gerumpel, hat zwar 30 Sekunden nur gedauert, aber ein Rumpel wie in so einem Paternoster oder so. Und günstig, 890.000 Euro Baukosten. Ja, im Vergleich, zu den Alternativen war es wohl kostensparender, sollte es kostensparender gewesen sein. Und es war, also wie gesagt, die Dokumentation, die ich damals gesehen habe, die war voller Lob für dieses Konzept. Und ah ja, da haben wir mal einen, der ein Konzept für die, in Deutschland gibt es noch echte Erfinder und so. Ne? Echte das war Erfinder. Wie geil. So, er hat das wirklich einfach dem Verkehrsminister, dem Herrn Schaufler damals in Baden-Württemberg vorgeführt. Jener war von der Demonstration beeindruckt und gab dem Objekt den Namen People Mover. Und dann hat er einen Auftrag bekommen, das Ding in realer Größe zu bauen. People Mover heißen übrigens die Dinger, die in Disneyland und Disney World schon seit den 50ern die Leute oder 60ern die Leute durch die Gegend fahren. Weiß nicht, ob das so nicht vielleicht Ärger gibt, wenn man dann das verkaufen will. Ich mir das anschaue, muss ich auch an Disneyland denken. Oh Mann, ey. Ist in dem Fall mehr ein Spitzname, glaube ich, in der People Mover. Ja, so redet man sich dann raus. Ja. Anfang der 2000er Jahre wandte sich angesichts der Aufgabe, 5400 Bahnhöfe barrierefrei zu machen, die Deutsche Bahn AG an den Erfinder. Der Bau von People Movern schien als eine vielversprechende Lösung des Problems. Alter Schwede, wir sind gerade so an Tausenden von den Dingern vorbeigeschrammt. Ja, die Rampe total gut gemacht, aber jetzt wieder auf, ne? Oder hat schon ich würde sagen, ja. Wir stecken jetzt alles rein. VW kann jetzt People Mover bauen. Alle Firmen, die jetzt mit ihren Konzepten nicht mehr klarkommen. Der Rheinmetall People Mover. Bauen jetzt einfach bessere People Mover. Immer wieder bekommt Schmidt Anfragen nach People Movern von Städteplanern aus der ganzen Welt. Er lehnt sie sämtlich ab. Da sein Unternehmen, das seit 2017 von seinen Kindern geführt wird, mit Aufträgen aus der Automobilindustrie ausgelastet sei. Aber die geht ja gerade kaputt, dann kommen die People Mover. Ja, was habe ich gerade gesagt? Das wird jetzt. Autos sind ja auch People Mover, oder? Wenn die Leute in Zukunft an Made in Germany denken, dann werden sie sagen: People Mover. Move, People Move, Move, People Move. Genau. Also, und wenn wir eine queere Variante davon brauchen, machen wir einen Village People Move. Es ist ein perfektes Sinnbild. Erst geht es nach oben, dann geht es nach links und dann geht es noch runter. Jetzt kommt das auf den Standort. Das betrachtet. Jetzt geht's nach oben. Genau. Kommt auf den Blickwinkel an. Aber ja, das soll man keiner sagen, Deutschland wird nichts mehr erfinden. Das ist ja auch 20 Jahre her, oder? 10, 20? Keine Ahnung. 2007 haben sie das gebaut, meine ich. Ja, 10 Jahre dann. 2001. 18. Oh, wunderbar. Nee, das ist eine andere, oder? Das Ding ist sogar der zweite, das ist gar nicht die der Idee erste. Ist gar nicht der erste. Der erste ist in Pfullingen. Ja, kannst du dir vorstellen, solche Dinger sind immer Prototypen, oder? An einer stark befahrenen Bundesstraße. Verdammt. Die Anlage wurde 2009 stillgelegt, Kicher. Ja, ein Durchbruch in der Materialtechnik. Es wurden neue Materialien in Kompositen geschaffen, dass man jetzt im Endeffekt Wasserstoff in einer Lösung aus zwei Chemikalien halten kann, in einem Zustand halten kann, bei viel wärmeren Temperaturen, als es bisher gespeichert werden muss. Wie heißt das? Minus 50 Grad reichen da schon aus. Ne, das ist schon besser als andere Hydrogensysteme. Ich weiß jetzt nicht, bei wie viel Grad die laufen, aber minus 50 ist ja noch einigermaßen handhabbar. Und ab 60 Grad kann man das Wasserstoff daraus wieder rauslösen. Natürlich ist das noch kein industriell fertiges Verfahren, aber es funktioniert theoretisch und könnte halt dafür sorgen, dass Wasserstoff sehr viel effizienter und sehr viel günstiger transportiert werden kann. Wenn Herstellen von diesen Lösungen, das auch kostengünstig in einem großen Maßstab möglich ist. Also in Laboratorien funktioniert das sehr gut. Ob das alles auf einer großen Skala funktioniert, ist halt noch die zweite Frage. Das zeigt zwei Punkte. Einerseits, dass es immer wieder technische Durchbrüche gibt, die halt Technik einfacher machen lassen. Ja, wir haben ja die Wasserstoffstrategie, die in Deutschland gefahren wird. Aber das ist wieder genau der zweite Punkt. Die Wasserstoffstrategie in Deutschland, die basiert ja auf den, in Anführungszeichen, alten Technologien. Die plant irgendwelche technischen Fortschritte, sowas wie das hier, gar nicht mit ein. So, wenn man jetzt beispielsweise sagt, diese Sache würde funktionieren, dann könnte man alte Leitungen benutzen. Die müssen nicht besonders isoliert werden, weil man nicht so tiefe Temperaturbereiche braucht und. Aber darauf lässt sich die Wasserstoffstrategie der Bundesrepublik Deutschland gar nicht ein. Ein weiterer Punkt, warum sie so illusorisch ist. Aber eigentlich eine sehr gute Sache. Ja, Wasserstoff ist ja ein guter Energieträger, nur derzeit einfach mit zu viel komischen Komplexitäten im System behaftet, dass es einfach schwierig ist, das zu machen. Ja, dass es sich lohnt außerhalb von großen Industrieanlagen, sage ich mal. Und das Ganze könnte ein Durchbruch sein in der Wasserstoffforschung, auf den Deutschland natürlich nicht vorbereitet ist. Und das ist natürlich in Japan und der Schweiz wurde das Ganze erforscht und nicht in Deutschland. Aber ja, interessante Sache. Finde ich gut. Absolut. Uns wird es nicht helfen, aber weltweit, ne? Geplante Affentötung, Tierschützer ketten sich im Nürnberger Zoo an, ja, wenigstens. Im Nürnberger Zoo gibt es einige Paar, die sich vermehren. Scheinen wir auch ganz gerne mal. Und laufend ist das Gehege zu voll und dann kriegen die sich in Haare und verletzen sich gegenseitig und so weiter. Das möchte das Personal nicht mehr. Deswegen haben sie jetzt die neuen Affenbabys, die da gekommen sind, sozusagen angekündigt, dass sie die töten möchten, dass sie die eben in einem einschläfern möchten. Und die Bevölkerung geht steil. Was ein Wunder, ne? Also, hätte man sich jetzt auch denken können, zumindest gehen einige steil und machen da irgendwelche Blockaden, beziehungsweise machen eben so eine kleine Demo in dem Tierpark und so. Und wollen das jetzt verhindern. Der Kampf um die Äffchen hat begonnen, würde ich mal sagen. Mal gucken, wer gewinnt am Ende. Vielleicht kann man sich auch bewerben, dass man mal privat einen nimmt oder so. Hätte der Spaß dran, aber. Pavian ist vielleicht auch nicht ohne, ne? Die werden relativ groß eventuell, dann haben die viel Hunger, wenn du die nicht füttern kannst, dann werden die sauer, die haben geile Zähne und so weiter. Ja, und fressen dein Gesicht, ja. Genau, ist schon sowas wie eine ziemlich große Katze oder so. Und fressen dann dein Gesicht, genau. Kann schon passieren. Ja, schade um die Affen. Ich hätte eine Verwendung. Ja? Habt ihr schon mal Affenhirn auf Eis gegessen? Mal aber nicht. Ich dachte, das auf Toast gibt es das. Ich habe auch eine gute Idee. Wir bauen einfach noch ein Gehege daneben und dann können die Affen mit einem Ape-Mover immer so da rein. Das war ein Gehege, das andere Gehege. Ja, mit dem Ape-Mover, da komme ich so schnell. Ich finde, ein Monkey-Mover ist irgendwie Monkey-Mover, ja, stimmt, das ist griffiger, ja. Und die deutschen Firmen machen dann wahrscheinlich auch gute Reklame. Also Volkswagen benennt sich dann um in Volks-People-Mover. Nur noch People-Mover produzieren. Und der Slogan ist dann das People-Mover. Wahrscheinlich. Nicht mehr läuft und läuft und läuft und läuft, sondern links hoch und hoch und rechts und rechts und runter. Sind die Affen im anderen Käfig. Move, people, move. I like to move. Ja. Ja. Genau, Affen an SpaceX spenden, finde ich gut. Weltraumaffen-Nachwuchs. Noch was einsam hier oben. Was sich ereignet, während wir hier unterwegs waren, nämlich Ja, meinen Vertrag unterschrieben mit den Amerikanern. Die Amerikaner erheben 15% Zölle gegen unsere Waren. Wir erheben keine Zölle auf amerikanische Waren und dafür zahlen wir dann noch 600 Milliarden Euro an Investitionen nach Amerika. Und die Ulla hat ja toll verhandelt wieder, wa? Ja, stark. Von der Leyen beste, also richtig gut unsere Interessen gewahrt und also haben sie auch mal dem Trump gezeigt, dass die EU nicht irgendwie... Jo. Dann hat der Trump gesagt, okay, wenn wir das so machen, dann könnt ihr auch weiter über mich hetzen, ne, und lästern. Die EU ist nicht ihr Kuschelmäuschen, Mr. Präsident. Ja. Vielen Dank. Tja, wer hätte es gedacht, dass es genauso passieren würde? Ja, klar. Hätte keiner gewusst, ne? Wie sie sich alle aufgeregt haben am Anfang. Oh, die Zölle. Ja, aber es ist immer das Gleiche. Das wird auch beim nächsten Mal wieder sein. Ne? Der Trump haut eine Maximalforderung raus, alle sagen, oh, das geht ja mal gar nicht. Und dann im Endeffekt kriegt er entweder genau das, was er wollte, oder man trifft sich in der Mitte, wie es halt ist. Ja. Ja. Genau. Beste Beispiel ist mit dem Budget. Ne? Trump sagt, okay, 3,5% sollte es sein, was auch im Vertrag so eigentlich festgelegt war. Also sagt nicht nur der das. Und was machen wir im Endeffekt? Wir machen direkt 5%, weil da können wir ja 1,5% noch schwammig hier für die Ukraine und für Infrastruktur und dies und das und jenes machen und das unter Defense-Budget abhaken. Ja. Keep winning, sag ich nur. Jo. I'm tired of winning. Please, stop. Was ist das hier für eine sympathische Person? Ja, das ist irgendwie jetzt gestern irgendwie rausgekommen. Das ist ja ein Trailer für die neue Star Trek-Serie und passend zu unserem Titel von heute. Starfleet Academy. Oh ja. Yeah. Haben wir hier einen weiblichen Jem'Hadar. Das war ja aus der Serie Star Trek Deep Space Nine, so eine im Labor gezüchtete Spezies von Kriegern, von denen es also nur Männer gab. Aber da wir jetzt progressiv sind, gibt es hier jetzt auch Frauen. Wenn wir eh gezüchtet sind, wieso brauchen wir denn dann zwei Spezies davon? Ein weiblicher Jem'Hadar, der in der Sternflottenakademie ist. War ein guter Brain-Move. Einer sterilen Kriegerspezies die Möglichkeit geben, sich zu vermehren. Richtiger Champ-Move. Kann kein Science-Fiction-Autor irgendwie drauf kommen, dass das in die Hose gehen könnte. Ja, ich bin mein gespannt. Mich raten. Wahrscheinlich war die einfach trans und. Lass mich raten, die Formwandler, die haben eine Spezies gefunden, die nur aus Frauen bestand und haben die dann in Männer umgewandelt. Und dadurch wurden sie von Tetracell White abhängig. Na, Odo hat gerade sich selbst in einen Eimer erbrochen. Oder die haben sie durch Tetracell White, haben sie sie, und das ist die ursprüngliche Form wieder. Deine Fantasie geht mit dir durch. Ich guck nicht so einen neumodischen Mist. Ich für meinen Teil habe gestern Abend mir das Schloss im Spinnwebwald gegönnt. Für die actionlastigen Leute unter euch ist der englische Titel besser. Throne of Blood. Ein Akira Kurosawa Samurai-Film aus den 50ern. Hier mit einer nach Japan verlegten Version von Macbeth. Und ich hatte jede Menge Spaß. Schöne Bilder und Mifune. Boah, das ist mir zu anspruchsvoll. Völlig am Durchdrehen. Ja, nee, ist gar nicht so anspruchsvoll. Es wird eine Geschichte erzählen. Okay. Es geht darum, dass halt wie bei Macbeth jemand prophezeit bekommt, dass er der Fürst werden wird. Und dann nimmt er das halt selber in die Hand und was daraus entsteht. Wow, großartiger Film. Ich meine, klar, man da kann mit TikTok-Kiddies kannst du den nicht gucken. Es gibt eine Szene, da reiten die im Nebel und du siehst ungefähr ungelogen 15 Einstellungen, wie sie auf die Kamera zureiten, gucken und wieder wegreiten. Und das über mehr als eine Minute. Das sind die Kinder heute alle schon ausgestiegen. Aber ich versuche mich auch gezielt mit so einem Scheiß zu entschleunigen, ganz ehrlich. Mach das Handy aus für die Zeit, mach gar nichts anderes und schau mir so einen Film mit voller Aufmerksamkeit an, um meinen eigenen Horizont auch wieder ein Stück aus diesem ständigen Content-Terror rauszuziehen. Ja. Nachvollziehbar. Ja. Spider-Man ist auch nicht besser. Nein. Also Starfleet Academy auch weg. Egal. Ja, wer hätte es gedacht. Das sind immer noch die Leute. Obwohl, die sind ja jetzt gekauft worden, ne? Der ist ja noch nicht durch. Da muss ja Trump muss ja noch zustimmen. Deswegen haben sie ja gerade ein Kuvert gecancelt und so. Was ja letzte Woche nicht gelesen, dass das schon durch ist, die Zustimmung. Okay. Ich habe auch jetzt gestern irgendwas gelesen, dass das geht oder so. Okay, dann muss das jetzt ganz frisch sein, ja. Ja, aber ich meine, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis sie die Leute da rausschmeißen. Und wenn sie jetzt diese dämliche Serie schon fertig haben, dann wird die ja wohl ausgestrahlt werden. Es würde mich natürlich freuen, wenn sie es einfach schelfen würden und sagen würden, hier, finito, und am besten noch alles weglöschen und sagen, oh, ups, die ganzen Festplatten sind leider gelöscht worden. Das tut uns aber leid, jetzt gibt es diesen ganzen neuen Track-Kram einfach gar nicht mehr. So, dann kam Kim.com und hatte alles noch gesichert. So, als ob es nie existiert hätte, weil ich meine, die haben das ja schon gemacht mit so Sachen wie dieser neuen Willow-Serie oder so. Die haben ja schon Sachen einfach aus dem, die gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr auf den Streaming-Diensten. Haben sie einfach abgeschrieben und weggelöscht und verschwunden. Tja, und wer sich eine DVD oder Blu-ray geholt hat, der hat ein Sammlerstück. Wenn es überhaupt gab, ist ja ganz oft das von Streaming. Ja, wenn es überhaupt gab. Ja, von Discovery gab es, glaube ich, Blu-rays. Aber gut, die hat wahrscheinlich keiner gekauft, von daher. Vielleicht hat es irgendjemand aufgenommen. Das ist schon machen, ja. Das Ding selber oder sowas. Ja, das Internet hat es natürlich anders. Ja. Aber wobei, gerade bei Sachen, die schwer zu kriegen sind und so, ich habe auch was geguckt, nämlich eine Dokumentarserie über den Blues von Martin Scorsese. Ich glaube, die muss so Anfang der Nullerjahre entstanden sein. Und da haben sie verschiedene Regisseure, jeder halt so einen 80-Minuten-Film über den Blues irgendwie gedreht. Und da habe ich mir gestern die ersten paar Teile von angeguckt und ich bin auf jeden Fall überrascht davon. Also in dem einen so eine Konzertreihe, da ist einfach mal hier der Bill Cosby mit dabei. Also so als, der sitzt da so auf der Bühne rum und die Frauen singen irgendwie über ihn, dass er so ein toller Typ ist und so. Das hat mich schon mal gefreut. Und dann gab es irgendwie so eine Szene, wo so ein alter Blues-Typ, der Name ist mir gerade entfallen, also sagt so, ja, es gibt alle möglichen Leute, sagen mir immer so, die jungen Leute sagen mir, dies ist Blues und das ist Blues und das ist mein Blues und hier der Blues, sowieso Blues und so, das stimmt alles nicht. Und sagt dann so, es gibt nur einen Blues. Und dieser eine Blues ist Männer und Frauen, die ineinander verliebt sind und da gibt es dann Probleme, das ist so der einzig wahre Blues. Wenn die Blue, ne? Wenn die also das ist dann halt heutzutage auch alles toxisch ohne Ende. Und die letzte Folge, die ich mir angeschaut hatte davon, jetzt heute Morgen beim Frühstück, da sagt so einer, also es ist irgendwie so, der Junge kommt irgendwie zurück ins Mississippi-Delta, obwohl er eigentlich in Kalifornien aufgewachsen ist, um sich irgendwie taufen zu lassen, und dann wird er da halt von seinem Onkel in die Welt des Blues eingeführt und der Onkel sagt dann so zu ihm irgendwie so, glaub nichts, was die Frauen dir erzählen, das ist alles gelogen. So, es gibt auf jeden Fall so ein paar Sprüche, wo man sich heutzutage, wenn man sowas produzieren würde, halt 30 Mal für gecancelt würde, inklusive natürlich lauter N-Wort-Zeug, weil das halt auch natürlich von Leuten erzählt, die irgendwie in der Zeit von Segregation und Jim Crow und diesen Geschichten halt in Amerika gelebt haben, wo dieses Wort halt ständig irgendwie ausgesprochen wurde. Und was mir auch noch nicht so richtig bewusst war, ist, wie viele von diesen ursprünglichen Blues-Leuten halt wirklich richtig heftig verurteilte Straftäter waren, also richtig Mörder und so. Also das war der Gangster-Rap der 30er und 40er. Wird halt selten erwähnt. Und der Typ, der im Endeffekt durch die Gegend gelaufen ist und die alle aufgezeichnet hat und so, es war dann halt wieder so ein weißer Liberaler, irgendwie, ich glaube auch mit jüdischen Wurzeln, der die im Endeffekt alle bekannt gemacht hat. Wenn der nicht gewesen wäre, dann wären die halt so Randerscheinungen. Wie heißt der Coen Brothers Film? Mit Clooney und... genau, da muss ich jetzt, das wusste ich nämlich auch nicht, wie viele Parallelen es da wirklich gibt, dass das wirklich davon so richtig inspiriert ist, das wusste ich gar nicht. Ich weiß, welchen du meinst, hier Odyssey-Ding von... Genau. Oh Brother, Where Art Thou? Oh Brother, Where... The Soggy Bottom Boys. Man of Constant Sorrow. Blöser Ohrwurm damals. Also... als der Film rauskam, nicht in den 30ern. Der hat damals, als noch Filme rauskamen, die nicht von Marvel waren, erinnert ihr euch noch? Ja, müsst ihr auch wieder denken. Da gibt es ja diese Szene mit dem Ku Klux Klan, da weiß ich jetzt auch, dass die halt einen Bezug hat aus der Realität, wo so Bluesmusiker irgendwie beim Ku Klux Klan gespielt haben. Mhm. Und da gibt es ja dann, dass dieser eine hier Gouverneur-Kandidat, von dem sie alle glauben, dass der den anderen platt macht, dann da so anfängt, sich drüber aufzuregen, dass da halt verschiedenfarbige Leute auf der Bühne stehen. Und diese Szene, diese Beschwerden, die der da vorbringt, die könntest du halt bei ganz vielen von den Progressiven heutzutage auch irgendwie bringen. So. Also sich drüber aufregen, dass irgendwie das zu sexistisch ist oder halt lauter so Quatschideen von deren Kram und irgendwie zu fordern, dass die da keine Bühne bekommen dürfen aufgrund von irgendwelchen bescheuerten Charakteristika. Könnte man eigentlich eine gute Parodie draus machen. Das ist die Szene. Ja, das war der Wahnsinn für diese Woche. Geht um den Wald. Lasst euch nicht gendern. Freunde, was ihr Freude dient, das schmeckt, was ihr schadet. Bitte. Lasst euch nicht moven. Auch wenn ihr People seid. Move People. Oh nein. Das heißt, aber während der Fahrt im People Mover kann man die Zeit nutzen und Knicklicht oder Miete pro Kopf lesen auf thatsafespace.net gehen. Oder ja, einfach mal YouTube aufmachen. Mammon Magazin. Unterhält euch auch, wenn der People Mover nicht fährt. Oh ja. Genau. Wenn der People Mover mal wieder länger braucht. Und immer schön fördern, was der Freiheit dient und zerschmettern, was ihr schadet. Mhm. Nina mit dem Kulturmarxismus. Hält besser. Kontrollt was, das war's. Aber sowas von.